Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Hallo. 18 Uhr ist relativ, glaube ich. Schönen guten Abend, hallo. Auch wir haben die Zeit solidarisch umgestellt mit euch. Und ich begrüße euch zum Ehrentag des Unkrauts 2021. Ehrentag des Unkrauts. Habe ich mir nicht ausgedacht, ist so. Das vergeht ja auch nicht. Vergeht dann der Ehrentag auch nicht? Also ist dann jeden Tag Ehrentag. Ja. Jeden Tag ist Ehrentag des Unkrauts, ja. Genau, echtes Wahrscheinlich. Ehrenkraut. Wildkräuter, ich kann auch Kraut, nur Wildkräuter. Gibt nur Diversität. Tja, ja. Kräuterdiversität. Das haben wir in Hessen haben wir die grüne Soße, die Frankfurter Grießsoße. Ja, die Das ist Grisauce. auch Kräuterdiversität. Sieben verschiedene. Sehr lecker. Und was hat die FDP? Eine Meise. Ja, ich dachte mir, ich fange gleich mal damit an und dann mute ich mich und dann versuche ich mich wieder zu beruhigen und steige ich etwas später wieder mit ein. Ja, aber das tut mir echt, das bereitet mir echt körperliche Schmerzen. Das Erste, was wir uns hier anschauen. Das war hier Anfang der Woche, hat die FDP auf Instagram diesen Post hier rausgehauen. Heute ist der Welttag gegen Rassismus. Ja, soweit so nachvollziehbar noch. Aber wenn man dann hier schon in die Beschreibung daneben reinliest, dann geht es hier los mit: Heute ist der Welttag gegen Rassismus. Hashtag Black Lives Matter oder Hashtag Stop Asian Hate zeigen eindrücklich, dass Alltagsrassismus in vielen Teilen der Welt ein Problem ist und bleibt. Wo ich mir dann auch schon wieder so denke, ja, es zeigt eindeutig, dass ihr gelesen habt, was an der Scheune steht. Ja, das zeigt das. Aber weiter zeigt das nichts. Also, das zeigt, was prima ist, sich darüber zu unterhalten und irgendwelche Behauptungen aufzustellen, dass die Gesellschaft furchtbar ist und dass wir das alles ändern müssen. Und vor allen Dingen bei Black Lives Matter sind ja auch ja, diverse Leute da aktiv, die sich in der Vergangenheit nicht mit besonders tollen, demokratischen, auf Frieden ausgelegten Äußerungen hervorgetan haben. Und ja, das wird dann runtergebrochen auf: Schwarze Leben zählen ist doch was Gutes, so. Willst du etwa sagen, sie zählen nicht oder was? Ne? Aber das sagt ja niemand. Das ganze Ding ist ein riesiges Strohmann-Argument und im Endeffekt macht man, damit redet man die Gesellschaft schlecht und sagt dann irgendwie, die Leute leiden, gibt uns Macht. Das Übliche halt. Und das hat man halt wieder komplett gefressen, weil ist ja nur LOL, ist ja nur für Gerechtigkeit und so. Lustigerweise sagt man auch, gebt uns Macht und nicht gebt den Leuten, die leiden, Macht. Uns Ja. heißt dann die Aktivisten-Clique oder die Aktivistenklasse. Ja. Auch in Deutschland ist Alltagsrassismus gegenüber Menschen mit vielfältigen Wurzeln keine Seltenheit. Auch unsere Abgeordneten haben das schon erlebt. Manchmal ist es in Anführungsstrichen nur die Frage nach der Herkunft. Rassismus. Die Frage nach der Herkunft. Wo kommst du wirklich her? Ja, genau. Das haben wir dann hier auch in diesen Bildern, die sie hier in dieser Serie noch haben. Deine Haare sind aber toll, darf ich die mal anfassen? Ich glaube, das ist ein. Ist das aus Anne Frank oder wo ist das her? Ich verstehe auch gar nicht, wie viele Leute gibt es denn, die sowas machen? Wie viele Leute wollen die Haare anderer Menschen Ja, anfassen? Ist keine das wirklich Ahnung. so ein flächendeckendes Problem, oder? Ja, angeblich, Kinder machen das, glaube anscheinend. ich, ne? Ja, Ja, das kann Kinder, aber gut Kinder sein, sind ja. Kinder. Also Jo. da würde ich das sogar unter gesunder Neugier vielleicht verbuchen, statt unter Rassismus. Ja, und vor allen Dingen, selbst wenn, du kriegst diese Frage, das ist eine Frage, ne? Das also, ja, alles, was ich so weiß über irgendwelche Dinge, wo irgendwelchen Leuten rassistisch richtig übel angetan wurde, die wurden nicht gefragt, ob man das mal machen darf. So, das Ja, wurde dann einfach mit aber denen gemacht. Aber wo kommst du her, ist ja auch eine Frage. Vielleicht Die ist kommt ja das auch noch einfach vor. ein Werkzeug der Rechten, so die Sie Frage an sprechen gut sich. Deutsch. Asiatische Frauen finde ich ja besonders heiß, weil die so devot sind. Habe ich so in dieser Art auch noch nie gehört. Habe ich auch noch nie gehört, aber Nee, gut. warum Das ist ein Meme, das gerade in Amerika irgendwie immer mehr an Fahrt gewinnt, habe ich den Eindruck. Und es gab ja früher auch mal irgendwie, sogar auch in Deutschland, eine Zeit lang so eine Welle, wo Leute behauptet haben, dass Rechte ja nur asiatische Freundinnen haben wollen, weil sie keine anderen finden und weil sie so devot seien. Warum auch ja, immer. Moment mal, Okay. Aber es ist halt dann ist aber ein doch die Mann. rassistische Sicht auf Seiten der Leute, die sagen, Rechte wollen die, weil die devot sind. Weil dann haben wir hat ja nicht irgendwie. Ja, wahrscheinlich. Verstehe ich Also, nicht, aber gut. es gibt ja Ja, diese das ergibt halt ganz viel Erhebung Sinn, so wie alles. auch wieder von irgendwelchen Sachen, wo man halt das irgendwie datentechnisch aus irgendwelchen Online-Dating-Apps und so ein Kram, da gibt es ja schon diese Erhebung, dass asiatische Frauen es da wohl überdurchschnittlich gut haben und schwarze Frauen überdurchschnittlich schlecht und asiatische Männer auch überdurchschnittlich schlecht und die Vermutung, die dahinter steht und was ich halt für durchaus wahrscheinlich auch halte, was Sinn machen würde, auf jeden Fall eine ziemlich leichte Erklärung ist diese ja sehr kindlichen weiblichen Gesichtszüge, die diese asiatischen Frauen nun mal haben. Ne? Aber ja, keine Ahnung, die Wut. Ja, also ich kenne das nur so, dass sie sozusagen sich kaufen lassen, ne? Und da gehört ja so eine gewisse wie heißt es Ach denn, so, du meinst Devotion jetzt wie die dazu. ukrainische Ich, Katalog-Ehefrau, oder? ja, genau. Ja gut, ich heute ist glaube, das Ukraine, früher war das mal das ist was Thailand, ne? anderes. Aber ja. Mhm. Ja, und das ist jetzt die Frage nach, woher kommst du? Ja. Das ist absolut rassistisch natürlich. Weil du kannst ja auch nicht irgendjemanden, der, keine Ahnung, ein Amerikaner ist oder so, fragen, woher er da kommt. Das muss natürlich, also mit Amerikaner mit europäischen Wurzeln Ja, man ist ja froh in seiner oder Antwort, ne? Da gibt es ja vielleicht einen den auch, Typen. den Amerikaner mit europäischen Wurzeln fragen, woher er denn wirklich kommt. Also seine Familie vielleicht auch innerhalb von Europa, ne? Ob die jetzt irgendwie aus Deutschland oder aus England oder aus Irland oder was weiß ich nicht, woher irgendwie stammt. Ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Also jetzt nicht unbedingt, Ja, um klar. jetzt den Menschen irgendwie einordnen zu können, wirklich in irgendeiner wichtigen Art und Weise. Aber das, die meine ich, das wäre Rassismus, das ist Smalltalk, so ein Kram. Ja, Das man ist kann ja fragen absolut einen auch immer, wo man herkommt und sagt dann, harmloser Schwachsinn ist das. erzählen Sie mir von Ihrer Zeit aus Heidelberg und so. Das ist auch Ja. ein Anknüpfungspunkt irgendwie, um Leute kennenzulernen eigentlich. Wieso kannst du kein Arabisch, kommst du nicht von da? Ja, also auch das wieder. Also viele Leute aus diesem Kreis können nun mal Arabisch. Was soll denn das Scheiß? Ne, also ich meine, also ich kenne auch diverse Leute, die irgendwie aus Russland kommen in verschiedenen Stadien vom Alter. Und von denen sprechen auch nicht alle irgendwie vernünftig Russisch. Oder ich habe einen polnischen Nachnamen, ich spreche auch nur drei Worte Ja, wollte ich Polnisch. gerade sagen, selbst wenn dir einer mit so einem Nachnamen oder so begegnet, dem unterstellst du doch nicht direkt, dass er auch eine andere Sprache kann. Vor allem, wenn er so ein astreines Deutsch meinetwegen spricht und einen Ja. Akzent hat, dann würde ich sagen, ja, das kann man dann vermuten, ne? Ja, oder Dass da noch eine andere Sprache eine Rolle mir hat mal spielt. eine türkische Kollegin erzählt, wie lustig sie das fand, dass ihr Mann, der auch türkischstämmig ist, aber kein Türkisch spricht, wenn sie dann immer irgendwo sind, wo irgendwelche Lebensmittel verkauft werden oder so, oder von der Geschichte und die Leute dann immer ganz baff sind, dass der kein Türkisch spricht, weil der halt in Deutschland aufgewachsen ist und das auch nicht alle Ja, eben, Migrantenfamilien das ist ja irgendwie so ganz unglaublich ungewöhnlich. wichtig finden, ihren Kindern dann unbedingt diese Sprache da einzuimpfen von einem Land, in dem sie sowieso nicht mehr leben. Soll es ja auch geben. Ich Ja, frage mich ja aber was auch hat das mit oft auch Rassismus zu selber, tun? ich frage mich ja oft auch selber, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Ja, Rassismus. Rassismus, ja. Da gibt es auch einen, der sagt immer, ich komme aus dem Bauch von meiner Mutter. Ja. Ich dann Bochum, schon Arabisch, aus aber nur Bochum seiner Mutter. Man ne? ist ja frei in seiner Antwort. Und dann geht es natürlich weiter hier. Nein zu Rassismus, Ausrufezeichen. Wir müssen über Alltagsrassismus sprechen, welchen, den ihr hier gerade nicht hergestellt habt, wo ihr uns hier gerade nur gezeigt habt, dass ihr eine Meise habt und vorlesen könnt, was an der Scheune steht. Und darauf aufmerksam machen. Nur so können wir veraltete Denkmuster überwinden. Es ist nicht die Aufgabe vom politischen Liberalismus, irgendwelche Denkmuster zu überwinden. Da tut mir furchtbar leid. Vor allen Dingen, wenn die Denkmuster sind, dass die Leute irgendwelchen anderen Leuten Fragen stellen. Oder das ist doch scheißegal, wenn die meinen, dass irgendwelche Leute Arabisch sprechen müssten. Dann sagen die, warum kannst du das nicht? Dann sagen die, kann ich nicht, weil ich bin in Deutschland aufgewachsen. Gespräch vorbei. So. Was soll der Scheiß, veraltete Aber der Schmerz, Chris, der Schmerz, ja, wenn der du Schmerz. Das immer wieder, wenn du immer wieder das gefragt wirst. Der ja, ich habe hier diesen Schmerz, dass ich mir diesen Bullshit hier durchlesen muss. Das ist der Schmerz, von dem ich befreit werden muss. Also wenn das nächste Mal auf dem Kölner Rheinufer so eine große Demo ist mit lauter Türkei fahren, werde ich die Leute dort nicht fragen, wo sie herkommen, weil das wäre beleidigend. Ja, das gibt's übrigens in allen möglichen Großstädten. Also das ist ja nicht nur darauf. Zogen, aber ja. Wir ja, ich meine damit, es gibt ja genug Leute, die gerade auch in der Aktivistenszene, die diese Herkunft halt in den Vordergrund stellen. Also die dürfen ja. mir aufs Auge binden, dass sie, keine Ahnung, aus Mali kommen oder so und 1,50 groß sind und als Autor und Journalist arbeiten, aber ich darf sie eigentlich nicht fragen, wo sie herkommen. Ist doch total. Ja, dieses Ferda Ataman-Ding, die das ja quasi in ihrem Buch da aufschreibt und dann gleichzeitig eine NGO hat, die den Leuten erzählt, dass nur die Leute aus diesen Räumen da irgendwie drüber reden können, über diese Themen, weil alle anderen ja unfähig sind. Ja. Ja, und wir fordern rassistische, antisemitische und fremdenfeindliche Straftaten mit aller Härte verfolgen, auch im Internet. Ja, das ist ein enormer Sprung, den ihr hier gemacht habt, liebe Leute. Ein richtig enormer Sprung. Und das werden wir heute auch noch an mehrfachen Stellen sehen. Das ist eigentlich das größte Problem, was wir heutzutage haben. Es wird von diesem Bagatelldreck gesprochen. Und dann kommen wir irgendwie auf, ach ja, es gibt ja auch noch richtige Probleme. Und die müssen wir dann beheben. Mehr personaltechnische Ausstattung und Training für Polizei. Training. Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte müssen trainiert werden. Trainiert werden, zu wissen, dass das Alltagsrassismus ist, wenn man den Leuten irgendwelche Fragen stellt. Das ist Alltagsrassismus, ne? Muss man wissen. Das ist dann aus Worten werden Straftaten. Haben wir nicht das richtige Training für, ja. Außerdem Rasse im Grundgesetz durch eine zeitgemäße Formulierung ersetzen. Da haben wir mal wieder ein schönes variablen Bezeichner, zeitgemäße Formulierung, was auch immer das bedeuten soll. Unabhängige Studie zu rassistischen, antisemitischen und fremdenfeindlichen Überzeugungen in Sicherheitsbehörden. Haben wir auch an der Scheune gelesen, dass wir das unbedingt brauchen. Ja. Weil Realität in Deutschland sind eher so Sachen wie dieses ganze Zeug, was wir letztes Jahr da gelesen hatten, irgendwelche Ansammlungen von, das tollste Beispiel war ja dieser Typ, der irgendwie Polizei gerufen hat, eine Straftat vorgetäuscht hat, dann wollten sie ihn festnehmen, weil er eine Straftat vorgetäuscht hat und dann hat sich da irgendwie ein Mob gebildet von 100 Leuten, die dann da den beschützen wollten vor der Polizei, weil die ja so rassistisch sind. Lauter solche Tricks. Ja, FDP. Überleg mal, was liberal ist. Überleg mal, was frei ist. Und dann mach doch bitte nochmal eine neue Präsentation, die du uns dann vorlegst. Ja. Ja, die Kommentare darunter waren auch sehr durchwachsen. Und wie die Art und Weise, wie da wieder eingegangen wurde. Also, ich dachte ja eigentlich, die hätten da mal ein bisschen was dazugelernt. Ich weiß gar nicht, was das war, Anfang der Legislaturperiode. Da hatten sie ja eine Ausschreibung bei Edition F, ne, mit Zeiten Artikel, hatten wir damals auch drüber berichtet, wo sie da Leute für ihr Social-Media-Team gesucht haben und das ist auch die Qualität, die wir jetzt hier haben, ne, so Edition F-Qualität für gesellschaftspolitische Dinge. ne, von diesen Leuten, die einen immer erzählen, es ist nicht nur Wirtschaft so, wir müssen uns auch um Gesellschaftspolitisches kümmern. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und da waren auch wieder so Sachen dabei, wie einer, der gesagt hat, so, nee, das ist mir hier zu linksradikal, was ich durchaus nachvollziehen kann. So, er sagt dann so, ja, ich steige jetzt aus, so, ne, ich verlasse die Partei. Und darunter war dann irgendwie der Kommentar erstmal bye mit so einem Sternchen-Emoji. Und eine halbe Stunde später oder so haben sie dann doch noch vorsichtshalber nochmal geschrieben. Ja, das tut uns natürlich leid. Wir hoffen natürlich, dass die Leute irgendwann wieder zurückfinden oder irgendwie so ein Spruch. Ah, die FDP kann sich das leisten. Wer so klar in alle Parlamente einzieht und so, der braucht sich um einzelne Wähler oder Mitglieder ja keine Sorgen zu machen. Ja, das ist eins und eins ja der Stil, der bei anderen Parteien gelebt wird. Gibt Ja, einzelne genau, es Linken. fühlt so die Abgrenzung, ne? Es fühlt so das eigene ein bisschen. Die intersektionale Plattform, Ja, ja. das ist wohl wahr. Ja. Deswegen sage ich ja, das ist das, was an der Scheune steht, was sie hier nachplappern. Das hat mit Freiheit überhaupt Ja. nichts zu tun. Ja. Und dann irgendwelche, wir wollen eine zeitgemäße Formulierung. Ja, das ist genau dieses Ding. Ne? So, die Opposition dazu ist dann eine unzeitgemäße Formulierung oder wie? Oder wie soll das dann sein? Das ist halt diese Scheiße. Ne? Es wird immer, es wird nichts vernünftig umrissen, dass man da auch nicht Ja gegen sagen kann. Und wenn diesen ganzen Komplex und diese ganze Vermischung der Dinge da was dagegen hat, dann ist man natürlich ein Rassist, der ins Unzeitgemäße will und will, dass die Leute leiden und so weiter und so Ja, fort. Ne? sind so Das die ist diese Formulierungen. Logik und die hat sich überall reingefressen. Das ist echt unglaublich. Und ja, deswegen, also, ja, also ich habe Was da weisen wir das? Was wenig weisen Hoffnung, ehrlich wir? gesagt, dass es dieses Jahr nochmal irgendwas Vernünftiges bei rauskommt. Aber so die letzte Hoffnung haben wir ganz am Schluss nochmal. Deswegen machen wir erstmal weiter. Kommen wir nun zu kritischer Rassentheorie in Deutschland. Hier vom Ja. Verfassungsblock. Und das hatten wir, glaube ich, so ziemlich alle eingereicht. Also ich hatte es auf jeden Fall dabei, Mars hat es dabei. Ja, obwohl es schon von 2020 ist, ist das jetzt irgendwie Okay. gerade auf Twitter aufgetaucht. Von Richtig. Dr. Cengiz Barskanmaz, assoziierter Postdoc in der Abteilung Recht und Ethnologie am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle an der Saale. Und der erklärt uns hier, was es mit kritischer Rassentheorie auf sich hat und was das in Deutschland für Konsequenzen haben sollte, könnte. Ja, also prinzipiell geht es ihm ja darum, dass er gerne das Rassendenken enttabuisiert haben will, wie er es ja hier auch wortwörtlich sagt. Also er sagt ja quasi, durch diese Nazi-Geschichte, dass man sich darauf halt eben beschränkt, wäre das halt ja tabuisiert, das Rassendenken, weil das halt darauf nur beschränkt wird, aber in Wahrheit muss man ja mit dem intersektionalen Anspruch und weil man ja nicht nur postnationalsozialistisch, sondern auch postkolonialistisch und blablub ist, muss man ja rassisch wieder sein. Denn die Tabuisierung von Rasse ist Rassismus und rassenhistorisch unhaltbar und analytisch unvollständig. Sie verkennt die Auswirkung von Rasse als eine historische und gegenwärtige soziale Konstruktion. Über Rassismus und Rassialisierung zu sprechen, aber Rasse zu vermeiden oder zu tabuisieren, erscheint höchst fragwürdig und genauso absurd wie Sexismus und Vergeschlechtlichung zu thematisieren, aber Geschlecht als Ordnungsprinzip zu verschweigen, sagt der gute Herr. Und ja, also Race is real, sagt der gute Mann, also quasi, oder was? Und Das auch nochmal vielleicht zu dem Ding von eben, so, ne? Dieses ganze Ding mit von wegen, ja, die Leute, die leiden die ganze Zeit nur, weil sie ja ständig irgendwie rassisch gesehen werden oder so, was sie ja hier auch irgendwie meinen, ja. Das ist, im Prinzip ist es genau das Gleiche, was die Rechten halt auch sagen. Und die Rechten sagen dann nur halt, ja, das bringt ja auch alles nichts und deswegen jeder dahin, wo seins ist irgendwie. Und die Linken sagen dann irgendwie, und deswegen müssen wir hier irgendwie jetzt alle in die andere Richtung, keine Ahnung, alle triezen, so lange, bis alle irgendwie wissen, dass die Fremden besser sind als sie oder keine Ahnung wie was. Aber prinzipiell diese Leseart, dass ja alle Leute da nur so drunter leiden und das überhaupt nicht übergehbar irgendwie ist und dass man ja auch nicht irgendwie dieser Begriff Colorblindness, das wird hier halt auch irgendwie erwähnt, also dass man und natürlich so erwähnt, dass das ja unmöglich zu erreichen wäre, weil natürlich die Leute ja immer wahrnehmen, dass es irgendwelche Unterschiede gibt und so weiter und so fort. Na, also das kann man direkt alles verwerfen, so, das kann man gleich alles komplett vergessen, irgendwie die Leute für sich zu beurteilen. Nein, wir brauchen Rassenperspektive. Das ist ganz wunderbar. Ja, und im Recht natürlich, ne? Also, das ist natürlich ganz wichtig. Rassisches Recht und kein Tabu mehr für Ja, das ist Rassismus. klasse. Genau. Ja. Zum Naja, das ist ein Rezept für Bürgerkrieg oder so dann, ne? Der Mehrwert des kritischen Rassentheorie in Deutschland kann darin liegen, bisher existierende Ansätze und Wissensbestände in der Rechtswissenschaft und aus der Migrations-, Rassismus-, Antisemitismus- und Geschlechterforschung sowie der postkolonialen Theorie miteinander zu verknüpfen und damit eine rassebewusste Perspektive für das deutsche Recht fruchtbar machen. Da rollen sich mir die Zehennägel auf, wenn ich sowas lese. Eine rassebewusste Perspektive für das deutsche Recht fruchtbar machen. Ja, aber der Begriff Rasse ist nicht so gut. Da muss man doch irgendwie einen zeitgenössischen Be neuen Begriff Na, finden. ich glaube, da hat hier der Herr Doktor einen anderen Ansatz, also als die FDP. Ja. Die deutsche Rechtswissenschaft ist gefordert, sich noch mehr für interdisziplinäre und vergleichende Perspektiven zu öffnen, um rassische Ungleichheiten in der postkolonialen und postnationalsozialistischen Welt nachzuvollziehen. Ja. Also ich denke, kritische Rassentheorie ist in Deutschland genauso fehl am Platz wie an allen anderen Orten der Welt auch. Und ja. Ja, und Grauenhafter Artikel. ich glaube, das Ironische an der ganzen Sache ist, dass genau dieses Ding, was er jetzt hier meint, mit dem Tabu und so weiter und dem Nationalsozialismus, dass genau das der Grund ist, warum dieser Scheiß unwidersprochen überall reinläuft. Na? Und da werden sich noch einige Leute umgucken, was dann dahinter aber rauskommt. Und ich finde das ja auch schön, dass er hier mit der Crenshaw halt anfängt und auch nochmal sagt, dass die halt wirklich diese Rassendimension unbedingt haben will und dieses rassische Denken unbedingt haben will. Und weil die ja immer häufig im Zusammenhang halt Intersektionalismus, intersektioneller Feminismus halt genannt wird und Geschlechter, Zeug. Und ja, also ich meine, das ist hier jemand, der das selber vertritt, den Kram, und der da sagt, ach ja, die ist ja auch eine der Mitbegründerinnen von der kritischen Rassentheorie und so. Und das ist prima, das brauchen wir in Deutschland. Ein Beispiel. Wenn einem schwarzen Mann der Zugang zu einer Freizeitveranstaltung, etwa einem Nachtclub, verweigert wird, liegt nicht nur eine Diskriminierung aufgrund der Rasse vor, sondern eine Diskriminierung aufgrund der Rasse und des Geschlechts, denn nicht allen Schwarzen wird die Dienstleistung verweigert, sondern schwarzen Männern, weil diesen gefährliche negative Eigenschaften zugeschrieben werden. Schwarze Frauen würden aufgrund von exotisierend rassistischen Konstruktionen erst recht in einem Nachtclub willkommen geheißen werden. In diesem Fall liegt eine rassistische Sexualisierung von einer schwarzen Frau vor, die jedoch rechtlich nicht zu beanstanden ist, denn ihr wird der Zugang zu einem Club nicht verwehrt. Ja, und auch das ist schon wieder so ein Ding. Ne? Das sind dann dieselben Leute, die dir dann in anderen Zusammenhängen irgendwie erzählen wollen, Lol, was regst du dich auf? Es ist doch nur hier, keiner hat ein Recht auf eine Plattform und Zensur Abstimmungsrecht. ist nur, wenn es der Staat macht und bla bla bla, ne? Aber diese ganzen Sachen sind dann wieder Rassismus, der dann in Zukunft unter Strafe stehen muss, wenn man irgendwo nicht reingelassen wird oder so. Das ist dann nicht einfach so, dass man den dann Leuten dann sagt, so ist es mir auch schon passiert, mit Arbeitskollegen, man will freitags noch irgendwo hingehen und es das heißt irgendwie so von wegen, du darfst rein, du darfst nicht rein. Und dann geht man halt woanders hin. So, ne? Das Also. Beispiel oben zeigt auch, dass nicht jede Diskriminierung aufgrund des Geschlechts Sexismus entspricht. Der abgewiesene schwarze Mann wird rassisch und geschlechtlich benachteiligt, ist aber kein Betroffener von Sexismus. Wie anders will man denn Sexismus definieren als Benachteiligung aufgrund des Geschlechts? Warum sind eure Theorien irgendwie immer löchrig wie Ja, ein Sieb? Objektifizierung vielleicht noch oder so. Na gut, im Prinzip ist richtig. Das ist die Benachteiligung einer schlechter Bewertung, ne? Aber ein Mann wird halt nicht Opfer von Sexismus. Das ist nochmal ganz Ach so. wichtig. Das ist, ne? Ja, klar. Kernschau-Skript. Ja, Grauenhaft. passt das hin? Intersektionalität, ne? Sektionalität. Verwechselt. Nee, Ja, von um Sekte kommt das. Intersektionalität geht es hier Ja, auch im oder nächsten so. Artikel. Climate anxiety is an overwhelmingly white phenomenon. Is it really just code for white people wishing to hold on to their way of life or to get back to normal? Also, wie früher im Kolonialismus ist damit natürlich gemeint. Das ist ein, ja, also ein Artikel, der quasi postuliert, wenn ihr gegen den Klimawandel seid oder ein Environmentalist seid, dann ist das nur, weil ihr Rassist seid. Und ihr wünscht euch im Endeffekt nur die gute alte Zeit zurück. Und ja, das kann sogar gefährlich sein. Und das wird hier nicht wirklich schlüssig argumentiert, aber es wird einfach sehr viel aneinander geklatscht. Ich kann ja mal einfach ein paar Auszüge mal eben geben. So. We cannot fight climate change with more racism. Climate anxiety must be directed towards addressing the ways that racism manifests as environmental trauma and vice versa. How environmentalism manifests as racialized violence. Ja. Ne? Also wenn wir über Klimawandel reden, dann müssen wir über, dürfen wir nicht über Klimawandel reden, weil, sondern wir müssen über Rassismus reden. Weil Rassismus ist das wirkliche Problem. Und ich fasse das jetzt einfach mal ein Das bisschen heißt, jetzt zusammen, hast du dich anstatt das vorhin alles vorzulesen. so viel anzusagen drauf, dann in Ja, sie Bangladesch hatte zum benutzt, hat Beispiel die Geld verdient. eine Studentin bei einer Veranstaltung, die ihr gesagt hat, sie ist so verängstigt vor dem Klimawandel, dass sie sogar eine Ökodiktatur akzeptieren würde. Und das ist ein weiteres Beweisstück für sie, dass sie sagt, so ja, sie sind bereit, auf die Demokratie zu verzichten. Und das zeigt auch nur wieder, wie rassistisch sie natürlich sind und der Zusammenhang zwischen Umweltschutz und Rassismus kommt ja schon aus den 1920er Jahren, weil damals die ganze Bewegung in Amerika, die ja auch sehr xenophobisch war und auch sehr ja, nazihaft sich quasi gegeben hat. Ja, Moment mal hier. Racism is not an accidental byproduct of environmentalism. It has been a constant reference point. Ja, early environmentalists in the US were anti-immigrant eugenicists, das war der Name, whose ideas were later adopted by Nazis to implement their blood and soil ideology. Ja, und generell ist es ja so, dass wir beim ganzen Klimawandel-Thema, wenn wir überhaupt über das Thema Rassismus mal reden, dann nur im Zusammenhang mit irgendwelchen Klimaflüchtlingen. Und da ist es ja sowieso so, dass wir das so sehen, dass die Flüchtlinge ja die Umwelt kaputt machen und die Luft verpesten und nicht so viel Umweltschutz einhalten, wie wir das tun. Und deswegen sind wir quasi abschätzig gegenüber denen. Und das zeigt alles, alles zeigt im Endeffekt einfach nur, wenn man die Umwelt schützen will, dann ist man, will man das nur, weil man ein Rassist ist. Das hat keinen anderen Grund. Ja. Und da hat die Dame zwei Bücher zugeschrieben. Und ja, der Artikel hat auch in Amerika gute Runden gemacht. Und ich fand ihn ganz amüsant zu lesen, weil die teilweise die Argumentation ist halt, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht schlüssig, aber ist halt sehr an den Haaren herbeigezogen. Und ich habe jetzt einfach mal nur ein paar Beispiele genannt. Ne, ihr könnt es euch ja auch nochmal angucken. Und, ihr könnt euch auch dazu unseren Stream über den Karakaya-Talk nochmal anschauen. Die eklige weiße Mehrheitsgesellschaft und so. Da ging es ja genau um das gleiche Thema, dass Fridays for Future praktisch eine rassistische Ansammlung von weißen Besserverdienern ist. Haben wir uns letztens schon mal den Namen der Kommissionsmitglieder vorgelesen von diesem anti-muslimischen Rassismuskommission? Meine, da werden doch ziemlich viele. Ja, ich hab letztens die offizielle Pressemitteilung von Berlin praktisch dabei gehabt. Da waren die Namen alle drin und die klangen alle, als kämen sie nicht von hier, sage ich mal vorsichtig, sondern als gäbe es keine Vertreter der Mehrheitsgesellschaft in dieser Kommission. Ja, und auch als wenn da teilweise Muslime bei wären, obwohl man das vielleicht nicht am Namen festmachen kann, weiß ich nicht genau. Wie auch immer, haben die jetzt irgendwie einen davon sich etwas genauer angeguckt und ja festgestellt, dass der eben, dass er mit so ein bisschen mit Terrorgruppen angeblich oder so in Verbindung steht, beziehungsweise nicht ganz astrein ist. Und ja, was heißt Terrorgruppen? Auf jeden Fall mit. Oh. Mit welchen ja, mit die immer, im Verfassungsbericht mit, auftauchen. Ja. Genau, verfassungsschwierige Leute. Das Ganze ist ich nenne seine Regel. Haben sie auf jeden Fall gut recherchiert. Das ist auch relativ lang und dieser ja, das ich, ja. Herr und dann irgendwie die Kollegin oder so ist auch in diesem Beirat von der Humboldt-Universität Islamwissenschaft Kram, den sie da ja vor 2 Jahren oder so eingefügt haben. Also ist alles super auf jeden Fall. Überhaupt kein Problem mit Extremisten, die dann da irgendwie unseren antimuslimischen Rassismus definieren dürfen. Ja, ich fand den Nachweis seines Extremismus jetzt nicht so stark, aber dass da überhaupt so jemand drin ist, ist ja auch irgendwie gar nicht mal überraschend, ne? Sozusagen, wenn da Leute sind, die sich sehr da engagieren, dass wir in den Verein da reinkommen und er hat ja wohl auch insgesamt, was denn mit der Förderkohle? Gibt es da nicht auch so Sachen? Ne, das vertue ich mich, glaube ich, gerade. Auf jeden Fall hat er auch irgendwie entsprechende Verbindungen gehabt und ja, das sind eben Leute, die aktiv sind, Aktivisten, ne? Dass dann sowas da rauskommt, ist ja das sehen wir ja auch nicht zum ersten Mal. Wir haben ja zum Beispiel unsere gute Freundin Kübra Gümüşay, hat ja auch keine Berührungsängste. Ja, kommen wir zum Indianerhäuptling. Diese Dame Bettina Jarasch hat sich da beworben als Spitzenkandidatin für den Bundestag in Berlin für die Grünen und die hat dabei von Indianerhäuptling gesprochen. Also sie hat irgendwie gesagt, dass sie als Kind Indianerhäuptling werden wollte und das gab dann natürlich wieder, oh mein Gott, Indianer, Hilfe, jemand hat Indianer gesagt, die Welt geht baden, ne, so als ob das irgendwie, ja, ich meine, jeder weiß dieses Ding von wegen, und dann haben sie gedacht, sie haben Indien gefunden, neuen Seeweg nach Indien, ne? Mhm. Und dann haben sie gedacht, die Ureinwohner da in Amerika, die werden halt aus Indien, und deswegen kommt dieser Begriff Indianer dann irgendwie, aber jeder weiß genau, was damit gemeint ist, und auch, dass sie dann irgendwie meinen, das wäre dann diskriminierend oder so. Was soll man sonst sagen? Es gibt ja Leute in Indien. Sind die jetzt schlecht oder was? Ist das, dass die dann damit verwechselt werden, ist das wirft jetzt ein schlechtes Licht dann auf die Ureinwohner oder wie? Also, das verstehe ich auch schon mal nicht. Und und jeder weiß genau, was damit gemeint ist. Jeder weiß es genau, jeder kennt diese Geschichte. Jeder weiß genau, es war eine Verwechslung und so weiter und so fort. Und die tun jetzt auch wieder so, als ob die Welt zusammenbricht davon. Ne? Und das ist sogar hier schon so weit, dass sie jetzt hier aus dieser Rede, die man sich da noch angucken konnte, im Internet 6 Stunden Video, hier diese Anwendungen gemacht haben, wo da steht, an dieser Stelle wurde im Gespräch ein Begriff benutzt, der herabwürdigend gegenüber Angehörigen indigener Bevölkerungsgruppen ist. Ach so. Das ist herabwürdigend. Oh Gott, so. Wir haben diesen Teil daher entfernt. Auch wir lernen ständig dazu und wollen weiter daran arbeiten, unser eigenes Handeln und Sprechen auf diskriminierende Denkmuster zu hinterfragen. Bei Stunde 4:50 findet ihr eine Stellungnahme dazu. Unser diskriminierenden Denkmuster, die diskriminierende Denkmuster, dass ihr einfach die Sprache kennt und diesen Begriff kennt, den jeder kennt, wo jeder aber genau weiß, was gemeint ist. Und dass wir da noch keinen neuen Begriff haben, der irgendwie die Welt rettet und alles gut macht oder so. Und ich meine, diese ganzen Probleme, die die Leute vielleicht heutzutage da noch haben in Amerika. Also, und ihr meint jetzt irgendwie, denen ist damit geholfen, dass wir die in Deutschland nicht Indianer nennen oder was? Das ist irgendwie das, was denen was bringt oder wie? Also, es ist vollkommener Bullshit. Und ja, da weltweite Solidarität. Diese Leute wollen regieren, diese Leute wollen festschreiben, was in diesem Land irgendwie die Regeln sind. Und die kriegen es noch nicht mal an zu ertragen, dass jemand ohne irgendeine böse Absicht das Wort Indianer verwendet. Das ist schon zu viel, das darf schon nicht sein. Das ist schon diskriminierende Denkmuster, die wir dringend hinterfragen müssen. Stellungnahme. Bla bla bla. Ja, das ist eine Glaskugel. Dieses Ding hier ist eine schöne Glaskugel, wie die Welt wird unter Grünen. Sehr lustig fand ich, jemand hat als Reaktion das auf das sogar aus dem Mitschnitt entfernt und mit einer Anmerkung versehen. Ziemlich einmaliger Vorgang. Jemand hat darunter halt die klassischen Bilder von Stalin und Trotzki und halt dann die hinterher raus retuschierten Stalin- und Trotzki-Bilder gepackt. Also ja, fand ich eine sehr, sehr angemessene Reaktion darauf. Ein einmaliger Vorgang. Ja, nicht so einmalig, ja. Ich sehe es zwar gerade nicht, aber kann ja, ich aber nicht vorstellen. Das gewischt. Wer war das jetzt hier, die Grünen oder was? Die Grünen, ja. Die Grünen Berlin. Das hier ist ein Gastbeitrag bei Achgut von einer Dame, die heißt Lisa Marie Kaus. Mir sagte das noch nichts, aber ich nehme an, die ist AfD-Politikerin. Auf jeden Fall schreibt sie hier den Konservativen quasi, dass sie keine Chance mehr haben. Also, wenn die jetzt darauf hoffen, dass Merz irgendwie eine neue Partei aufmacht mit denen oder so, oder generell liberal-konservative Partei, damit ist wahrscheinlich hier diese von Lucke gegründete Reformer, liberal-konservative Reformerpartei gemeint. Die Dame sagt ja halt eben, ja, rechts ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Eine Gesellschaft, die die Aussage, rechts ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen verinnerlicht hat, kann ihnen keine Freiheiten bieten, unabhängig davon, ob sie sich rechts, links oder oben oder unten verorten. Rechts ist schlicht die Frage der Perspektive. Wenn man sich einmal um seine eigene Achse dreht, ist alles im Raum mal rechts. Wohlgemerkt, die Freiheit stirbt immer zentimeterweise, nur weil die Lunte der angesteckten Zündschnur noch nicht bei ihnen angekommen ist, heißt das nicht, dass es nicht auch bei ihnen zischt und pfeift. Und sie sagt halt eben so, wenn man jetzt noch kein Problem hat irgendwie, dann ist man einfach zu unwichtig. Das steht ja auch in diesem Text drin und da, das glaube ich ja ehrlich gesagt auch, weil immer wieder, wenn wir, da gibt es auch heute noch ein schönes Beispiel zu, immer wieder merken wir das ja auch. Und der Grund auch, warum wir jetzt gegen uns noch nicht so viele Hitpieces irgendwie geschrieben worden sind oder so, ist, weil wir irgendwie rumdumpeln mit knapp unter 9000 Abos und oder nee, knapp über 9000 Abos, aber halt eben, ja, eigentlich im vernachlässigbaren Bereich. Und irgendwie so ein Don Alfonso oder so jemand, der ja auch viele von den Dingen, über die wir reden, im weit größeren Publikum zugänglich macht. Und da noch viel mehr Dinge ihm auffallen mit dem aktivistischen Spektrum. Da gibt man sich dann große Mühe, ne, damit mit Schmutz zu werfen und die Leute dann da anzuschmeißen, dass denen ja nicht mehr zugehört wird. Und das scheint mir auch so, dass es da größtenteils um die um den Impact halt eben geht und dass man sich an so kleinen Leuten auch gar nicht groß die Finger schmutzig machen will. Das sieht ja, für mich und, auch so aus. Mich erinnert das wieder ein bisschen an diesen Bernays mit seiner Psychologie der Massen. Weil man meinte, dass in der Masse oder für die Masse nur eigentlich die Gefühle und Argumente zählen sozusagen und nicht die rationalen Argumente. Wer rationale Argumente braucht, der hat die Diskussion schon verloren, so ungefähr. Und das zieht hier auch, glaube ich, den Eindruck. Rechts ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Was ist das, wenn nicht nur moralische Vorgabe sozusagen? Das stimmt ja. Ja, hier, das habe ich mitgebracht wegen eines Abschnitts daraus. Das hätten wir vielleicht gleich hinter die Geschichte am Anfang packen sollen von der FDP. Hier geht es um die Koalitionsverhandlungen in Baden-Württemberg nach der Landtagswahl. Und ein kurzer Absatz daraus. Der CDU-Sozialflügel warnte die Grünen davor, die Liberalen an einer Regierung zu beteiligen. Die FDP in Baden-Württemberg hat sich in den letzten Jahren immer wieder als AfD-Light positioniert. Gegen Flüchtlinge, gegen den Klimaschutz und den Lockdown, sagte Christian Bäumler, Landeschef der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft der Deutschen Presseagentur in Stuttgart. In der Landesregierung hätte die FDP praktisch ein Vetorecht gegen alle Corona-Maßnahmen. Das wäre fatal. Die Liberalen fordern seit längerem eine Aufhebung des monatelangen Lockdowns und eine flächendeckende Öffnung des Handels. Die CDU sagt der FDP, sie sei die AfD-Light. Und wenn wir uns nochmal an den Anfang erinnern, wo die FDP eher klang, als sei sie die Grünen-Light, ist meine Verwirrung komplett. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und ich finde es auch ein bisschen lächerlich von der FDP, dass sie sich gegen sowas nicht lautstark wehren. Also dass da hätte ich sofort eine Protestnote an die CDU geschickt oder an die CDA. Das will mir nicht ganz in den Kopf. Ja, da haben sich schon ein paar Leute drüber lustig gemacht. Also auf jeden Fall. Nee, aber da kann man sich nicht drüber lustig machen. Da muss man, wenn man sich klar abgrenzen will, muss man sich klar abgrenzen. Und man muss auch die Frechheiten benennen, finde ich. Ja, da gab es auf jeden Fall Reaktionen zu dieser anderen Geschichte, gab es halt keine. Also zu der, die ich am Anfang gezeigt habe mit dem Instagram-Ding, hat sich kein Mensch zu geäußert. Das Einzige, was es halt gab, waren die Sachen direkt darunter halt, ne, was ich schon beschrieben hatte. Mit von wegen bei und so. Aber darüber hinaus weiter habe ich jetzt nichts gehört. Ja, hier die Geschichte geht ja auch so ein bisschen durch die Medien in den letzten Tagen. Eine 26-jährige Studentin, Lina E., ist verhaftet worden als Gründerin einer kriminellen Vereinigung. Die hatten unter anderem mit Eisenstangen einen Wirt einer Kneipe, dessen Kneipe als rechten Treffpunkt gilt und der wohl auch so Kampfsportveranstaltungen organisiert haben, die gemeinschaftlich angegriffen. Außerdem hat die Dame hat versucht, Tatwerkzeuge zu stehlen, nämlich Hämmer aus einem Laden und hat dabei auch Gewalt gegen einen Mitarbeiter, der Sicherheitsmitarbeiter des Ladens eingesetzt und so weiter und so fort. Genug, um für den Generalbundesanwalt, um die Sache an sich zu ziehen, weil die Dame wohl auch untergetaucht war. Also alles sah nach dem Aufbau von Strukturen wohl aus. Und hier haben wir das Zentrum für politische Schönheit. Die sagen, gestatten die 26-jährige Studentin Nina E. verhaftet als Gründerin einer kriminellen Vereinigung, in Klammern, oh ja, weil sie einen Neonazi verprügelt hat, der in rechtsextreme Kampfsport-Events in Thüringen organisiert. Die Generalbundesanwaltschaft sieht darin schwere, staatsgefährdende, was auch immer, Straftaten. Und das ganze linke Spektrum dreht halt durch, weil diese Frau im Helikopter nach Karlsruhe geflogen worden ist. Man sieht da eine völlige überschießende Handlung praktisch der Behörden. Und aber doch, das auch in einer Zeit, wo halt die Nazis ungehemmt durch ganz Deutschland morden. Also es wird wieder so getan, als würde rechtsgerichtete Gewalt überhaupt nicht verfolgt. Aber ja, die haben linksextrem. Der ihr den Hammer nicht stehlen lassen wollte, der war wahrscheinlich auch ein Nazi, wa? Gehe ich mal von aus. Aber also zu behaupten, es gäbe keine Verfolgung gegen Rechtsextreme, halte ich aber auch für ein ziemlich schmales Brett. Und wir können uns ja jetzt mal dann die folgenden Sachen angucken. Das waren so Reaktionen aus der üblichen Ecke neben dem Zentrum für Political Beauty. Hier haben wir Ende Gelände. Free Lina, denn Antifaschismus ist notwendig und legitim, während dieser Prozess nur lächerlich ist. Gilt genauso für alle anderen eingeknasteten Antifaschisten. Free Die und Free Joe, wer auch immer die Leute sind. Antifaschismus ist notwendig und legitim. Ja, aber das bedeutet halt nicht, dass du irgendwo hingehen kannst, sagen kannst, dieser Typ ist ein Faschist und deswegen schlage ich dem jetzt eine Eisenstange ins Gesicht. Ja, das habt ihr vielleicht noch nicht verstanden. Ich tauch dann schon mal unter auch, ne, für den Fall, ja. Also, und ja, mit allen Mitteln, das ist halt dieses Ding, ne? Und das ist die logische Konsequenz von diesem ewigen Gerede, dass ja der Staat die Leute alle schützt und wir brauchen unabhängige Prüfung von der Polizei, weil die ja alle so rassistisch sind. Und am Ende von dieser ganzen Kette, ne, die Worte führen zu Taten, da stehen diese ganzen Leute, die alle untertauchen, sich bewaffnen, selber losrennen, weil sie ja von früh bis spät von allen Leuten nur erzählt gekriegt haben, dass in Deutschland das alles zugelassen wird und es alles prima ist und so, ne? Und parallel fahren wir hier in unglaublichen, also wir haben ja jetzt auch mit diesen, es gab diese Woche im Bundestag, es gab jetzt irgendwie diese Verhandlungen da zwischen Bundestag und Bundesrat über die Einigung für was sie jetzt mit dieser Vorratsdatenspeicherungsvariante irgendwie machen. Und das war ja auch dieses Gesetz gegen Rechtsextremismus explizit von der Lamprecht und lauter solche Dinge. Und das ist alles egal, oder wie, oder was. Oder wir müssen alle jetzt Selbstjustiz walten lassen, weil ja sonst die Leute leiden. Ne? Die Leute leiden, gibt uns Macht. Das ist. Ja, aber auch, dass überhaupt nicht an die Folgen von sowas gedacht wird. Dass man auch nicht aus der Geschichte lernt. Ja? Also Stichwort Weimar. Dass es halt nichts bringt, ja, wenn die das ist ja, die das, Gewalt in die eigene Hand nehmen. Das sehen die ja ganz anders. Ne? Also das ist eigentlich auch ganz klar. Die sind ja nach wie vor alle der Meinung, dass wenn ihre Gruppe autoritäre Spinner mit 1918 Gulags und Konzentrationslagern da an die Macht gekommen wäre, dann wäre uns ja das schlimmste Übel erspart gewesen. Und da sind die ja nach wie vor Stein und Bein dieser Meinung. Und das merkt man ja daran. Diese Einstellung hat sich bis heute bei diesen Leuten nicht geändert. Das ist ja auch so witzig. Das hatten wir ja letzte Woche auch schon mit diesem Progressiv, was sie sich da irgendwie auf ihre Fahnen schreiben. Schreiben sich progressiv drauf, aber sind in der Vergangenheit gefangen. Und mit ihrem ganzen komischen Scheiß, dass sie da irgendwie nur diesen Rechtsextremismus irgendwie als das einzige Übel irgendwie sehen, der nur ihre autoritäre Gesellschaftsvorstellung mit 100% von dem, was sie irgendwie im Schädel haben, das ist das Einzige irgendwie, was die Welt noch retten kann und auch damals schon gerettet hätte, wenn nicht diese ganzen furchtbaren Sozialdemokraten und Liberalen und Gemäßigten und Zentristen und was weiß ich nicht was, halt die Feinde der Revolution, ne? Das sind halt die, die das alles verbrochen haben im Endeffekt. Das sind die Bösen. Und da haben die ja damals schon gegen gekämpft, diese Antifa und diese Heinis. Gegen die Sozialdemokraten, gegen die Liberalen und gegen alle Leute, die da diese Revolution nicht haben wollten. Und das machen sie heute noch genauso. Ja, wenn ich auf der Corona sitze, ne? Ja, das wird auch sein. Ja, aber Zero Covid, die hatten wir auch schon öfter, das sind die, die alles runterfahren wollen, um den Virus zu besiegen. Auch wir fordern Hashtag FreeLina. Antifaschismus ist kein Verbrechen. Körperverletzung ist ein Verbrechen. Zero Covid, DATCH. Das Ding ist nämlich, bei uns wird gar nicht geguckt, ob jemand ein Faschist ist oder nicht. Wenn du ihm eine Eisenstange ins Gesicht schlägst, dann bist du ein Täter. Mag nicht in eure Köpfe gehen, aber auch Faschisten, selbst üble Faschisten haben Menschenrechte. Und zu diesen Rechten gehört halt, dass wir vor Gericht gleich behandelt werden und dass wir justizmäßig gleich behandelt werden. Und wenn jemand eine Eisenstange ins Gesicht kriegt, ist das gefährliche Körperverletzung und nichts anderes. Ja. Und da jetzt ein Mäntelchen drüber hängen zu wollen. Ja, aber der hat das ja gemacht, weil der Faschist. Das ist keine juristische Kategorie. Das ist. Ja, abwegig. Da arbeiten sie ja dran. Das wollen ja, natürlich. Sie ja so haben. Das ist Gesinnungsjustiz. Hatten wir auch alles schon mal in diesem Land. Komm, der nächste bitte. Stefan Ampalagan, den kennen wir ja auch, Namensgeber meiner Death Metal Band. Sehr wichtiger Threat zum sogenannten Linksextremismus, zur Tatenlosigkeit der Ermittler bei Rechtsextremismus, warum die Welt erzählerisch der AfD nahesteht und nur ein neues Deutschland und Zeit Online in dieser Sache teilweise vernünftig berichten. Ja, wenn vernünftige Berichterstattung nur die ist, die mir gefällt, ne, Stefan? Nicht irgendwie vielleicht vernünftige Berichterstattung beide Seiten zum Beispiel sich anschaut und beide Seiten irgendwie bewertet. Nee, das möchte Stefan nicht. Stefan möchte, dass halt nur die richtige Deutung an die Oberfläche kommt. Sonst steht man erzählerisch der AfD. Erzählerisch. Erzählerisch. Stefan. Ich möchte mich übrigens beim Gesandten für Hassrede auf Twitter bedanken. Zweimal die AfD. Beim Gesandten für Hassrede möchte ich mich bedanken auf Twitter. Der hat mir diese Reaktion nämlich zusammengesucht, auch die letzte, die noch kommt. Ja, und zu diesem Ding, also ich meine, ja, erzählerisch, ich meine, das haben wir ja schon, das sehen wir ja auch schon, seit es uns gibt. Also das ist ja dieses Ding, das deutsche Wort für Narrativ halt, ne? Bei denen ist ja eh alles nur eine Erzählung. Und es ist halt die Frage, wer die Macht hat, und der macht dann irgendwas mit Erzählung, und wir brauchen die richtige Erzählung, und das ist halt die richtige Erzählung, ist dann halt so, ja, Mädchen mit allen Mitteln gegen den Faschismus ist gleich Heldin, ne? Also das ist halt die richtige Erzählung, so. Die oder die Vernünftige, vernünftig. Genau. Im Großteil ist das immer Wording. Das sind die Argumente, aus denen der Kunde nicht mehr rauskommt. Ja, und hier haben wir dann noch den letzten. Frau verprügelt stramme Neonazi. Klatsch, klatsch, klatsch, klatsch, klatsch. Der zu viel Fight Club geguckt hat, Grüße von dem Weltraumaffen, und rechtsextreme Sportkampf-Events organisiert. Übers ganze Organisieren hat er wohl versäumt, anständig zu trainieren. Clown-Emoji. Ratet, wer von beiden zur Staatsfeindin Nummer 1 wird? Ja, die Frau. Er ist bestimmt nicht Staatsfeindin, ne? Das Ding ist halt, es wird der zur Staatsfeindin Nummer 1, der das Gewaltmonopol des Staates ignorierend eine Eisenstange nimmt und sie dem anderen in die Fresse haut. Der wird belangt. Das ist auch ganz richtig so. Ob jemand, der rechtsextreme Sportkampf-Events organisiert, belangt werden sollte, das entscheidet die Judikative. Und nicht Lina E. und auch nicht Frau Quattromilf oder sonst irgendwer. Ja, und vor allem an der Stelle muss ich jetzt wieder daran denken, dass sie auch ständig mit diesem Alfonso-Kram da irgendwie in Verbindung gebracht wurde. Von wegen, wir markieren die Leute zum Abschluss freigegeben, dass sich andere Leute darum kümmern. Aber gleichzeitig das irgendwie geil finden, wenn die Leute untertauchen und dann irgendwo wieder auftauchen, um irgendwelche Leute zu attackieren. Also ja, nicht irgendwelche Leute, aber halt Leute, die sie da ausgemacht haben als ihre Feinde, zu Recht oder zu Unrecht, warum auch immer. Es steht euch nicht zu. Wir haben hier ein Gewaltmonopol und das nicht ohne Grund. Und Staatsfeind Nummer oder Staatsfeindin Nummer 1, ich bitte dich, ey, Jasmina. Und, ja, und keine Ahnung, was mit diesen Kampf-Events da irgendwie ist, aber Dings, prinzipiell ist irgendwelches Boxen ja jetzt auch nicht illegal, wenn die Leute das gerne machen wollen. Also. Das ist dann eher die Frage, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar dieser Typ aus der ProSieben-Doku da war oder so. Also wir können da ja hier einfach irgendwie einen dabei. Post weiterführen. Der rechtsextreme Sportkampf-Events, das kann ja nur heißen, dass die irgendwelche Flüchtlinge verprügelt haben und dazu Bier getrunken haben und gejubelt. Nee, ich denke mal, also ja, wenn das dieser Typ war aus dieser ProSieben-Reportage, dann haben sie es ja, glaube ich, auch unterbunden, aber wegen dem Verkauf von irgendwelchem Zeug oder weiß ich nicht was, oder weil sie sich an irgendwelche Regularien nicht gehalten haben oder so. Also es geht einfach um illegale Boxkämpfe oder sowas. Oder MMA. Ja, es geht um, also illegal weiß ich nicht, aber es gibt wohl so Veranstaltungen, wo sich dann halt Leute aus der entsprechenden Szene treffen und da halt Kämpfe organisieren. Ich meine, solange die dann nicht irgendwie um Geld wetten oder irgend sowas, kann ja jeder Kampfevents organisieren, wenn er die Regeln einhält. Nicht, dass ich das irgendwie gut finde, wenn Nazis... Der Charakter der ganzen Sache, was war der denn? Naja, dass halt die Leute aus den einschlägigen Gruppen kommen, die da hingehen. Also ich habe ja auch schon mal eine Doku über sowas gesehen. Und man weiß ja auch, dass solche Sachen beobachtet werden. Man weiß ja auch, dass zum Beispiel diese Festivals und so knallhart beobachtet und auch unterbunden werden. Also immer so zu tun, als würde niemand was dagegen tun, außer den tapferen Antifaschisten mit den Eisenstangen, ist auch einfach eine Lüge. Und ja, und was die ganze Sache mit Staatsfeind Nummer 1 angeht, ich weiß nicht, wisst ihr, wer der Staatsfeind Nummer 1 ist? Ich weiß, wer auf der Fahndungsliste steht. Da haben wir 3 Leute von der RAF. Die werden sogar mit 80.000 Euro Belohnung pro Kopf gesucht. Und dann haben wir noch einen Mörder, Norman Volker Franz, der wird mit 25.000 Euro gesucht. Aber sind das jetzt die Staatsfeinde Nummer 1, 2, 3 und 4? Oder ich glaube, das ist ein recht amerikanisches Konzept. Ja? Oder doch Putin oder so. Ja, das vielleicht umgangssprachlich oder so, aber ist auch egal. Ja, dieses hatte ich noch gefunden die Woche über. Ich habe ja mal ein bisschen geguckt nach dem Buch Unmasked von Andy Ngo. Das habe ich auch schon mal vorgestellt. Das kann ich auch weiterhin empfehlen. Und hier gab es tatsächlich auch mal ein Review, was ich hier gefunden habe. Es hat natürlich nur einen Stern aus dem Deutschsprachigen. Und hier schreibt jemand... Genau, hier schreibt jemand rechte, rote Angst. Und schreibt, ja, die Amis und ihr geliebter Kapitalismus. In Klammern, man sollte bei der massiven Armut in den USA glauben, sie wüssten es besser. Klammer zu. Paranoid, rechtsradikal und einfach nur Aluhut. Zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Ja, und dann habe ich keine Ahnung, ob diese Person dieses Buch gelesen hat, aber Aluhut ist da überhaupt nichts, sondern das sind Erfahrungen von dem Andy Ngo, die meisten Sachen. Also wenn, dann kann man ihm höchstens vorwerfen, dass er zu nah sich reinbegeben hat in irgendwelche Geschichten. Was ich großartig finde, ist, hier wird oft zusammengekauft. Unmasked, Inside Antifas Radical Plan, bla bla bla. Und Lego Star Wars, das Lexikon der Minifiguren. Okay. Whatever. Natalia. Rechte, rote Angst, ja. Und das finde ich auch wieder so geil mit diesem Konzept von der roten Angst, ne, wo sie uns ja irgendwie mit vorwerfen wollten, irgendwie, also generell jedem vorwerfen, so, ja, du findest Sozialismus nicht geil, ne? du willst hier unsere Revolution nicht, wo doch die Leute leiden und so, ne, das ist ja nur rote Angst, weil in Wahrheit wird doch alles gut, ne, wenn wir irgendwie unsere Straßenmobs losjagen, das ist doch alles prima so, was soll da was schon schief gehen, wenn wir einfach Selbstjustiz machen, das ist doch nur rote Angst. Wegen der massiven Armut in den USA, die natürlich dadurch besser wird, dass wir irgendwie monatelang Brände legen und alles vollschmieren und alle Leute da in Angst und Schrecken in irgendwelchen autonomen Zonen oder so. Dadurch wird die massive Armut in den USA garantiert besser. Ne? Und ja, der geliebte Kapitalismus. Das sind die beiden Entscheidungen, die man hat, ne? Entweder der geliebte Kapitalismus, wo die Läden voll sind, so, ne? Und oder ja, Revolution und das ist dann das Rechte Stärkeren, aber das sind dann die guten Stärkeren, die dürfen das dann. Also. Zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre, ja. Ich kann da nicht drüber lachen, über dich. Seven Degrees ein Kunde, of Lego. Ein Kunde aus Meppen. Hier geht es gleich weiter um Bücher. Diesmal eine Dame aus Frankreich, die ein interessantes Buch geschrieben hat, Caroline Fourré. Ich bin nicht ganz sicher, ob man sie so ausspricht. Das Buch heißt Generation beleidigt, von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei. Die Frau Fourier hat für Charlie Hebdo gearbeitet. Sie weiß genau, wovon sie spricht. In ihrem Buch legt sie ihre Orientierung offen. Homosexuell. Sie ist homosexuell und war deshalb etlichen Anfeindungen ausgesetzt. Sie kennt es, beschimpft und ausgegrenzt zu werden. Trotzdem wählt sie nicht den Weg der identifikatorischen Aufladung des Politischen, sondern sieht sich selbst in der Tradition der republikanischen, universalistischen Linken. Der Kampf für die Gleichheit hat mich geprägt, doch dem für die Freiheit bleibe ich innigst verbunden. Wo die eigene Identität als Waffe gegen jegliche Kritik eingesetzt wird, nimmt diese biografische Transparenz der Gegenseite den Wind aus den Segeln. Fourier erzählt von Safe Spaces an Universitäten, die Studenten vor diskriminierenden Mikroaggressionen schützen sollen. Aus Sicht der opferzentrierten Ideologie des Antirassismus droht diese Gefahr überall. In der Art, wie wir sprechen, in Seminarthemen und Büchern, sogar in der Darstellung von Geschichte, die historisches Unrecht beim Namen nennt. Das führe so weit, dass segregierte Werkstätten entstehen, die Rassifizierte von Nicht-Rassifizierten, in Klammern den Weißen, trennen. Wer aufgrund seiner Hautfarbe privilegiert ist, gehört ausgeschlossen. Das ist das Diktum der neuen Linken, die im Namen des Antirassismus rassistische Denkweisen neu festschreibt, nur unter den umgekehrten Vorzeichen. Sag mir, welcher Herkunft du bist, und ich werde dir sagen, ob du reden darfst. Ja, hört sich auf jeden Fall nach einem sehr interessanten Buch an. Die politische Korrektheit, schreibt Fourier, sehe der freiheitsbedrohenden Karikatur immer ähnlicher, die ihre Gegner von jeher gezeichnet haben. Die soziale Frage habe die Linke indessen vollständig aus den Augen verloren. In der Tat sind die aggressiven Debatten zur linken Identitätspolitik keine Themen der Unterschicht. Sie entstehen in privilegierten Milieus, welche die Beschränktheit ihrer eigenen Perspektiven nicht wahrhaben wollen. Die identitäre Rechte, warnt Fourier, profitiere am Ende davon. Eine treffendere Analyse wird man so schnell nicht finden. Jetzt würde ich da natürlich anfügen, dass das schon seit 5 oder 6 Jahren auch die Analyse ist, die Weltraumaffen in den Raum stellen. Eigentlich komplett das, was ich gerade vorgelesen habe, haben wir alles schon 100-mal gesagt. Aber gut, dass das Buch erschienen ist, gut, dass es gut besprochen wird in der FAZ, und ich wünsche ihm viele Leser. Was ist die Fourier-Analyse? Generation beleidigt, von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei. Ja, habe ich das? Nee, das habe ich nicht eingesendet. Wer hat das eingesendet? Die Identitätspolitik bedroht unsere freie Gesellschaft aus der Welt. Das war von Mammon. Aber ja, ich glaube, mein Bild hängt gerade ein bisschen. Ich sehe es gar nicht eingeblendet. Ist auf jeden Fall relativ kurz auch. Und es geht hier um diese Geschichte mit Oakland auch. Wo ja jetzt tatsächlich, also es haben zuerst alle Leute für eine Fake-Meldung gehalten, aber die wollen da jetzt ja, $500 Unterstützung pro Monat für 18 Monate, aber nur für Schwarze. Ja. Und wie er hier auch schreibt, ja. Arme Weiße, von denen es in Oakland viele gibt, sind ausgeschlossen. Wie sieht das aus? Wie schwarz muss ich da sein? Gibt es da so eine Peter Griffin? Color ist das Spektrum oder so. Wahrscheinlich. So eine Color Card, wo dann geguckt wird, kriegt oder kriegt nicht oder was? Genau. Auch diese Geschichte hier mit Batley, haben wir das überhaupt drin? Nee, haben wir, glaube ich, sonst auch nicht drin, nee. Dass da ein Lehrer suspendiert worden ist, weil er Mohammed-Karikatur ist. Das hat er aber auch erwähnt in dem Artikel, ne? Das hat er ja auch berichtet. Ja, das ist ja gerade auf dem, sehen wir gerade. Das ist so ein Witz, da ist sich dann entschuldigt worden für Blasphemie angeblich. Aber Blasphemie ist nicht strafbar, auch in Großbritannien nicht. Und es war wohl diese älteren Sachen aus diesem dänischen Magazin. Also es wurde viel immer gesagt Charlie Hebdo, aber das war nicht von Charlie Hebdo, das was sie gesagt haben. Jyllands Posten war das, glaube ich. Die Berliner Grünen sind dabei schier implodiert, weil ihre Spitzenkandidatin das Wort Indianerhäuptling aussprach. Ja. Wenn es nur endlich an die breite Öffentlichkeit dringen würde. Und die breite Öffentlichkeit, ich habe gerade wieder letzte Woche mit einem Freund von mir gesprochen, der ist da so, ja, betrifft mich ja nicht, ist doch nur im Internet, etc. pp. Du regst dich da viel zu sehr drüber auf, das ist nicht gut für dich, lalala. Bis sie irgendwann vor deiner Tür stehen, ja. Ja, natürlich, das sage ich ihm ja auch. Irgendwann kommen sie das Zeug holen, was dich, ach, jetzt sieh nicht so schwarz, bla bla bla. Ich verstehe es nicht. Aber gut, das ist halt, glaube ich, wenn man irgendwie Ja, vielleicht oder dann gibst du halt den anderen das Geld so und dir nicht, weil du ja zu privilegiert bist, kannst selber gucken, wie du klarkommst. Ja, ich meine, diese Sache mit der speziellen Auszahlung in Amerika ist schon eben speziell, aber unterschiedliche Gesetze gibt es ja teilweise bei uns auch. Der Palmer hatte doch erzählt, dass er irgendwie Wohnungen bauen konnte mit der Begründung Flüchtlinge, aber leider nicht mit der Begründung Obdachlose oder sowas. Da kann ich mich gut daran erinnern. Und ansonsten weiß ich auch, es gibt auch so leicht unterschiedliche Gesetze, zum Beispiel für ausländische Studenten. Die haben nicht so hohe Freigrenzen, was Zuverdienst und sowas angeht. Es gibt leicht unterschiedliche Gesetze schon. Ne? Und so mal. Aber ja, die Rechter wird das dadurch nicht mehr. Ja, guten Durst. Oh, Entschuldigung, wollte mich eigentlich muten. Ich habe mich mal gerade neu ein. Ich dachte schon, das war Mama nochmal gut. Hast du dich geoutet, ja. Nein, ich würde ja nicht die Schuld auf jemand anderem sitzen lassen. Nee, das war meine. Ich musste mir einen Schluck Wasser und da werde ich gleich etwas Ananassaft hineingießen. Nachdem ich über den Artikel von Sophia Nawitz gesprochen habe auf Russia Today. Hier geht es um das Computerspiel Six Days in Fallujah, was im Moment in den linken Kreisen, in den so Social Justice Kreisen einige Kreise zieht. Es geht hier um eine Schlacht im Irak damals, die soll jetzt praktisch in einem Computerspiel halt nachgestellt werden und alle drehen frei. Es gibt eine Petition, dass die Regierung der Vereinigten Staaten die Veröffentlichung dieses Spiels verhindern soll. Unter anderem wird darüber gesprochen, dass es sich hier um ein Spiel handeln würde, in dem Kriegsverbrechen verherrlicht werden. Kotaku, wenn du weiter runterscrollst, ist der zweite Tweet, der in dem Artikel ist, ist von Kotaku. You don't have to run the exclusive reveal for the war crime game. Also ihr müsst euch nicht an der exklusiven Vorstellung des Kriegsverbrechensspiels beteiligen. Also dieses Spiel, keine Ahnung, wie man drauf kommt. Man kann also Drohnen steuern oder was? Naja gut, ich meine, das ist halt ein Spiel, das die Realität in gewisser Weise abbildet. Kann sein, dass es da in Fallujah auch Kriegsverbrechen gegeben hat. Aber was hier dann auch jemand in einem späteren Tweet Kotaku aufs Brot schmiert, ist, dass sie bei Call of Duty, nee, bei Battlefield 5, also dem World War II Battlefield, halt noch gesagt haben, wie irre das ist, dass es einen in diesen Krieg hineinversetzt und dass auch Dinge wie Lager und die segregierten Einheiten des amerikanischen Militärs angesprochen werden. Aber es hat sich, also als Zitat, es hat sich nie angefühlt, als ob man irgendwie nur hirnlos Menschen, Gegner umbringt, Feinde umbringt. Es gab immer genug Kontext, um mir ins Gedächtnis zu rufen, heilige Scheiße, das war die Realität. Das ist die gleichen, die sagen, okay, wir beteiligen uns nicht hier dran, weil hier geht es um ein Spiel, das praktisch Kriegsverbrechen verherrlicht. Und natürlich wird auch gesagt, dass dieses Spiel antimuslimischen Rassismus fördern wird. Und manche Leute versteigen sich sogar dazu zu sagen, ja, das wird Amokläufe und das Übliche vorrufen, was man Spielen schon immer auslösen, schon immer irgendwie. Was ist mit der Jennifer Scheuerle hier schon wieder? Och. Die hat sich auch dagegen ausgesprochen, oder? Die hat auch die hat auch diese Petition unterschrieben. Ach so. Ja, die Petition Stop Highwire Games and Victura from normalizing the mass murder of Iraqis. Ich glaube nicht, dass man mit einem Spiel, das den Krieg darstellt, irgendwelche. Das ist so ein speziellen Vorfall, aber nicht Fallujah, meine ich. Ja, aber es gibt auch ein Black Hawk Down Spiel, wo es um den Absturz von dem Helikopter da in Mogadischu geht. Und es gibt ganz viele Spiele, die irgendwie, oh nee, warum musstest du das umschalten? Ja, also alles in allem das Übliche. Spiele fördern Gewalt, Spiele fördern Rassismus. Wir wollen euch die Spiele nicht wegnehmen, aber wir versuchen die Regierung dazu zu bringen, mit einer Petition das Spiel zu verbieten. Ja, und Leute wie Hamid Abdel Samad und Ahmad Mansour fördern Extremismus. Ach so. Ja, das definitiv. Das hören wir jetzt hier mal. Wenn ich ein bisschen weiter dann informieren wollen, wo informiert man sich dann? Also wo bist du dann gelandet? Also quasi der Einstieg an Nachrichten, den ich bekommen habe, war erstmal so die Welt, die Bild-Zeitung natürlich auch. Und ich bin dann relativ schnell über Facebook auf Islamkritiker gekommen, wie Hamid Abdel Samad oder Ahmad Mansour. Dann gab es noch die Seyran Atish aus Berlin. Und ja, diese Islamkritiker haben da eigentlich exakt das Gegenteil getan von dem, was sie immer sagen. Die Radikalisierung, also heute würde ich sogar sagen, dass sie mich ein ganz, ganz großes Stück weit radikalisiert haben. Und das ist eigentlich so das Schockierende an dem Ganzen, weil diese Menschen ja eigentlich dafür da sein sollten, den Leuten diese Angst zu nehmen. Aber aufgrund dieses Wissens, was sie vorgeben, ja, meistens sind es ja irgendwelche Islamwissenschaftler, so wie Hamid Abdel Samad, da vertraut man dann als Laie. Und, wenn ich ein bisschen weiter dann informiere. Ja. Radikalisiert von Seyran Atish. Ja, die radikalisiert. Haben, Anti-Dings vielleicht oder so. Die haben alle gesagt, du Lisa, hier, geh mal da zum dritten Weg und zu diesen ganzen Nazi-Parteien hin. Die finden wir gut. Ne? Das haben die gemacht. Stimmt. Ja. Mir hat der Mund offen gestanden, als ich das Ding auf Twitter das erste Mal gesehen habe. Eine derartige Unverschämtheit. Weil diese Frau, ist doch inzwischen klar, worum es der Frau geht. Um Aufmerksamkeit. Mhm. Und die hat sie einmal so gesucht und jetzt sucht sie sie halt anders. Aber dann sie solche Aussagen tätigen zu lassen. Und dann, ich weiß nicht, was das für ein Portal hier ist, ITSAL oder was. Das nächste Radikalisierung hättest du auch über diese Leute gestolpert, aber das war noch nicht genug, ne? Also vielleicht wäre das die beste Ausdrucksweise gewesen, aber so kann es nicht gewesen sein, wie sie es darstellt. Ne? Nein, ja. Das ist einfach lächerlich. Und vor allen Dingen die... Ekelhaft. Die Seyran Atish, die ja selber noch nicht mal... Die ist ja islamgläubig. So, die ist Imam. So. Also, ich meine... So. Und die hat dir dann gesagt, alle Muslime sind scheiße, oder was? Nee. Das hat sie natürlich nicht getan. Und auch der, ich weiß gar nicht, ob der Mansour überhaupt, also ich weiß, dass der Abdel Samad da auf jeden Fall gebrochen hat mit dem Islam, natürlich, weil er ja auch entsprechend Bücher darüber geschrieben hat und so. Aber bei den anderen, also bei dem Mansour, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob der jetzt privat noch gläubig ist oder so. Ist mir auch scheißegal, der macht einen super Job. So, also wenn alle Leute so vernünftig unterwegs wären wie die Seyran Atish und der Mansour, dann hätten wir wirklich überhaupt kein Problem mit dem Islam in Deutschland. Also, und du kannst mir nicht erzählen, dass das Leute sind, die irgendwie irgendwen zu irgendwas Negativen anleiten. Nee, tut mir leid, das ist absoluter Bullshit. Also. Es ist widerlich, wie diese Frau die Namen von den Leuten benutzt, um sich irgendwie von was reinzuwaschen und gleichzeitig sich wieder irgendwie ins Gespräch zu bringen. Einfach nur abartig. Hier sind wir mal wieder bei der Abteilung, was passiert so mit eurem Steuergeld? Hier haben wir ein Spiel von der, Bildungsstätte Anne Frank. Hidden Codes. Verborgene Codes, verborgene Symbole. Das ist wohl so eine Art Social Media mäßiges Adventure oder wie auch immer man das nennen will. Man kommt in eine neue Stadt, fängt an einer neuen Schule an, sammelt halt Freunde, kriegt von denen Nachrichten. Und da lernt man dann während des Spiels kennen, wie Leute halt sich, guck hier, blond, Zopf und irgendwie so ein Symbol auf der Jacke, das kann schon gefährlich sein. Ne? Die hier sind nicht gefährlich, keine Symbole auf der Jacke, nicht blond. Das ist relativ eindeutig schon, ach, guck mal da hinten. Hast du eine Fahne? Okay, Ja, der Witz ist, das Spiel kann man nicht spielen. Also wir können es nicht spielen, du kannst es nicht spielen. Man muss sich dort als Lehrer bei der Bildungsstätte Anne Frank anmelden. Du kannst ja aber auch mal ein bisschen runterscrollen. Jetzt bist du raus. Ein bisschen runterscrollen. Da kommt noch mal ein Bild, was ich sehr interessant finde. Auf der ersten Seite, also nicht das hier, sondern das nächste. Der nächste von diesen Querbalken. Hier, wir gegen rechts, Hashtag wir gegen rechts. Und man sieht es leider jetzt hier, ich weiß nicht, ob man das im Stream gut sehen kann, das Mädel hier neben, das diese Rosie the Riveter-Pose macht für ein Selfie, hat auf ihrem T-Shirt stehen, Desintegration. Desintegration. Also, ich habe auch schon auf Twitter die Frage an die Bildungsstätte gestellt, habe aber noch keine Antwort bekommen, ob Desintegration auf der einen Seite und wir gegen rechts auf der anderen behauptet, dass Integration irgendwie vielleicht ein rechtes Konzept ist oder nicht oder was. Also bin gespannt. Falls ich eine Antwort erhalte, werde ich da nächste Woche drüber sprechen. Wenn du, du bist unten eben schon mal gewesen, da waren die Logos der unterstützenden üblichen Verdächtigen. Ja, Bundesfamilienministerium, Demokratie leben. Dann hier noch die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft und History, Education, Democracy. Also hier wird wahrscheinlich auch wieder jede Menge Geld verschwendet, das ihr erarbeitet und an Steuern gezahlt habt. Für ein Spiel, das man nur spielen kann, wenn man von den Machern entsprechend ausgewählt wird und einen Zugang dazu bekommt. Ja. Ich dachte, es sei mal anders. Oder? Alles anzünden, was auf Twitter wahrscheinlich zu einer 12-Stunden-Sperre führen würde, wenn man das schreibt, aber nicht, wenn man das im Spiegel schreibt. Und wenn man Margarete Stokowski heißt, kannst du ja mal auf das Bild runterscrollen. Kann man mal ein bisschen. Das Bild ist eigentlich ganz gut. Das klingt nach viel Arbeit, aber nun ja. Alles anzünden ist viel Arbeit. Wenn man eigentlich alles anzünden will, hilft es, sich eine Liste zu machen und sie langsam abzuarbeiten. Du meinst also so eine Art Todesverbrennungsliste? Ja? Ich hätte auch gesagt, Aufbauen ist viel Arbeit und Abbrennen ist eigentlich wenig Arbeit. Verhältnismäßig. Margarete. Ja, und dann sagt sie, ja, man kann halt zum Beispiel das Papier mit den Lockdown-Beschlüssen anzünden. Das bringt nichts, das passt alles auf einen Post-it-Zettel und der ist schnell verpufft. Die Frage, wie wir aus der Pandemie rauskommen, sollte aber nicht von anderen Problemen ablenken. Vor allem geht es um Machtmissbrauch in der CDU, CSU, in der Kirche, im Theater. Finde ich lustig, dass sie schreibt, in der CDU, CSU, weil Korruption ist, wie wir später noch erfahren werden, kein exklusives Problem der CDU, CSU und auch nicht irgendwie bestimmter Parteien, sondern Korruption ist ein Problem der Politik, so wie wir sie haben, mit den laschen Lobbyregeln, mit den laschen Transparenzregeln, mit den laschen Regeln für Nebenverdienste von Politikern etc. pp. Diese Strukturen zu ändern, bin ich sofort bei dir, Margarete. Amtszeitbegrenzungen und Leute, die korrupt sind, auf Lebenszeit automatisch ausschließen aus gewissen Ämtern, fände ich völlig in Ordnung. In der aktuellen Krise der CDU-CSU wird statt Korruptionsskandal oft Maskenaffäre genannt, wobei Maske und Affäre beides fraglich ist, denn Affären kommen und gehen und es geht nicht nur um Masken. Oh. Wow. Wahnsinn, du hast es aber drauf, Margarete. In all diesen Fällen, die man an zwei Händen nicht mehr abzählen kann, offenbart sich ein äußerst problematischer Umgang mit Geld und Einfluss, der eine gewisse Tradition bei der Union zu haben scheint. Nein, Margarete, das ist nicht die Union, das ist Politik allgemein. Das ist so jetzt klar, das ist schön, dass sie alle versucht, Wahlkampf zu machen für den September. solltet ihr eigentlich nicht, weil ihr eigentlich Journalisten seid, aber ihr macht halt Wahlkampf. Und das halt alles der CDU jetzt anzuhängen, ist verständlich, ist aber halt auch genauso durchsichtig. Politiker sind korrupt und Macht korrumpiert und nicht Mitgliedschaft in der Union. Dann wird das natürlich alles verrührt mit dem Missbrauch in der katholischen Kirche, etc. pp. Es reicht nicht, wenn Einzelne zurücktreten oder beurlaubt werden oder den Job wechseln. Es reicht auch nicht, wenn sie sich obendrauf noch entschuldigen. So ist es in der Union, so ist es in der Kirche und so ist es auch im Kulturbetrieb. Und da geht es dann um den Rücktritt, um das Intendanten der Volksbühne. Der ist zurückgetreten, weil ihm sexuelle Belästigung und weiterer Machtmissbrauch vorgeworfen werden. Das ist das Mindeste, aber was nützt es? Wenn man das System Theater kennt, das mit seinen Hierarchien und einem Überschuss an zu Genies verklärten, cholerischen Männern für Übergriffe prädestiniert ist, wundert man sich wenig. Nicht nur über sexuell übergriffiges Verhalten von Intendanten oder Regisseuren gegen prekär beschäftigte Schauspielerinnen ohne Stern, sondern auch über rassistische Beleidigungen und Abwertungen. So hat gerade der WDR über den Fall von Ron Yamu berichtet, der am Düsseldorfer Schauspielhaus einen Sklaven spielte und von seinem Regisseur und seinen Kollegen rassistisch beleidigt und bedroht wurde. Seit 2,5 Jahren arbeite ich nun schon am Düsseldorfer Schauspielhaus. Seit 2,5 Jahren erlebe ich dort immer wieder Rassismus. Und seit 2,5 Jahren tut keine etwas, schrieb der Schauspieler dazu auf Instagram. Sehr glaubhaft. Äußerst glaubhaft. In der Theaterbranche tut niemand was. Nee, also ich weigere mich einfach zu glauben, dass gerade in so einem in so einer Hochburg von linken Ansichten wie in einem Theater sowas ungesühnt bleibt, egal wie viele zum Genie verklärte cholerische Männer da arbeiten. Da ist jemand unzufrieden mit seinen Besetzungen oder mit seinem Gehalt und vielleicht ist er eine prekär beschäftigte Schauspielerin, aber ja. Nennen Sie mir eine einzige Art von Institution, in der Macht stark auf Einzelne konzentriert ist und der es in den vergangenen Jahren keinen Fall von Machtmissbrauch gab. Er wächst nach, wenn man seine Wurzeln nicht zerstört. Das erinnert mich an mit Stumpf und Stiel ausrotten, das kenne ich auch irgendwoher. Wenn sich dauerhaft immer wieder Menschen auf diesen Posten missbräuchlich verhalten, dann muss man diese Posten abschaffen oder zumindest ganz grundlegend verändern. Das klingt nach viel Arbeit, aber nun ja, alles anzuzünden ist viel Arbeit. Und ich sag also, diese Posten abschaffen, das wird nicht funktionieren, weil wir brauchen nun mal Entscheidungsträger. Da muss man die Transparenz verändern, da muss man die Kontrolle verändern, da muss man vielleicht irgendwie die Macht auf mehrere Schultern verteilen, aber das ist alles keine Hilfe gegen die Gier des Menschen nach dem guten Leben. Ja? Weil das ist ja dem, was dem zugrunde liegt. Leute missbrauchen ihre Macht, um ihr eigenes Leben besser zu machen. Und solange nicht jeder Mensch glücklich ist, wird es immer Machtmissbrauch geben. Und ich frage mich, wie Frau Stokowski das verhindern will und welche Strukturen hier vorschweben. Leider kritisiert sie nur und erklärt mir nicht. Das ist ja auch dasselbe, wie immer. Ne? Die Leute leiden, gib uns Macht. Gib uns Macht und wir schaffen die ganze Korruption ab. Unsere Ideologie wird die Wende bringen. Und wenn deren Ideologie dann auch wieder nicht funktioniert, dann ja, dann sind es halt wieder alles Konterrevolutionäre. Ne? Also, das war gar kein echter Kommunismus. Ja, wir kennen doch das Spiel. Also diese ganze Führungsriege von den besseren Revolutionären, die geht da auch mit unter. Also ist ja immer so. Dann sind es alle Verräter, die werden ihre Geständnisse dann schon unterschreiben. Also, das hat alles seine Richtigkeit. Dann haben wir hier eine Studie zu struktureller Diskriminierung in der Film- und Fernsehbranche. Durchzogen, ja sicher. Spiegel, ey. Ein Bündnis aus Verbänden und Initiativen hat online 30.000 Filmschaffende im deutschsprachigen Raum zu ihren Arbeitsbedingungen befragt. Alle sind Nutzer der Branchenwebseite Crew United. Die Ergebnisse sind nach Angaben des Forschungsteams nicht repräsentativ für alle Filmschaffenden in Deutschland, sollen aber Hinweise liefern. Diskriminierung sei ein strukturelles Problem, sagte die wissenschaftliche Leiterin Deniz Yildirim. Von rund 3.200 Befragten, die dazu Angaben gemacht hätten, habe die Hälfte angegeben, in den vergangenen 2 Jahren Diskriminierung im Arbeitskontext erlebt zu haben, zum Beispiel wegen des Geschlechts, des Alters oder des Körpergewichts. Auch rassistische Zuschreibungen fielen darunter. Die Umfrage warf auch einen Blick auf sexuelle Belästigung. Viele Frauen würden etwa unangemessene, sexuell konnotierte Kommentare erleben oder würden bedrängt. Von rund 2.600 Frauen, die dazu Angaben gemacht hätten, gaben demnach etwa 80% an, in den letzten 2 Jahren mehrfach sexuelle Belästigung im Arbeitskontext erlebt zu haben. Also 30.000 wurden gefragt, 2.600 haben geantwortet, davon 80%, die Mathematiker unter uns können mir sicher sagen, wie viel Prozent das insgesamt sind. Also sagt eigentlich gar nichts aus, meiner Meinung nach. Ja, sicher, klar, ist mir klar, habe ich auch schon im Zusammenhang mit MeToo gesagt, das Wort Besetzungscouch kommt nicht von ungefähr. Und natürlich gibt es da und gab es da immer irgendwelche Geschichten, dass irgendwelche Leute ihre Stellung missbraucht haben, um halt an die jungen Damen oder die jungen Herren ranzukommen. Das will ich gar nicht abschreiten, aber halt hier dann diese 80% von den 2.600 heißt dann durchzogen von struktureller Diskriminierung. Abgesehen davon, dass nur 10% der Befragten überhaupt grob darauf geantwortet haben. Was für einen Wert hat so eine Studie? Das ist durchzogen, wie so ein Aerosol, der die Gegend durchzieht oder so. Ne? Auch an dieser Stelle, sie sagen halt, dieses Riesenproblem besteht und jetzt muss sich alles einfach umkrempeln. Ne? Und sie sagen jetzt nicht irgendwie zu den Leuten, also kümmert euch direkt darum, wenn irgendwas passiert ist, kommt nicht erst 30 Jahre später oder so. Diese ganzen Sachen, die ich den Leuten sagen würde, sichert irgendwelche Beweise, damit ihr es beweisen könnt, damit ihr da den Leuten das Handwerk legen könnt, damit die auch keinen anderen Opfer dann mehr finden, wenn ihr da wirklich Opfer von irgendwas seid. Ja, so, das sagen sie denen alle nicht. Sondern sie sagen, es ist die Strukturen und wir sind alle hilflos und wir brauchen die Revolution, weil ansonsten müssen wir alle leiden und deswegen gebt uns Macht. Skadi Leust von der Filmuniversität Babelsberg sieht die Politik und die Filmbranche selbst in der Pflicht, eine Option sei, mit Quoten zu operieren. Da seien die Förderinstitutionen gefragt. Manche hätten schon Diversity-Checklisten in Arbeit. Die Produktionsfirma UFA habe beispielsweise eine eigene Selbstverpflichtung ausgerufen. Auch innerhalb von Fernsehsendern müsse etwas getan werden. Ja, müsse. Ja, wie gesagt, also meiner Meinung nach ist die Studie eine Luftnummer. Punkt. Oh je, willst du es schon wieder riskieren, oder was? Oh, was kommt jetzt? Naja, bei Zap hatten wir eigentlich noch kein Problem bisher. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, das hier ist von Zap, ein Beitrag über diese Ex-Freundin von dem Boateng. Ich habe das gesehen, ich habe mich schon so aufgeregt. Ja, es war auch relativ wieder, also ich meine, klar, diese ganze Geschichte kann man auf jeden Fall kritisieren. Sie sagen ja auch eigentlich zu Recht, dass wenn man jetzt, also unter anderem haben die wohl dieser Ex-Freundin da irgendwie vorgeworfen, sie hätte ein Alkoholproblem oder irgendwie sowas. Und das sind halt Sachen, die gehen halt nicht. Ne? Also man kann nicht einfach so in den Medien irgendwelchen Leuten sagen, dass sie dies, das, jenes irgendwie. Ja, der Boulevard ist ein Moloch, ich weiß. Und, ne, aber das sagen sie ja hier halt eben auch richtig. Sie haben hier so einen Anwalt und der sagt halt eben so: Nee, das funktioniert nicht, da hätte man auf jeden Fall, könnte man Unterlassung verlangen und so weiter, ne. Und ja, also das ist alles richtig und das ist alles korrekt und da muss man vielleicht auch die Leute mal drauf hinweisen. Aber jetzt kommen sie halt zum Schluss wieder so zu diesen Dingen von wegen so, ja, was macht man denn jetzt? Und da haben sie hier diese Dame von Hate Aid sich ausgerechnet ausgesucht. Und die wollte ich euch nochmal abspielen. Doch nur weil eine Person öffentlich auftritt, muss sie Anfeindungen nicht in Kauf nehmen. Es gibt in Deutschland mittlerweile eine einzige NGO, die bei Hass im Netz hilft. Hate Aid. Josephine Ballon arbeitet als Juristin dort. Ihr ist es vor allem wichtig, Betroffene aufzuklären und zu stärken. Die Betroffenen sind ganz sicher nicht schuld an dem, was ihnen dort widerfährt. Auch nicht, wenn sie ein Foto von sich in einem kurzen Rock gepostet haben. Das ist keinesfalls eine Rechtfertigung dafür, die Personen zu beleidigen und Straftaten im Netz zu begehen. Ja, das ist schon mal ein Punkt. Beleidigen Straftaten? Ne? Ja, das ist schon mal wieder so, die sind auf gar keinen Fall selber schuld. Naja, irgendwelche Shitstorms so, ne, also... Klar, das ist alles nicht schön und so, aber das ist ja jetzt auch schon wieder allgemein halt eben, was die Dame sagt. Ne, ist nicht unbedingt bezogen auf diesen Fall, um den es hier geht, und wahrscheinlich haben sie sie dazu auch nicht gefragt, sondern das ist wieder so, ja, was, ja, das ist hier die Aktivistin so, die erste, die sich drum kümmert, und jetzt machen wir hier endlich das ganze Zeug weg, und die kommt natürlich wieder mit der vollen Dosis an, ne. Also es ist alles irgendwie, müssen wir uns alle drum kümmern so, wir müssen jeden verklagen. Und macht euch auch keine Sorgen so, wir bezahlen das dann schon, ne? Und wir schauen uns dann mal, was da irgendwie in unser Bild passt. Ja, aber das ist natürlich alles für die Gesellschaft, ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung, ne? Das ist überhaupt kein Problem, wenn wir die Daumenschrauben anziehen und irgendwie jedem sagen, ja, pass mal auf, was du hier sagst hier so, und gegen wen du irgendwie was sagst, weil das ist ja auf gar keinen Fall deren Schuld, so, ne, wenn die sich hinschreiben, stellen und irgendwelche Bücher schreiben über die dummen alten weißen Männer oder weiß ich nicht was. Na, oder da sonst was irgendwie von sich geben. Ach ja, übrigens im Zusammenhang mit diesem, fällt mir gerade noch ein, im Zusammenhang mit diesem Alkohol-Ding, ne, was zum Beispiel jetzt kein Problem wäre, wäre hier bei dieser Quattro-Milf, die ja schon ein paar Mal öffentlich gesagt hat, dass sie irgendwie gerne trinkt. Und das sagt der Anwalt nämlich, wenn man das selber sagt, ne, so, dann muss man sich auch damit abfinden, dass andere Leute das dann zur Sprache bringen. Also wenn man sich selber hinstellt und irgendwie sagt, so, ja, ich habe ein Alkoholproblem oder so, dann kann man da nicht hinkommen und irgendwelchen Leuten, die sagen, so, ja, der Herr hat ein Alkoholproblem, und denen dann irgendwie erzählen, so, ja, hier, das darfst du nicht sagen, meine Privatsphäre. Oder wie hier mit Malcolm und seinem... Aber was ist denn mit Harald Junke oder Martin Semmelrogge oder so? Ich meine, da ist doch ja, entscheidend ist überall auch über die Leute. Das über die Leute. Spielt eine Rolle, glaube ich. Ja, und auch halt, ich finde hier halt auch wieder sehr hässlich die Verquickung. Also sie sagt natürlich, ja, da hat jemand ein Foto in einem kurzen Rock und wird dann beleidigt. Das ist natürlich Arschloch. Ja, das ist natürlich aber so sehen die das. So sehen die ja, das. Für die ist jede Meinungsäußerung, egal wie man sich wie die Axt im Walde irgendwie aufführt, das, je nachdem, wer das macht, ne, es geht ja immer darum, wer es macht. Und dann ist es halt eben so, wie wenn man den Leuten sagt, ja, dann zieh halt keinen kurzen Rock an. So sehen die das halt eben. So nach dem Motto, ja, wenn man irgendwie den Leuten sagt, ja, dann renn halt nicht rum und beleidige alle Leute oder sei halt nicht Jan Böhmermann und nenn alle Leute sonst wie was oder block die alle weg und beschwer dich drüber, dass überall die Nazis lauern oder so, dann mach das halt nicht. Wenn du nicht willst, dass sich die Leute drüber aufregen. Und das ist für die halt eben so, als würde man jemandem sagen, zieh dir keinen kurzen Rock an. Das ist in deren Welt ist das tatsächlich so. Also irgendwelche Oberflächlichkeiten sind genau das gleiche wie Meinungsäußerungen. Ja, vor allem auch hasserfüllte Meinungsäußerungen, ne? Wie alle weißen Männer sind das und das oder so. Das ist nicht auf einer Ebene. Ihr lügt. In manchen Fällen hilft Hate Aid auch vor Gericht und leistet Prozesskostenhilfe. Aktuell sind 320 KlientInnen in der Beratung, auch InfluencerInnen. Jede Woche werden es mehr. Aber wann können... Großartig, ne? Es werden immer mehr. Ja, Hate Aid wird uns alle retten. Das brauchen wir. Dafür ist unser Staat nämlich da, dass irgendwelche Aktivisten sagen, wir überlegen uns, wer hier wann, wie, wo selbst schuld ist und wem wir hier irgendwie die Daumenschrauben andrehen müssen. Ich weiß nicht, wenn da jetzt ein Martin Sellner anrufen würde und sagen würde, ich krieg ständig so beleidigende Mails oder so, was, würden die dann auch in Aktion treten? Das würde mich mal interessieren. Keine Ahnung. Ja. Wenn die Aussage, dass irgendwas immer mehr würde, ist ja sowieso so ein bisschen, ich glaube, ja, das Beispiel von dem Typen, ja klar, das ist natürlich insofern ein gutes Beispiel, weil der halt auch diverse Aussagen tätigt, an denen sich die Leute halt drüber aufregen können. Ja, natürlich. Und auch als Person, ja, aber ich meine, es gibt ja auch noch viel mehr Sachen. Ich habe ja auch schon Shitstorm gehabt und Ja, also, und ich war früher in der Piratenpartei. Da gab's jede Woche irgendeine Sau, die durchs Dorf getrieben wurde bei Twitter, ne? Und so ein Du Kram, meinst, also. die auf einem Sackkarren durch Berlin geschoben wurde? Ja. Entwenden. Reichen etwa Beleidigungen auf Instagram? Es können sich alle Menschen an uns wenden, die von digitaler Gewalt betroffen sind. Und da ist es uns auch wichtig, diesen Begriff digitale Gewalt sehr, sehr weit zu fassen und auch den Betroffenen dadurch zu verdeutlichen, dass es eben eine Gewalterfahrung ist, die sie da gemacht haben. Ja, genau. You're Ja. a Ja, liar. genau. Das war dieses Ding, wo sie da damals bei der UN rumgeheult haben, dass ja das Harassment nicht nur Morddrohungen oder sowas ist, sondern halt eben auch, ja, so Kommentare wie du bist blöd oder du bist eine Lügnerin, ja. Und das müssen wir den, ist wichtig, den Leuten das zu, ja, es ist wichtig, den Leuten zu verdeutlichen, dass sie komplett sich suhlen sollen in ihre Neurosen, ne? Es ist wichtig, den Leuten zu sagen, nein, du sollst es nicht lernen, irgendwelche Dinge auszuhalten, du musst dich da komplett reinsteigern, du musst verstehen, dass jeder Widerspruch gegen dich, jede Sache, wo die Leute mal frech zu dir sind oder so, das muss dich komplett zerstören als Person. Und dann kommen wir, die Leute, ne? Die Leute leiden, gebt uns Macht. Und wir benutzen dann diese Macht endlich mal, um dafür zu sorgen, dass die Welt endlich besser wird. Weil so wie wir es jetzt haben mit Rechtsstaat und dass man vielleicht den Leuten mal sagt, wir müssen nicht jede Sache irgendwie vom Staat entscheiden lassen, ne? Manche Dinge, die kann man vielleicht auch untereinander regeln. Wenn einer sich neben mir eine scheiß Zigarette ansteckt und mich das nervt, dann kann ich vielleicht dieser Person das einfach selber sagen, dass sie sich woanders hinstellen soll oder so. Da muss ich nicht irgendwie die Polizei rufen oder so. Das ist nicht notwendig und es ist auch nicht gut und das hat auch überhaupt nichts mit offener Gesellschaft oder irgendwelchen Dingen zu tun, die wir ja sonst, was da so schöne Vokabeln sind, die wir gerne benutzen. Aber wo wir überhaupt nicht dran glauben sollen. Wir glauben an, wegen jedem Scheiß kommt nur darauf an, wer, ob das Leute sind, die wir mögen, deren Ansichten wir teilen, deren Aktivismus wir gutheißen, Ja. ne, die uns den neuen Menschen bringen, die Revolution, endlich das Unrecht, endlich durch die Ideologie, endlich das Unrecht, beheben werden. So, ne, die fördern wir dann. Und denen sagen wir, ja, geht auf da drin, suhlt euch da drin, so macht es komplett zu eurer Identität, ihr seid Opfer, ihr seid Überlebende, ne? Ihr müsst da jetzt gegen das Unrecht ankämpfen und das ist das Allerbeste, wenn ihr euer ganzes Leben einfach beendet und nur noch rumheult und nur noch darüber nachdenkt, wie furchtbar ungerecht das alles ist, damit ihr dann uns Macht gebt und wir schaffen das dann, dass ihr dann wieder glücklich sein könnt oder so. Es wäre überhaupt nicht gut, wenn ihr einfach selber euch dazu entscheidet, diesen Quatsch nicht an euch ranzulassen und euer Leben weiterlebt. Nee, das wollen wir nicht haben, ne? Wir wollen das, wir haben auch das Geld dafür, das nehmen wir uns. Um euch zu eurem Recht, in Anführungsstrichen, ja, zu kommen zu lassen. Jede Bagatelle ist Gewalt. Zacke, Attacke, ja. Super Sahne. Klasse Idee auf jeden Fall. Naja, wir müssen den Begriff Antifaschismus möglichst weit fassen. Also da muss auch die FDP drunter fallen. Und jeder, der halt nicht bei drei auf der Mauer ist. Und Sie sagen jetzt nur Beleidigung, das sehe ich zum Beispiel ganz anders, denn wenn wir es mit einer Beleidigung zu tun haben, dann haben wir es in der Regel auch schon mit einer Straftat zu tun, zumindest mit einer potenziellen Straftat, die man. Super, ne? Also, ich würde jetzt alles nochmal wiederholen, was ich jetzt gerade eben schon gesagt habe. Beleidigung. Also aus meiner Sicht, ich fühle mich beleidigt davon, dass es in Deutschland einen Straftatbestand Beleidigung gibt. Das finde ich, ist armselig. Das ist nur dazu, ja, nur dazu gebaut, dass irgendwelche dünnhäutigen Leute andere Leute quälen können damit. Und wenn man dann irgendwie meint, man kriegt irgendwie die Gesellschaft stabil und die Leute irgendwie, dass sie sich miteinander vertragen oder so, aber dann irgendwie alles immer die ganze Zeit so haben wollen, dass dann die richtige Leute, Sorte Leute losrennen kann, wegen jedem Dreck allen anderen Leuten ihr Leben verhunzen kann. Weil der Staat, der macht das nicht. Der kommt nicht nur an und sagt Pfui, Pfui oder so und nennt dich einen Idioten oder irgendwas. Der Staat, der wendet wirklich dann Gewalt an. Das ist keine digitale Gewalt dann. Das ist richtige Gewalt dann, Freiheitsentzug. Wobei ich aber schon der Meinung bin, dass das halt ein Schutz vor Beleidigungen Ich eine nicht. vernünftige Sache Ja, da ist. kommen wir Also, nicht zusammen. ja, das kann sein, natürlich, aber Es ich liegt sag schon mal, allein daran, Kontroversen wegen dem sind ja auch Gefälle gut. schon alleine. Wegen dem Gefälle schon alleine. Weil du ja da schon mal nicht sagen kannst, was ist wie, was beleidigt wen. Mich beleidigt auch alles Mögliche, was andere Leute Naja, nicht gut, aber es gibt beleidigt. ja ganz klare Sachen. Also, wenn jemand mich öffentlich ein Arschloch nennt, dann möchte ich da schon eine Möglichkeit haben, ihn im Zweifelsfall dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Er kann mich ja zum Beispiel auch mit anderen, also es gibt ja genug Möglichkeiten, Menschen klar zu machen, was man von ihnen hält, ohne dass man auf Beleidigungen verfallen muss, meiner Meinung nach. Also Ja, das jeder, mag der sein, halbwegs denken aber. kann seine Gedanken so ausdrücken, dass sie eben nicht belangbar sind. Und eine gewisse Ja. Grenze, üble Nachrede ist auch so eine Sache, Verleumdung spielt da ja auch mit rein. Ja, das ist schon Wenn mal ich ganz was jetzt anderes. irgendwen, Ja, nee, ja. das spielt nicht in die Beleidigung rein. Das spielt dann überhaupt nicht mit rein. Also, das ist ja genau dieser Unterschied. Von der Beleidigung, da wird kein Mensch, wenn du jetzt irgendwo als Arschloch genannt wirst, dann stehe ich ja nicht da und sage, ach so, das ist Aber ein wenn mich jemand Arschloch. ein rassistisches Arschloch nennt, dann ist ja da schon was impliziert, was ich nicht bin. Und dagegen muss ich mich meiner Meinung nach wehren können. Also, aber wie gesagt, es ist ja gut, wenn es Kontroversen gibt und wir nicht immer einer Meinung sind. Aber Aber dann ist es eine Tatsachebehauptung und auch eine Form von Verleumdung, das stimmt schon. ja, eben, ja, und das ist ganz was anderes dann. Das eine ist nur gele dazu geeignet, um mir ein schlechtes Gefühl zu verpassen. Ja, das Und Ehrgefühl zu das verletzen. andere ist auch dazu geeignet, anderen Leuten halt dann zu verklickern, dass jemand eine schlechte Person ist oder so, wenn man irgendwelche Dinge über die Leute erzählt, die einfach nicht stimmen, ja. Und deswegen sehe ich da ganz klar einen Unterschied und nur alleine dieses Ding von wegen, ich möchte jemanden ärgern und möchte, dass der irgendwie einen schlechten Tag hat und deswegen beleidige ich den irgendwie. Da muss sich der Staat nicht drum kümmern. Also aus meiner Sicht, das ist Zeitverschwendung, Geldverschwendung, Aufwandsverschwendung und es gibt da immer ein Gefälle, schon allein dadurch, dass Leute wie ich sich sagen, es ist mir vollkommen egal. Ich würde das nicht wollen, dass der, weil egal was der Staat macht, es wird auf jeden Fall schlimmer sein als das, was ich dann da erlebt habe, wenn es nur darum geht, mir ein bisschen ein schlechtes Gefühl zu machen. Und deswegen sehe ich da keine Verhältnismäßigkeit und deswegen macht das aus meiner Sicht keinen Sinn. Also mit dieser Beleidigung alleine. Und es ist auch keine Gewalt. Also tut mir furchtbar leid. Nee, Gewalt ist es nicht. Das würde ich auch nicht unterschreiben, auf Aber keinen das, was der Fall. Staat macht, ist Gewalt dann auf jeden Fall. Und das hat er ja auch, das soll er ja auch tun. Das ist ja auch immer dieses Ding, wenn sie mal sagen, oh, Polizeigewalt und so. Ja, das ist Sinn und Zweck dieser Sache, weil irgendwann ist das halt dieses Mittel von der Gewalt. Irgendwann braucht man das dann halt auch, um die Leute daran zu hindern, zum Beispiel, dass sie sich im Baumarkt einen Hammer klauen und Selbstjustiz gegen irgendwelche Leute machen. Na, da kommt dann der Staat und der macht dann da Gewalt, um das zu verhindern. Dafür haben wir den. Ja, der Staat ist auch nicht dazu da, um Widerworte zu unterbinden oder sowas. Ja, Ja. genau. Und das muss man dann halt eben auch begrenzen auf die Sachen. Und das sagen sie ja bei dem anderen Shit, ne? Da regen sie sich drüber auf, wenn jemand dann da diese Gewalt vom Staat abkriegt, dafür, dass er selber halt eben losrennen wollte und irgendwelchen Leuten ihr Leben bedrohen wollte. Und hier sind sie jetzt wieder auf, ja, aber ich muss ja schon sagen, also eine Beleidigung, ne, das ist jetzt nicht so, ne, da müssen wir jetzt aber schon ja hier irgendwie reingrätschen, weil das macht ja die Gesellschaft in den Arsch. Man sich unbedingt genauer anschauen sollte. Hate Aid ermutigt Betroffene sogar zu anzeigen, damit der Hass im Netz nicht zur Norm wird. Auch wenn es einem normal erscheint, weil es so viel Hass im Netz gibt mittlerweile, ist das nicht der Zustand, den wir eigentlich haben wollen und nicht das, worauf wir uns eigentlich mal geeinigt haben, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen wollen. Und da ist Ja. Das Internet war immer frei, da hat sich nie einer geeinigt auf irgendwas eigentlich. Ne? Das war immer Gar frei bisher. nicht. Ja. Ja. Deswegen labern sie auch die ganze Zeit von ihrer Struktur und diesem Kram, ne? Weil wir uns ja alle geeinigt haben, dass Genau, die ja Einigung auf ist immer nicht mehr irgendwas. zu verhindern, sozusagen. irgendwelche Wortfilter mit verbotenen Wörtern nennen oder sowas. Das war nie gewollt. Ne? Wir haben uns ja alle geeinigt. Das ist reiner Talking Point. Wir haben uns alle geeinigt. Ja. Das ist Spalterei, ist das. Dieses Kram schon alleine. Ja, und das haben wir jetzt im nächsten Ding. Die Frau Ballon war nämlich auch im Bundestag. Das ist zwar nicht die Frau Ballon, das ist die Frau Riedel, aber die Frau Ballon saß da irgendwo neben ihr. Das war hier Thema digitale Gewalt gegen Frauen und Mädchen im Digitalausschuss. Ja, vom Bundestag haben sie darüber gesprochen, im Digitalausschuss. Nicht im Rechtsausschuss, wohlgemerkt, sondern im Digitalausschuss. Und ja, auf einen Antrag von den Linken hin und in diesem ganzen Ding haben diverse Leute auch von FDP und CDU, glaube ich, auch gesagt, ja, schön, dass die Linke das hier auf die Agenda gesetzt hat, dass wir da mal wieder drüber reden können, ne? Wo ich mir auch wieder so denke, ja, genau, eure einseitige Sichtweise davon, dass man ja bei diesem ganzen Komplex Gewalt, oder ich nenne es auch schon Gewalt, also manche Sachen davon sind natürlich auch richtig heftig, wenn man irgendwie über Stalking redet, ne, oder ja, also das ist eigentlich so das Schlimmste, was wir haben, dass man halt irgendwelche Überwachungen von digitalen Dingen da irgendwie vom Partner oder Ex-Partner oder so. Aber das sind halt Sachen, die auch Männer betreffen. Und klar, ihr stellt euch dann natürlich wieder hin und sagt, ja, weil nicht so viel. Aber wo ich euch dann wieder sage, ja und? Nicht. Ist doch scheißegal. Das ist trotzdem doch überhaupt gar kein Grund, sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, ich habe hier so eine Zahl von Anzeigen und die Zahl von Frauen ist höher. Also lass mal komplett nur noch über Frauen reden. Danke, liebe Linkspartei. Was ist denn das da rechts? Livestream von Deutscher Bundestag. Ein aktiver Zuschauer. Da freut sich aber jemand auf die Debatten morgen. Nee, das ist da einfach nur eine Einblendung, dass es irgendwann wieder losgeht oder so. Ja. Und da steht jetzt live drunter. Ja, die übertragen diesen Kram 24/7. Und das, was du da siehst, ist das, was sie da jetzt gerade übertragen. Irgendwelche Karten, irgendwelche. Okay. Nächsten Tag kommt dies, das, jenes. Das ist das, was sie da übertragen. Das Parlamentsfernsehen wahrscheinlich. Ja, und diese ganze Diskussion war halt auch wieder, genauso wie das eben von der Dame von Hate Aid, wie gesagt, die saß da halt auch wieder rum. Und es war eigentlich von allen Seiten immer auch wieder alles miteinander vermischen, Talking Points raushauen, je nachdem, was gerade gefragt wurde oder wie man es gerade haben will, ist man entweder bei kompletten Bagatellen oder man ist halt eben bei heftigen Sachen wie Stalking oder so, wie ich es gerade schon meinte, immer genauso, wie es gerade passt. Also wenn da irgendjemand Zweifel hat, dann ist es natürlich Stalking und wenn man dann aber wieder meckern muss, dass man noch mehr machen muss oder so, dann geht es natürlich schon bei anderen Dingen los. Immer wieder diese Behauptung, dass alle Leute ausgeschlossen werden sollen. Ach, ich spiele jetzt doch nochmal die Frau Riedel nochmal kurz ab. Genau, ich würde gerne direkt daran anschließen, was die Kollegin eben sagt und nochmal darauf hinweisen, dass ich es auch sehr, sehr begrüße, dass wir heute über digitale Gewalt allgemein sprechen. Ich glaube, der politische und mediale Diskurs ist immer zu sehr beschränkt auf das Thema Hate Speech im Internet. Der digitale Raum und auch das Internet ist aber weitaus mehr als nur soziale Medien. Aber genau da haben wir das eben, dass wir insbesondere Frauen und auch ein Punkt, der bisher noch nicht genannt wurde, insbesondere schwarze Frauen, Frauen of Color, muslimische Frauen, jüdische Frauen, Transpersonen, die nochmal. Dumm, Intersektionalität. Ja, insbesondere ja. Vor allen Dingen. Und wohlgemerkt, die Dame wurde von der, also diese Expertinnen da, die werden ja immer von den Fraktionen eingeladen. Und die Dame wurde natürlich von der FDP eingeladen, weil sie FDP-Mitglied ist, weil sie auch, also sie ist halt die Nachfolgerin von diesem Jimmy Schulz, dem Abgeordneten, der ja vor einem Jahr oder zwei Jahren an Krebs verstorben ist. Und der hat auch diesen Verein gegründet, dem sie jetzt vorsitzt, diesen Load e.V. Und ja, also aus meiner Sicht ist sie da eine ganz schlechte Nachfolgerin. Die hatte auch diesen Artikel bei der Naumann-Stiftung geschrieben, wo sie da dieses Institut für demokratische Zivilgesellschaft von der Amadeo-Antonio-Stiftung zitiert hat und irgendwelche Buzzfeed-Artikel. Um irgendwie zu sagen, dass wir die Plattforming brauchen und so im Internet. Wegen diesen Rechten und so. Intersektionalität komplett gefressen. Alles super. Voll total liberale Perspektive. Mal mehrfach diskriminiert werden und noch mal erheblich mehr unter digitaler Gewalt, insbesondere Hate Speech und Doxing, leiden. Auch das, denke ich, muss stärker berücksichtigt werden. Wir haben diverse Phänomene digitaler Gewalt, die wir viel zu wenig diskutieren, beispielsweise auch das Thema Deepfakes, das wir im Punkto Desinformation breit gesellschaftlich diskutieren, aber viel zu wenig unter dem Thema digitale Gewalt, was manipulierte sexuelle pornografische Aufnahmen angeht. Da sind über 90% Frauen vor allem mit betroffen und nicht erst seit kurzer Zeit, sondern schon viel länger. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, ganz explizit, dass Frauenhass nebst Antisemitismus und Rassismus eins von drei großen Leitmotiven von Rechtsextremisten sind. Also dass eben auch eine Strategie ist, die mit zu dem bereits erwähnten Silencing von Frauen beitragen sollen. Ja, auf den Punkt wollte ich halt noch kommen, weil da haben wir jetzt die Veronika Kracher im Endeffekt da drin. Ne? Also diese Verschwörungstheorie von wegen, die Rechtsextremisten hätten es am meisten drauf abgesehen, da irgendwelche Frauen zum Schweigen zu bringen, dann irgendwie, was sie ja immer meinen, zum Schweigen bringen. Ja. Genau. Dazu als Kontrastprogramm habe ich hier von Pew Research, das ist auch noch gar nicht so alt, das ist von Januar diesem Jahres. Die haben das mal wieder aktualisiert, die machen das in regelmäßigen Abständen, immer diese State of Online Harassment Umfrage, es war nur im amerikanischen Raum, machen die das, aber Pew Research Institute ist ja durchaus eines von den größeren, die auch immer viele Leute fragen und nicht nur ein paar. Und die haben hier halt eben in ihrem Atlas hier ist alles schön aufgesplittet, hier sowohl nach Altersgrenzen und dieses Mal haben sie auch politische Einstellungen mit reingenommen und hier sieht man halt eben Männer-Frauen-Vergleich. Und es ist fast gleich auf. Also wir haben bei den Frauen ein bisschen mehr von diesen schwereren Sachen, wo auch Stalking und diese Geschichten hier reinfallen. Das haben sie explizit hier mit aufgenommen. Also es passt auch zu dem, was sie da im Bundestag drüber geredet haben. Das ist jetzt also nicht nur irgendwelche Beleidigungen oder so, sondern die haben mir das ganze Feld halt eben genommen. Und deswegen hiervon, es betrifft ja nur die Frauen, kann überhaupt gar keine Rede sein, wenn man sich das anguckt. Also da kann keine Rede von sein. Und sie meinte ja eben soziale Medien, also nach allem, was ich weiß, ist es so, dass Frauen soziale Medien auch viel mehr benutzen eigentlich. Also ich glaube 60% von den Nutzern war das Letzte, was ich gehört hatte, von sozialen Medien sind Frauen. Und wenn man sich dann hier diesen Vergleich anguckt und also sieht, dass die Männer hier insgesamt sogar noch ein bisschen mehr von dieser Online-Belästigung abbekommen, obwohl sie eigentlich weniger Nutzer von diesen sozialen Medien sind. Aber man beschränkt sich dann irgendwie auf soziale Medien. Man meint dann irgendwie, man könnte sich beschränken auf Frauen. Und dann hatten sie hier auch noch mit diesen politischen Sachen das hier. Ne? Also hier aufgrund von politischen Ansichten ist hier 57% von den Männern, die hier gesagt haben, dass sie belästigt worden sind, wurden wegen ihren politischen Ansichten belästigt. Und das ist sowohl republikanisch als auch demokratisch. Und wie gesagt, das ist im amerikanischen Kontext, haben die das hier erhoben, deswegen republikanisch-demokratisch. Ja. Und hier haben wir auch noch Aufschlüsselungen nach Weiß, Schwarz und Hispanic, also die Latino-Amerikaner und Straight LGBT. Ja, das ist das Politische, genau. Also bei diesen politischen Geschichten sind halt die Männer, die Weißen vor allen Dingen höher und bei anderen Sachen Geschlecht und so weiter. Und das wäre dann wieder das, was sie sich dann wieder rausnehmen hier, ne, wo sie dann sagen, so ja, aber hier wegen Geschlecht werden ja die Frauen mehr irgendwie angegangen. So. Und das ist dann der Grund. Ne? Dieser scheiß Balken ist der Grund, warum sie den ganzen anderen Kram quasi wegschmeißen und sagen so, ja, und deswegen aus diesem Grund brauchen wir uns jetzt hier nur noch mit Frauen beschäftigen. Und wenn sie dann irgendwie meinen, politisches Silencing und so weiter, ne, also da steht 57-42. Ne? Ja, und vor allen Dingen auch politisch aus dem Diskurs ausschließen und so, da haben wir auch gleich noch ein schönes Beispiel mit Männerpolitik und so. Das ist ja auch was, ne, weswegen niemand irgendwie als furchtbarer Mensch dargestellt wird oder so und versucht wird, die irgendwie aus dem Diskurs auszuschließen. Nö, kein bisschen. Ne? Alle wollen immer nur diese Feministen weghaben. Deswegen werden die auch überall hin eingeladen, damit es ihnen irgendwann langweilig wird, wahrscheinlich. Oh, ich habe es eingereicht, aber nicht gelesen, ehrlich gesagt. Aber ich meine, es ist Ja, aber ja ich habe es gelesen. Das genau hier ist die. ja diese Studie, genau die sie hier gemacht haben. Und sie kommen halt zu dem Schluss, wer hätte das kommen sehen, dass ja, diese ganze Geschichte mit von wegen so, ja, wenn ihr das nicht vernünftig löscht und so weiter und so fort, dass es dann dazu führt, dass es ein Overblocking gibt. Ja. Das wollen sie jetzt hier festgestellt haben. Und ja, Arndt Dieringer hat da in der Welt am Sonntag von heute wohl auch nochmal einen Artikel drüber geschrieben. Der hat das ja auch von Anfang an schon kritisiert, die ganzen Sachen. Wir haben da ja auch schon von Anfang an drüber geredet, über diese Dinge. Und sie haben ja auch nochmal einen Rückblick auf dieses ganze Zeug mit von wegen, dass sie dieses Jugendschutznetz da irgendwie reingeholt hatten und irgendwie gesagt haben, so, ja, die behaupten, es wird zu wenig geblockt oder so. Aber es kann bis heute eigentlich keiner sagen, ob das wirklich stimmt. Und das ist halt nur die Einschätzung Ja, von im Gegenteil, die irgendwem. mussten doch so viele Sachen zurückpfeifen, praktisch, dass sie überlegt haben, ob sie dafür nicht eine Routine irgendwie finden können oder so. Ja, aber das kannst du halt Genau. schwer gegeneinander halten, weil das Schwierig. ist ja gerade das Ja. Ding. Es gibt so viele Inhalte. Und ja, ich glaube, diese Woche hat es auch erst die Birgit Kelle irgendwie erwischt. Dann hat der Steinhöfel irgendwie darüber berichtet, dass es sie erwischt hat. Dann wurde er auch irgendwie weggeblockt oder so. Und Oh. also ich meine, wenn es jetzt schon Steinhöfel, ich weiß gar nicht, wie oft er schon gegen Facebook irgendwie ins Feld gezogen Oh. ist. Letztens hat er übrigens einen verteidigt, der so ein Bild gepostet hatte von zwei Muslimen, die sich da in Mekka irgendwie küssen. Also zwei Männer, was irgendwie gesperrt wurde, den hat der Steinhöfel verteidigt mit seiner Meinungsfreiheit im Internet-Geschichte, die ich persönlich 30.000 Mal wichtiger und richtiger finde und wo ich mein letztes Hemd für spenden würde im Vergleich zu irgendwelchen Hate-Speech-Scheiß. Hate-Aid. Ja, Und den klar. hat er verteidigt und der ist dann da bei Gericht erschienen mit einem Fuck AfD-T-Shirt und hat sich mit Steinhöfel fröhlich grinsend vorm Gericht irgendwie da fotografiert und so und solch. Ne? Das macht der Steinhöfel. Solche Leute verteidigt er halt auch. Und deswegen kannst du halt eben wirklich sagen, dass es dem auch wirklich um die Meinungsfreiheit geht und dass es ihm egal ist, ne, ob das jetzt jemand ist, der ansonsten seine Ansichten teilt oder so, weil ich habe schon das Gefühl, dass der Steinhöfel eher AfD-nah ist. Ne? Weiß Und ich nicht. Also über Trump hatte geschimpft, als das mit dem Kapitol war. okay. Ja, keine Ahnung. Also Steinhöfel ist auf jeden Fall jemand, der ja ein kritisch denkender Mensch ist, dem es wirklich um Meinungsfreiheit geht. Und der halt den Leuten nicht irgendwie, die in ihre Neurosen bestärken will, dass sie irgendwie die Verfolgten sind und wir eine Revolution brauchen oder so. Und das reicht mir eigentlich. Alles andere ist mir eigentlich scheißegal. Also, wolltest du noch mal angemerkt haben, weil ich habe das nicht archiviert bekommen letzte Woche. Das war, glaube ich, nur ein privates Posting oder so. War nicht ein schönes Bild. Und über diese Geschichte hier bin ich gestolpert. Also erstmal schon dieses Bild alleine ist eigentlich eine absolute Frechheit aus meiner Sicht. Das ist hier BKA Statistik Partnerschaftsgewalt von 2019. Ich glaube, die Zahlen für 2020, die gibt es zwar schon, da wird auch schon drüber berichtet, aber veröffentlicht werden die, glaube ich, erst im Mai. Also dieses ist vom letzten Jahr. Und ja, also stereotype Geschlechterrollen, sage ich dann nur, die Leute irgendwie schlechte Dinge, ne? Also Mal los darauf. das ist aber wieder okay hier, ne? Also was wir hier sehen für die Leute, die uns nur zuhören, ist halt so ein Mann in so einem, ja, in so einem Unterhemd, das heißt ja auch auf Englisch Wife-Beater, irgendwie so als Kosename. Und der hier irgendwie so eine Faust ballt und dann halt eben die Frau, die sich da in Acht nimmt. Ne? Aber wenn man sich dann diese Zahlen anguckt, ja, es gibt da ein Gefälle, aber es ist auch wirklich bei Partnerschaftsgewalt, ist auch so schön, dass sie das hier gegenüberstellen, weil das Gefälle gibt es nämlich auch wirklich nur da. Also wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, ne, Mord, Totschlag und so weiter, gefährliche Körperverletzung, das haben sie hier nämlich schön Opfer insgesamt PKS, davon Opfer in Partnerschaft. Und dann kannst du hier schön vergleichen, ne, hier hast du Hier hast du Mord und Totschlag, hast du männliche Opfer 1900 und weibliche Opfer 700 und dann in Partnerschaften hast du dann aber männliche nur 300, fast 400, nee, das ist insgesamt, also fast 100 und weibliche dann 300. Ja, also hier sind es bei den Frauen mehr, aber ansonsten sind es bei den Männern mehr. Und das ist wirklich bei diesem Ding, mal abgesehen von Vergewaltigung. Das ist viel, ich dachte jeden zweiten Tag oder so. Das ist ja fast nur die Hälfte. Und dann 70 oder so. Naja. Von welchem Jahr heißt denn das? Ja, von 2019. Achso, ja, kann sein, dass das aktualisiert ist und das möglicherweise etwas zugenommen hat. Das wäre aber eine Meldung dann um 100%. Ja, naja. Ist ja, auf jeden Fall. Und das ist auch wieder so dieses Ding, ne? Weil sie sich jetzt auf dieses hier konzentrieren, können sie sagen, das gibt's alles nicht hier. Das ist alles nicht existent. Das ist egal. So, ne? Wir müssen Gewalt beenden. Wir reden jetzt einfach nur über diese Zahlen hier. Weil guck mal da, es ist höher. Es ist höher. Es ist höher. Ne? Hier müssen wir unsere Revolution machen. Hier geht ja nicht. Und das ist dann das gesamtgesellschaftliche Problem wieder, ne? Das hier ist, das muss man in Kauf nehmen, das ist halt so. Aber hier, Revolution, bitte. Also, wer mir hier in der Statistik leid tut, ist der das eine männliche Opfer von Zwangsprostitution in Partnerschaft. Das ist ja alles aufnehmen, ja, ja. Das war ja auch schon meine Kritik, dass sie jetzt genau das Prostitution mit reinnehmen. Es gehört ja nicht in Partnerschaftsgewalt eigentlich, ne? Doch, ich glaube schon. Also das mit dieser Beziehung, das kennt man ja. Das ist ja schon so eine Sache irgendwie, dass die Leute in irgendwie von wegen so, ja, und dann schickt man einen auf den Strich irgendwie. Das ist, glaube ich, schon ein Phänomen. Die Leute auf den Strich in eine Abhängigkeit bringst oder in ein Schuldverhältnis bringst, gerne nehmen sie doch denen die Pässe ab oder so. Nach dem Motto, bist du wieder. Wenn du dann 10.000 ja, auf jeden Fall. Und was zur Partnerschaft natürlich auch immer noch dazu gehört, sind die ganzen Ex-Partner. Ne? Also das zählt auch alles als Opfer in Partnerschaften. Und das ist ja auch nicht ganz verkehrt, das so zu zählen. Aber so ein bisschen, das muss man auf jeden Fall mit berücksichtigen. Und das tun sie ja auch. Also es wird auch noch mal irgendwie aufgeschlüsselt, wie viele davon Ex-Partner sind. Ich fand auch ganz interessant die Aufschlüsselung, wo sie geschrieben haben, genau, hier war es, glaube ich, auch, den ehemaligen Beziehungsopfers zur tatverdächtigen Person dominierte 37,2% Status ehemalige Partnerschaften, gefolgt von Ehepartner und Partner nicht-eheliche Lebensgemeinschaften. Also wenn man die wenn man die natürlich zusammenzählt, also die Nicht-Ehelichen und die Ehelichen, das ist natürlich mehr als die ehemaligen. Aber 38% ist halt auch nicht gerade wenig. Also die ehemalige. Und ja, und die hatten ja auch irgendwie, das hatte ich ja auch mal irgendwie angesprochen mit dem Alkohol, wo ich ja mal gesagt habe, so ja, wenn man den Alkohol verbietet, dann werden die Zahlen ja wahrscheinlich auch runtergehen. Laut diesem hier ist das nicht der Fall, laut diesem hier wäre es nur 1%. Also sie behaupten hier, dass nur 1, was hier? Ja, genau, Drogen-Alkoholeinfluss. Von den im Jahr 2019 insgesamt erfassten so und so viel Opfern verendeter, versuchter Delikte, Partnerschaftsgewalt standen 1,4%. So und so viel weibliche, so und so viel männliche unter Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamenten. Alkoholeinfluss war bei 90% von den 1, und ne, das meiste mit Abstand und ansonsten halt noch irgendwelche anderen Drogen, Medikamente und so. Ja, aber das wäre natürlich jetzt nochmal interessant, wie sich das mit den Gewaltgeschichten jetzt nochmal, also mit den Mord und Totschlag und Körperverletzungen. Weil da würde ich schon mal tippen, dass das natürlich mehr ist als jetzt irgendwie Zwangsprostitution oder so. Ja. Und ansonsten, wie man hier sieht, die haben auch Aufschlüsselungen nach Herkunft, sowohl von den Opfern als auch von den Tätern. Und sie hat noch irgendwie geschrieben, es waren irgendwie 30% von den Tätern war es, glaube ich, die nicht deutsche Tatverdächtige sind. Von dieser Partnerschaftsgewalt. Oder 66,1 haben sie gesagt, sind deutsche Staatsangehörige. Ja. Ja, so viel dazu. Also, wie gesagt, es gibt halt ein Gefälle, ne, das ist mein Fazit natürlich. Aber ja, diese Betrachtungsweise, die macht natürlich schon Sinn, aber was sie dann halt wieder draus entwickeln, ne, dieses Ding von wegen so, ja, und weil es ja dieses hier gibt und hier halt die Frauenzahlen größer sind, beschränken wir uns dann darauf und behaupten irgendwie, wir brauchen jetzt hier, ne, die ganze Gesellschaft muss da jetzt mitziehen. Und das andere ist quasi egal oder kann man eh nichts machen oder weiß ich nicht was, ne? Dieser Michael Baleano oder wie heißt er auf Twitter, hat, glaube ich, geschrieben, dass auch ziemlich viele Selbstmorde der jungen Männer auf das Grunde von Beziehungsproblemen gehen, sagen wir mal so. Ja, der gesamte Komplex psychische, ja, Erpressungen etc., Gewalt werden ja komplett ausgeklammert immer, weil dann würden die Zahlen wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Ja, weiß ich nicht, ob das überhaupt so erfassbar ist dann, ne? Ja gut, das ist natürlich auch nochmal eine gute Frage, ja, inwieweit die das dann da halt überall zurechnen. Der meinte, dass irgendwie 6 von 9, ja genau, 6 von 9, das so gewesen wäre, aber ob das nachweisbar ist, das weiß ich nicht, das habe ich auch gefragt. Okay. Ja, auf jeden Fall, wir kriegen jetzt eine Gleichstellungsstiftung. Yay. Und die Anna Schneider, auf dieser Stelle auch wieder großer Applaus, super Artikel, den sie wieder geschrieben hat, genau wieder den Kern der Sache eigentlich getroffen in ein paar Worten, dass natürlich dieses Gleichstellung nicht dasselbe ist wie Gleichberechtigung und ja, das ist aber das ist, was sie irgendwie meinen, was man braucht, so, ne, Gleichstellung halt, also auf Teufel komm raus, halt die gleichen Ergebnisse. Und darauf läuft es im Endeffekt hinaus. Ne? Und dann haben wir hier auch noch die Silvia Pantel, von der ich jedes Mal, wenn ich mit ihr irgendwas von ihr mitbekomme, werde ich mehr Fan von ihr. Und hier schreibt sie jetzt bei Tichys Einblick, Bundesstiftung Gleichstellung ist teuer, ideologisch und unnötig. Und rechnet hier halt eben auch vor, also der Plan für diese Bundesstiftung Gleichstellung ist, wie sie hier schreibt, dass die Fraktionen im Bundestag da dann Leute hin entsenden und das ja dann quasi bedeuten würde, dass dann auch die Linkspartei und die AfD dann da Leute hin entsenden und jetzt aber die CDU zum Beispiel nach irgendwelchen Beschlüssen, die sie hier auch zitiert, also sie sagt ja explizit, welche Beschlüsse von der CDU da aber sich dazu verpflichtet haben, quasi mit der Linkspartei oder der AfD nicht zusammenzuarbeiten. Und das würde ja dann quasi sagen, dass man da quasi sich dann gar nicht beteiligen könnte an dieser Geschichte. Oder ist es ja auch zu erwarten, dass die AfD, weil sie ja bei irgendwelchen anderen Stiftungen und so da auch immer ausgeschlossen wird und die Leute da immer dagegen stimmen, die Leute dazu berufen, dass ihr das dann da quasi auch nicht passieren wird und das würde ja dann quasi dazu führen, dass es dann Übergewicht gibt. Außerdem ist irgendwie die Familienministerin halt irgendwie das letzte Wort. Also wenn das auch wieder jemand von der SPD oder so ist oder von den Grünen, dann haben die halt das letzte Wort bei den ganzen Sachen da. So ist das wohl irgendwie eingerichtet. Die darf quasi alles ein Veto geben gegen alles, was da irgendwie passiert, die Familienministerin. Ja, und man schafft sich da halt wieder so ein Ding, ne, wo man dann irgendwelche Sachen dann halt überhaupt nicht mehr im Parlament hat, überhaupt nicht mehr da, wo sich Leute zu äußern können. Und es ist dann alles so, ja, Larifari, wir machen jetzt hier halt Gleichstellung, weil na, die Leute leiden ja. Also gibt uns mal eine Stiftung und gibt uns mal Macht und dann kümmern wir uns drum. Ja. Anders geht's ja nicht, weil es ja... Die Leute leiden. Also, willst du, dass die Leute leiden? Also, das Ist ja nicht 50-50 hier. Alle Leute, das ist ja alles nur Lug und Trug. Freiheit gibt es ja gar nicht. Kann sich ja niemand frei zu seinem Beruf entscheiden. Und so. Funktioniert ja alles überhaupt nicht. Das ist ja alles nur Macht und alte Männer, die sagen, nee, hier, Anna Schneider, du schreibst nicht für die Welt, du schreibst nicht für die NZZ. Obwohl, doch, darfst du ja, aber das ist wahrscheinlich. Muss sie wahrscheinlich ihre Seele für verkaufen oder so. Ja. Also das ist die eine Sicht von der CDU und dann wollte ich euch hier nochmal die andere Sicht von der CDU, von der Debatte dazu zeigen. CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe überlegt, ob was ich sagen kann zur Rede vor mir, aber mir fällt einfach nichts ein. Das lassen wir. Ich würde sagen. Ja, dreimal dürft ihr raten, was die Rede vor ihr war. Eine Grüne. Mr. Burns von der AfD. Mr. Burns von der AfD. Ja, und der hat es im Prinzip auch gesagt, ne, dass es irgendwie Institutionalisierung von deren Agenda ist und so. Aus meiner Sicht vollkommen richtig. Aber ja, kann man natürlich nichts zu sagen, weil stimmt ja auch. Also, was soll man da schon zu sagen? Aber das ist natürlich wieder alles böse, weil wir wissen ja, der hat ja die Probleme gar nicht erkannt. Die Probleme sind doch, Frauen sind halt eben genauso gut wie Männer oder vielleicht sogar besser. Aber wir müssen denen halt ihren Arsch hinterher tragen, weil ansonsten passiert ja nichts so, ne? Heute Endspurt. Endspurt. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, wir wollen eine Bundesstiftung gründen, die sich wissenschaftlich fundiert, insbesondere Fragen der gerechten Partizipation von Frauen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft widmet. Ja, dazu hatte einer von den beiden, ich weiß gar nicht mal, ob es die Frau Schneider oder die Frau Pantel war, aber in einem von den beiden Artikeln stand übrigens auch noch drin, dass sich die Grünen jetzt schon direkt in ihrem Bundestagswahlprogramm auf diese Stiftung beziehen und wie sie die gerne weiterentwickeln wollen. Also die fordern jetzt schon Dinge für die Stiftung, die noch gar nicht entschieden ist, dass es sie überhaupt gibt. Aber die Grünen fordern schon. Und das lässt natürlich auch tief blicken, ne? Wessen Ideologie da quasi jetzt strukturell, ne, da jetzt eingesetzt wird. Es hat ein bisschen gedauert, aber heute kommen wir in den Endspurt und zur ersten Lesung. Denn unser Grundgesetz gibt uns vor, Artikel 3 sagt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das ist richtig. Rechtlich haben wir unser Ziel erreicht. Aber tatsächlich, im Alltag, im normalen Leben, jeder wird es bestätigen, da haben wir eben immer noch Unterschiede. Männer und Frauen haben es unterschiedlich schwer oder leicht, ihre Wünsche und Träume zu verwirklichen. Das ist so. Citation needed, ja. Ja, auf jeden Fall. Also. Aber die Dame ist ja eine Frau und die ist natürlich Expertin für alle Geschlechtsfragen, ne? Die weiß ganz genau, was mit den Männern los ist und so, was die für Probleme haben und so. Genau, Und was ist das für eine im Perspektive? So, die Leben, das gar nicht beachtet. ne? Ja, Das ist die. wahrscheinlich das wissenschaftlich fundiert, von dem sie eben gesprochen hat. Das denke ich auch. Ja, und vor allen Dingen, wir brauchen tatsächlich Gleichberechtigung. Wir haben es erreicht und jetzt brauchen wir noch eine Stiftung. Weil tatsächlich, es gibt ja noch Unterschiede. Ja. Und dann am Ende gab es noch einen CDU-Redner, der irgendwie gesagt hat, so, ja, wir wollen natürlich nicht an die Unterschiede ran. Die Unterschiede gibt es natürlich immer. Und irgendwas erzählt er von Adam und Eva und ja, ohne Scheiß. Und die hat echt mit Adam und Eva Kram da angefangen. Super. Ja, das ist ein Treffen auf gutes. Vorurteile und auf Hindernisse. Und so ein paar Stichworte sind auch schon von der Frau Ministerin genannt worden. Wir haben immer noch den Also, größeren die sind Teil die der Menschen aber nur Fürsorge, passiv der unterstützt, ne? Hausarbeit, der Familienarbeit bei den Frauen. Ja, die treffen auf Vorurteile und Hindernisse. So Vorurteile wie Männer netzwerken so gut, deswegen müssen wir jetzt auch netzwerken. Oder Männer tun dies, das, jenes, stellen immer nur sich selber ein und deswegen müssen wir jetzt Quoten machen. Und so, ja, das sind die Vorurteile, auf die man dann da trifft. Ja, sie werden anders behandelt, anstatt anders zu sein, angeblich, aber das ist, ja. Und wir haben noch immer die Lohnlücke und daraus folgend Altersarmut, vor allem bei den Frauen. Die Führungspositionen sind in der Regel männlich und das zieht sich durch sämtliche Bereiche unserer Gesellschaft. Sexismus ist im Alltag immer noch präsent und Gewalt gegen Frauen ein großes Thema. Ich bin eigentlich immer sehr... Wie ist das bestimmt irgendwo aus dem Münsterland oder aus München oder so? Ja, Liste. Vor allen Dingen, ne, also ja, die Leute leiden. So, habt ihr es gehört? Die Leute leiden. Und deswegen brauchen wir eine Stiftung. Weil die Leute leiden. Für 10 Mitarbeiter, Ex-Bundestagsmitarbeiter, Bundestagsabgeordnete. Nee, ja. noch bestehende, aber ja. Die dann da irgendwelche Dinge dann festlegen. Ja, was auch immer. Ich hatte gedacht, das ist so eine Art Spätversorgung. Strukturell. Nee, spät nicht. Höchstens, wenn sie dann vielleicht irgendwie wiederkommen oder so. Aber irgendwelche Gender-Perspektiven und einseitige Wissenschaftler oder so haben sie da garantiert dann da auch mit drin, die denen dann da was erzählen. Angeblich gibt es da auch irgendwie so einen Beirat, wo noch keiner weiß, was die irgendwie soll oder darf oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall hat die Familienministerin wohl ein Vetorecht für alles. Das ist sehr positiv und deswegen sage ich nicht, was wir alles nicht erreicht haben, sondern wir haben in diesen Themen schon ganz, ganz viel erreicht. Aber oft ist es eben nicht der große gesetzgeberische Wurf, der erforderlich ist, sondern es sind Zwischentöne, es sind die leisen Töne, auf die wir hören müssen, wenn wir etwas ändern müssen. Und solange wir eben... Etwas ändern. Hört mal auf die leisen Töne und ändert etwas. Etwas. Ja, ein bisschen. Lasst uns endlich Dinge tun. Das nur das Mindeste. Das nicht erreicht haben, müssen wir weitermachen, denn unser Grundgesetz in Artikel 3 verpflichtet uns. Es verpflichtet uns. Es verpflichtet uns, etwas leise Dinge machen. Verpflichtung. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung. Nicht die wir nicht definieren brauchen, aber es ist auf jeden Fall, gibt uns Macht. Nur die rechtliche, sondern die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Wir wollen nicht nur die rechtliche Gleichberechtigung auf dem Papier, wir wollen auch die tatsächliche Gleichberechtigung und dazu setzen wir mit dieser Stiftung den nächsten Schritt. Was ist denn rechtliche Gleichberechtigung? Ja, dass sie halt alles machen dürfen, was sie wollen. So. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Das ist die rechtliche Gleichberechtigung. Dann weiß ich nicht, was er mit dem anderen meint. Die ganze oder was hat sie ja, gesagt? Die gleichen Ergebnisse. Aber was der andere da wieder widerspricht und so weiter und so fort. Ne? Also Talking Points, bla bla. Mhm. Aber ja, lass richtig, mal... Ne? Ich meine, ich glaube nicht, dass sie so richtig in der CDU dann... Also da sind nicht alle so der Meinung, glaube ich. Naja, offensichtlich nicht, haben wir ja gerade gesehen von der Frau Pantel. Aber das ist ja wieder die Frage, wer dann da die Oberhand gewinnt, ne? Ja, ja. Also Frau Pantel hat wohl ein Direktmandat aus Düsseldorf Süd. Also wenn er da in der Gegend seid, dann Frau Pantel eventuell. Ja, ich glaube, sie hat ein Listenmandat aus München. Die Silvia, oder wie? Ja, die Silvia. Die Stiftung soll Frauen, also soll stärken und fördern die Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland. Viel passiert schon auf den ganz verschiedenen Ebenen, aber entscheidend ist, dass die Zusammenführung nicht erfolgt und das soll am Ende... Genau, das war das Problem. Ja, du machst doch mal fertig. Jetzt muss die zusammenführen. Ja, die müssen alle in einen Laden, müssen die. Das war auch das Ding. Die haben irgendwie mehrfach irgendwie gesprochen von Vernetzen auch halt. Ne? Also da muss halt das Netz muss enger sein. Alle müssen direkt, ne, also, die müssen alle direkt zusammen, damit der Gehirnfurz von der Genderwissenschaftlerin sofort ins Protokoll einfließt und dann halt morgen dann schon im Gesetzesblatt stehen kann. Eben in dieser Stiftung erfolgen. Wir haben sie oder werden sie in ein Vier-Säulen-Modell aufsplitten. Sie soll zum einen Informationen bereithalten, also Daten und Fakten zusammentragen und in der Öffentlichkeit aufbereiten. Der Gleichstellungsatlas wurde schon genannt. Forschungslücken, also nicht selber forschen, sondern Forschungslücken aufdecken und gegebenenfalls ergänzende Forschung in Auftrag bringen. Ja, aber auch natürlich alles wieder unter der Prämisse, dass Frauen ja diese Nachteile haben. Und das ist auch das Einzige, worauf man sich da versteifen kann dann. Weil das ist die Prämisse, warum der Scheiß eingerichtet wird. Zweitens soll diese Stiftung vor Ort die Praxis stärken, also Beratung von Zivilgesellschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft vornehmen und als Bindeglied fungieren zwischen diesen Akteuren, einen Dialog herstellen. Drittens innovative Ideen für die Gleichstellung entwickeln und deren Umsetzung begleiten. Und viertens ein offenes Haus für die Gleichstellung sein. Also Akteuren, schon denen, die aktiv sind, aber auch neuen, einen Raum geben für Vernetzung und einfach eine Möglichkeit der Begegnung und der Zusammenführung von allem bilden. Warum muss ich denn irgendwelchen Akteuren die Möglichkeit und den Raum zur Vernetzung geben? Ich meine, hat die sich mal umgeguckt in der NGO-Landschaft? Also sie tut geradezu so, als könnte man hier, wenn man gewisse Themen anspricht, sei mal vom Networking oder irgendwas ausgeschlossen. Kommt mir ein bisschen komisch vor, was sie da redet. Ich habe übrigens gerade mal auf ihre Seite geguckt bei Abgeordnetenwatch. Fand ich sehr unterhaltsam. Da hat man ja immer so Fragen und dann kann man auf Antwort klicken. Und bei der Frau Breher steht bei 90% der Fragen, die ich angeklickt habe, unter Antwort. Diese Frage wurde leider mit einem Standardtextbaustein beantwortet. Die Frage gilt dahin als nicht beantwortet. Also sie mag offensichtlich keine spezifischen Fragen. Und Standardtextbausteine, das glaube ich sogar sofort. Das passt ja auch zu dem. Da haben wir bald eine staatliche Stelle, die Diversity-Trainings in den Unternehmen durchführt. Ja? Die Standardtextbausteine zur Verfügung stellt, mit der... Ja, und die Leute sich begegnen. Ja, das klingt auch so nach Kirche. Wir bauen eine Genderkirche, wo die Leute sich begegnen. Und da müssen sie dann, wenn sie reinkommen, sich erstmal mit Weihwasser zwischen die Beine fassen oder so. Ja, keine Ahnung. Eine Zertifizierungsstelle, ne? Dass sie irgendwie einen haben, wo sie sagen können, ja, die haben ja gesagt, dass das was von der Uni kommt, dass das gut und richtig ist. Und deswegen benutzen wir in der Politik das auch oder so. Und wenn die es direkt machen, dann sieht das nach Kugelei aus, wenn die Familienministerin immer mit der Gender-Professorin rumhängt und dann genauso spricht wie die. Ja, ich meine, es ist ja jetzt schon so, dass die alle immer nur dieselben Leute anrufen. Die haben ja auch ihre komischen. Genau. Das haben wir ja auch gerade erst gesehen. Also, irgendeine Anhörung im Bundestag, wen rufen wir an? Wir rufen an die Vertretung der Frauenberatungsstellen, wir rufen an Hate Aid, wir rufen an den Juristinnenbund. Das sind immer dieselben Leute. Und jetzt braucht er für die noch ein extra Haus, damit sie dann da den ganzen Tag am roten Telefon sitzen oder was und sofort einschreiten können, wenn irgendwo Falschdenk auftritt. Bundesecho-Kanal. Bundesecho-Kammer-Stiftung ist das doch. Also. Und fünftens. On top werden wir die Geschäftsstelle für die Gleichstellungsberichte, die bislang im Ministerium angesiedelt ist, in diese Stiftung überführen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gleichstellung, Gleichstellungspolitik ist unser Ansatz zur Umsetzung des Artikels 3 im Grundgesetz. Gleichstellung bedeutet für uns die Herstellung gleicher Chancen, nicht nur auf dem Papier, sondern tatsächlich. Und das heißt eben nicht Gleichmacherei. Ja, doch, genau das heißt das nämlich, weil gleiche Chancen habt ihr schon. Oder nee, ihr habt sogar noch viel mehr. Ihr habt dieses ewige sich drüber aufregen, dass irgendwo zu wenig Frauen sind. Das habt ihr auch. Ist kein Mensch richtig drüber auf, dass irgendwo zu wenig Männer sind. Die CDU, CSU wird seit etlichen Jahren, ne, wenn man sich die Zahlen anguckt, vom Bundeswahlleiter überwiegend von Frauen gewählt. Ihr macht da ja auch keine Taskforce dann auf und heult rum, wie man jetzt mehr Männer erreichen könnte oder so. Das nehmt ihr doch auch einfach so zur Kenntnis und das ist in Ordnung so. Ne? Also auf der anderen Seite, da gibt's das einfach nicht. Das passiert nicht. Ne, da macht ihr das nicht. Und deswegen habt ihr das jetzt schon so, dass die Leute eigentlich weniger Chancen haben, da gehört zu werden, weil alle Leute dann rumräufen, ja, schon wieder ein weißer Mann, dies, das, jenes und tralala. Und das ist irgendwelche Kram, wo ihr euch nicht mit beschäftigt, wo ihr nicht irgendwie sagt, das müssen wir jetzt problematisieren oder Vorurteile gegen Leute oder so. Nee, das hat alles mit großen Löffeln aufgefressen und könnt es nur noch wieder auskotzen. Und dann irgendwie euch hinstellen und sagen, ja, und deswegen bin ich für Gleichberechtigung. anscheinend im Ergebnis 100% Gleichheit an allen Punkten, sondern ganz tatsächlich die Durchsetzung von wirklicher Chancengleichheit. Alles andere würde auch unsere Menschen... Ja, diese Frage wurde mit einem Textbaustein beantwortet. Ja, absolut. Menschenbild nicht entsprechen. Was wir wollen, ist wirklich nicht nur die Rechtslage, sondern eine tatsächliche Chancengleichheit. In diesem Sinne werden wir die Stiftung, so ist es angelegt, im Direktorium auch paritätisch besetzen mit einem Mann und mit einer Frau. Und das Parlament soll die Stiftung im Stiftungsrat in ihrer Arbeit eng begleiten. Ich bin davon überzeugt, wir sind davon überzeugt, dass diese Stiftung einen wesentlichen Beitrag für die Gleichstellung, für die Weiterentwicklung der Gleichstellungspolitik in Deutschland liefern wird. Der erste Gesetzentwurf liegt vor. Wir gehen in die Beratung, wir werden noch eine Anhörung haben. Aber ich glaube, wir haben alle gemeinsam gut vorgearbeitet. Und ich freue mich auf diese weiteren Beratungen. Und wir werden in Kürze dann auch zur zweiten Sprechblase kommen. Davon bin ich und ich gucke mal. Ja, ich glaube, das reicht dann auch. Ja, ich glaube, ihr habt es verstanden. Weil der ist mir die von der SPD ja lieber, die dann immer von materieller Gleichstellung redet, was ich auch ziemlich keck finde, aber da weiß man irgendwie wenigstens, wo man dran ist, so, ne? Wir müssen materielle Gleichstellung herstellen. Ja, ja. Gut. Der andere Typ, der Jesus-Typ, oder der, das ist der Herr hier, der Martin Patzelzelt. Der hat irgendwas von Dingsbums hier, wie heißt es, Adam und Eva erzählt. Deutscher Bundestag, ey. Ich glaube, die Josefine Ortlieb ist das auch gewesen, die es immer gesagt hat. Ja, die sind ja alle immer wieder da. Die Achelwilm, die Schwabs, die Ortlieb. Pulle, Pulle. Ja, und Frau Bauer braucht man es auch nicht anhören. Dieses Mal hat sie irgendwie die Meinung, sie hat irgendwie den Punkt gefunden, den die anderen nicht verstanden haben, und sie hat es irgendwie mit einem Lächeln immer wieder irgendwie wiederholt, von wegen, wir müssen agil werden oder so, wir müssen, keine Ahnung. Ja, aber es läuft wieder aufs selbe hinaus. Ne? Wir müssen tun und machen, und weil so kann es ja nicht bleiben. Das geht ja nicht. Dass die Leute einfach ihr Leben selber leben und selber mal in die Puschen kommen und selber sich verwirklichen, weil andere Leute können es eh nicht für sie, ne, entscheiden und so. Und es wäre ja auch vielleicht nicht so gut, wenn andere Leute irgendwie für dich entscheiden, immer nur was wird und so. Ach, das ist auch ein bisschen, ja. Ne? Ich finde, das ist mittlerweile, also sind es auch nicht wenig Leute, die da in dem Bereich arbeiten. Das kostet alles einen Haufen Geld. Ich muss sich im Einzelnen auch mal angucken, aber wird ja auch nicht so gerne ausgewiesen eben. Strukturell. Die neue Geschichte kostet, glaube ich, 18 Millionen oder so. Strukturell, ja genau, 18 Millionen, 10 Mitarbeiter. So eine Ansage. Ja, und hier haben wir nochmal den Herrn, den wir vorhin schon hatten, mit den grünen Landesdelegiertenversammlungen von Berlin, glaube ich. Ein männlicher Kandidat wurde bei der grünen Versammlung gefragt, warum er denkt, er sei in Anführungsstrichen besser als eine junge Frau mit Migrationshintergrund. Alle Männer, die gegen Frauen antreten, werden nun gefragt, ob sie sich mit, in Anführungsstrichen, kritischer Männlichkeit auseinandersetzen. Warum diese Frage auf den ersten sicheren Listenplätzen keine Rolle spielten, verstehe ich noch nicht. Erst ging es um Erfahrung, Können, Talent etc. und jetzt auf den hinteren Plätzen eher um Identitätsfragen. Es wundert mich übrigens ernsthaft. Ich freue mich auf Antworten dazu gerne von Leuten vor Ort. Ja, weiß ich nicht, ob er Antworten bekommen hat, aber das ist, ja, willkommen. Ne, das sind nicht diese Vorurteile oder so, die irgendwie davon abhalten, irgendwas zu schaffen oder so. Ne? Vorurteile, dass man vielleicht prinzipiell irgendwie kacke ist und ungeeignet, weil man keine junge Frau mit Migrationshintergrund ist. Ne? Das sind keine Vorurteile. Nein, keine Vorurteile. Aber kritische Männlichkeit hier. Bisschen kritisch. So. Setz dich mal auseinander. Ja, ich nehme an, nicht das sagen. Ich nehme nicht an, dass die Grünen da zu einem Ergebnis gekommen sind. ja, so ähnlich wie auch mit dem Abstammungsrecht hier. Es ist ja geplant, lesbischen Müttern mit Kind irgendwie den Mutterstatus vollwertig zuzuerkennen oder so. Beziehungsweise das hätten die Grünen wohl auch gerne und so weiter. Und jetzt ist hier diese Gesellschaft für Freiheitsrechte mit diesem Pärchen und dem Kind so lange vor Gericht gezogen, bis sie wohl endlich in Karlsruhe angekommen sind. Das letzte Gericht hat wohl Karlsruhe das Urteil zugeschickt, oder beziehungsweise eben kein Urteil zugeschickt, sondern darum gebeten, den zu entscheiden, den Fall. Ja, und es sieht schwer danach aus, meiner Meinung nach, dass das jetzt danach so kommt. Obwohl ich gar nicht, also wohl gar nicht richtig erörtert wird, wie das ist mit der körperlichen Abstimmung in dem Artikel. Ja, der Witz, das ist ja gerade der Witz. Also theoretisch, die können das Kind halt adoptieren, weil sie halt nicht biologisch dann die Mutter sind. Und das ist das, wo die Leute jetzt meinen, das würde gegen Freiheitsrechte irgendwie verstoßen oder so. Dass man nicht einfach sagen kann, so, ja, ich bin jetzt halt von Haus aus die Mutter, so. Weil, ich meine. Ne? Das ist ja schon zu viel so, wenn man einfach sagt, ja, ich ziehe das Kind jetzt groß und so, aber es ist halt keine Abstammung dann, das ist dann halt nicht so. Also, und ich weiß noch nicht, warum die das so enorm aufregt. Also. Ja, die Gefahr, die ich hier drin sehe, ist, dass dass die halt Männer ausschließen komplett dann und sagen so, naja, genau, wenn wir das erstmal jetzt festgestellt haben. Das ist ja dann möglicherweise die Gefahr, dass es dann eben auch nicht durchgeht. Ne? Dass wir dann möglicherweise die Männer da auch so behandeln müssen. Dabei genau. Finde ich aber spielt aber die Frage eine Rolle, ob denn eine von den beiden Müttern auch die leibliche Mutter sein muss oder nicht. Denn wenn nicht, ja, dann können sie das den Männern natürlich erst recht nicht verwehren, sozusagen. Und vielleicht auch andere Sachen nicht, aber ja. Die Geschichte ist ja auch, wenn man das bis zum Ende durchdenkt, hieße das ja, dass dann Männer auch praktisch adoptieren müssen. Um praktisch Teil dieser Familie, der Frau und des Kindes rechtlich zu werden. Und was glaubst du, was da für ein Geschrei los ist, wenn Männer dann anfangen zu sagen, nö, adoptiere ich nicht. Mach's gut, tschüss. Ja, oder ne, adoptiere ich nicht, das ist ja nicht das, was sie meinen. Sie meinen ja, dass sie es in der Abstammung eintragen, aber was dann da quasi draus werden würde, ist dann so nach dem Motto, dass ich dann sage, so, ja, Abstammung hat ja jetzt eh nichts mehr mit biologischer Abstammung zu tun, also bin ich dann einfach nicht der Vater, so nach dem Motto dann eher. Ja. Dann trag mich da nicht ein, nö, will ich nicht, so Freiheitsrechte. Ja, biologische Abstammung wird dann nur mal auch eh auch nicht abgefragt in der Regel. Wird ja nur im Zweifel mal befohlen, aber. Ja, du meinst das festgestellt. Ja, abgefragt von irgendjemand. Nee, festgestellt. Also ja, abgefragt, das ist ja auch so, immer. Wenn du uns abgefragt wird das immer. Ja. Wenn deine Frau dir 3 Kuckuckseier ins Nest legt und du die hegst und pflegst, kommst du ja aus der Nummer auch nicht mehr raus mit der biologischen Abstammung. Also da bist du ja dann auch. Du hast die anerkannt und jetzt musst du dein Leben lang. Ne? Auch wenn die vom Nachbarn sind. Ja, also die körperliche Abstammung spielt da eigentlich keine Rolle, oder genetischer Zusammenhang. In der Regel nicht erst dann, wenn es strittig wird. Und das muss dann aber auch im Gesetz eine Rolle spielen, das meine ich nur. Also werden wir mal sehen, wie sie das machen, aber. Ja, die ganzen. Ich habe die Meinung, dass sie das gewinnen werden. Die sehen das jetzt vom Thema Rechte, aber das Thema Pflichten bei der ganzen Sache wäre natürlich interessant dann, ja. Ob sie es dann so hinbiegen können, dass du als Mann dann trotzdem sämtliche Pflichten einfach hast, so per Geburt von dem Kind dann, weil du ja der Vater bist, aber sie zusätzlich dann einfach ihr Tralala da irgendwie eintragen in die Abstammung, ja. Das ist jetzt einfach die Mutter per Abstammung, ja. Ja, dieses hier ist auch grauenvoll. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich weiß nicht, ob das jetzt sich als Glosse hier irgendwie verpackt oder so. Es ist von Belltower, von der Abadie und Hundestiftung, Schwerpunkt Antifeminismus. Und die Überschrift lautet Deutschlands nervigste AntifeministInnen. Ja, jetzt ein Artikel vor ihrem Untergang oder was? Und dreimal dürfte raten, wer den geschrieben hat. Wer schreibt denn fremd? Wie Zeug? Nee. Ich habe es schon gelesen in deinem Andres im Forum, wer es geschrieben hat, glaube ich. Deswegen sage ich jetzt nicht Veronika Kracher. Niemand Geringeres als Veronika Kracher. Marxistische Feministin. Ey, ich glaube, es hackt. Also, ich meine, es ist Belltower, es ist Amadeo und Hunde Stiftung, es ist wortwörtlich ein Ding, was Geld kriegt von uns, von der Gesellschaft, um politische Bildung zu machen. Und von allen möglichen Leuten, inklusive von der FDP, rangezogen wird, um sich zu äußern über deren politische Opposition, also der politische Opposition der Amadeo und Hunde Stiftung. Was hier einen Beitrag schreibt, also von diesen erwähnten Leuten hier, Okay, wen erwähnen Sie denn hier? Sie erwähnen irgendwie den Chef von Mandat. Von den Namen von dem Herrn hatte ich noch nie gehört, aber das, was Sie hier behaupten, ich weiß nicht, ob das stimmt. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist relativer Quatsch. Und wo ich aber auf jeden Fall weiß, dass es nicht stimmt, ist das, was Sie hier schreiben über Arno Hoffmann. Und er hat ja schon gesagt, dass das Quatsch ist. Unter anderem sagen Sie, er würde bei seiner Mutter wohnen. Und Arno Hoffmann hat geschrieben, das wäre schön, wenn ich bei meiner Mutter wohnen würde. Die ist nämlich 1999 gestorben. Hier. Arno Hoffmann, der Pseudo-Intellektuelle. Ja, na klar, das ist eine sachliche Auseinandersetzung. Hier wird auch überhaupt nicht mit Vorurteilen gearbeitet. Oder ein bisschen, mit, ja. Auch schön, finde ich schon im Vorspann dieses. Es sagt einiges über die maskulinistische Szene aus, dass diese im Jahr 1902 verfassten Worte immer noch passen wie die Faust aufs Auge. Ist der Männerrechtler nach wie vor ein weinerlicher, verunsicherter, ewig gestriger, der sich von Frauenrecht und Gendersternchen geradezu kastriert fühlt? Marxistische Feministin. Ja. Ne? Das passt da rein. Mehr braucht man da echt nicht zu sagen. Und das ist also wirklich, nachdem sie jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen überall durchgereicht wurde, und das ist ja auch so eine, die meint, dass politische Gewalt prima ist, solange wie es die Richtigen trifft. Die Tante. Und vom Diskurs ausschließen, ne? Also indem ich hier solche Verleumdungen hier mache gegen die Leute, das hat aber nichts mit vom Diskurs ausschließen zu tun, ne? Kein bisschen. Auch der ganze abfällige Ton von dem Ding, also ja, wie gesagt, das liest sich wie eine Glosse eigentlich. Das liest sich wie, ja, also ich weiß es, ich würde mich sogar noch nicht mal wundern, wenn wir sie jetzt echt mal von einem, und ich würde es mir wirklich wünschen, also lieber Arne Hoffmann, ich habe gestern nicht mehr so richtig gewusst, wie ich es formulieren soll oder so, aber ich würde dir echt sagen, geh juristisch gegen diesen Scheiß vor. Also wenn die meinen Namen da drin stehen hätten, ich würde da auf jeden Fall, ich würde mich freuen, dass ich da eine Handhabe habe gegen diese Leute. Das sollen sie sich mal trauen, so einen offensichtlichen falschen Krempel gegen mich schreiben. Aber es würde mich noch nicht mal wundern, wenn sie irgendwie sagen, ja, das ist jetzt nur eine Glosse, was wir hier geschrieben haben. Die Leute, die wortwörtlich Geld bekommen, um politische Bildung zu machen, also um den Leuten Fakten zu vermitteln über politische Abläufe in diesem Land. Also es ist wirklich der reine Wahnsinn. Und die schreiben hier so einen offensichtlichen Kram. Und von einer, die wirklich komplett drinsteckt in so einer absolut antidemokratischen Ideologie und sich das selber noch auf ihre Fahnen schreibt und allen Leuten sagt, ja, hier Marxismus und so, und ich will, dass die Leute das auch kapieren, dass es hier mein Buch ein marxistisches Buch ist und so weiter und so fort. Und also ich konnte es echt nicht fassen, dass sie das so offen machen können, so offen. Und da wird überhaupt nichts passieren. Da wird gar nichts wieder passieren. Es wird wieder alles so, ja, ach ja, und dann werden sie dann wieder eingeladen, weil irgendwelche Leute von diesem Institut für demokratische Zivilgesellschaft, jener, die da letztens, hatten wir ja auch irgendwie über GEMA-Gate ihre Scheiße erzählen darf, da war ja Naumann-Stiftung und so, da sind die dann alle wieder für zu gebrauchen. Und machen hier so einen Quatsch. Also ich find's echt, da fällt mir echt nichts zu ein. Also, das kann echt nicht wahr sein. Eine Wirkung hat das wahrscheinlich tatsächlich nicht. Naja, Wirkung hat das, natürlich ist alles wieder zitierfähig, ist aber die Antonius-Stiftung. Die sind ja zitierfähig, die kann ja jeder, das sind ja Experten. Ob nun christliche Fundamentalisten oder Neonazi, eines haben die dargestellten Personen gemein. Sie machen ihren Hass auf das Weibliche und Queere zu einer Politik, die allen Menschen, die sich gegen eine patriarchale und heteronormative Gesellschaftsordnung stellen, das Leben verunmöglichen soll. Was ein abgefuckter Unsinn. Keiner von den Leuten auf der Liste, ich kenne nicht mal alle, aber die Leute, die ich kenne, da kann überhaupt keine Rede davon sein, dass die irgendwem das Leben verunmöglichen wollen. Ja, aber Antifeminismus stellt nach wie vor eine konkrete Gefahr für die Gesellschaft dar, in der man ohne Angst verschieden sein kann. Und obwohl dieser Artikel eine Polemik darstellt, ist Antifeminismus mitnichten ein Witz. Ach so, da haben sie es ja wortwörtlich da reingeschrieben, dass es quasi so eine Art Losse sein soll. Ein bisschen über die Peinlichkeit seiner VertreterInnen lachen kann man aber trotzdem. Der Witz geht auf deine Kosten, Veronika. Aber ja, sowas das von, das ist so... Du schreibst dir hier deine Lügen Ja, eben. Und deine ausgedachten Feindbilder runter. Dieses hier fand ich am allerschönsten, dass sie dem Chef von Mandat vorwirft, stattdessen sieht er sich als Opfer einer feministischen und kulturmarxistischen Agenda. Mädchen, du bist doch selber die Tante. Du bist doch die Personifizierte. Du laberst dir irgendwie davon, dass deine komische Analyse und diesen Kram alles marxistisch ist und dass wir alle marxistisch denken sollen und so weiter und so fort. Und hier Unterdrückung und da Unterdrückung und so weiter und so fort. Das ist doch genau das, was du machst. Und du wirfst irgendwelchen Leuten vor, dass sie es benennen oder was. Die sind dann nicht schlimm. Und was du gerade meinst, Mars, mit irgendwie von wegen, was sie da geschrieben hat, das hatte ich dann wohl auch überlesen. Ich habe es wohl nicht viel ertragen hiervon. Wie war das eben? Polemik. Nee, nicht Polemik. Dieses andere von wegen die Vielfalt nicht aushalten und so. Ey, du kriegst es doch selber nicht hin. Bei euch in eurem Kack-Marxismus, da kann man nichts aushalten. Mit eurer, ihr könnt noch nicht mal Spielzeug aushalten, das nach Farbe sortiert ist. Irgendwie, das könnt ihr schon nicht aushalten. Das ist schon, bringt schon alles zum Einsturz. Ihr könnt das nicht aushalten, dass irgendwelche Leute meinen, dass Frauen vielleicht besser kochen können als Männer oder was weiß ich nicht was. Das ist alles schon zu viel. Das ist alles schon gesellschaftszersetzende Vorstellung irgendwie, gegen die man komplett ins Felde ziehen muss. Das ist alles schon zu viel für euch. Das reicht nicht, dass Leute, die davon abweichen, dass ja ohne weil das ist ja gerade das Ding. Das hatten wir damals mit diesem Wolfgang M. Schmidt ja auch, wo er irgendwie meinte, ja, im Marxismus, da können die Leute morgens dies machen und abends das machen und so weiter und so fort, wo ich mir denke, Junge, nein, das können wir jetzt machen. Jetzt können wir hier irgendwie die Woche überarbeiten gehen und Sonntagabend ab 18 Uhr hier hinsetzen und über irgendwelchen Krempel irgendwie reden. Das können wir jetzt tun. In eurem komischen Marxismus können wir überhaupt nichts mehr tun. Da können wir Steine klopfen für irgendwelche komischen Projekte vom Genossen Stalin und uns Tode schuften. Das können wir da. Und ja. Ihr habt doch eine Macke, das alles, was ihr da irgendwie in eurem Kopf drin habt als Utopie oder was, das ist diese Gesellschaft, die ihr jetzt schon lebt, die ihr unbedingt abschaffen wollt, um euren Scheiße, ich weiß nicht aus. Ich habe vorgelesen, dass sie geschrieben hat, das ist gefährlich, dass die Leute gefährlich sind. Und da finde ich, geht es ja wohl ein bisschen zu weit. Ja, gefährlich ist sie und ihre Freunde, ja, die sind gefährlich. Das sind die Leute, die politische Gewalt haben wollen. Das ist ja auch die Gewaltbereitschaft oder sowas, ne? Was will sie denn damit sagen? Dass die Leute irgendwie losgehen und morden und so weiter, wie im ZDF. Ja, das meint sie da ja irgendwo. Sie meint ja auch, dass vom Arne Hoffmann diese Bücher über BDSM, die er irgendwie geschrieben hat, dass die quasi auch dazu geeignet werden als Anleitung irgendwie, um die Frauen zu knechten oder so. So ein dünner Nachweis. Es wird berichtet, dass mehr Männer Suizid begehen als Frauen. Dass ein Grund ist, dass hegemoniale Männlichkeitsvorstellungen das Sprechen über psychische Probleme sanktionieren, wird dabei wenig elegant unter den Tisch gekehrt. Mhm. Schuld am männlichen Leid sind nicht brutale Geschlechtsanforderungen an Männer, die dennoch innerhalb des patriarchalen Verhältnisses von ihnen profitieren. Sondern ja, das Feminat, genau. das den Mann und seine Bedürfnisse brutal unterdrückt. Das ist wieder die Incel-Expertin, ne, die genau weiß, dass ja die Männer da alle davon profitieren, von den Sachen. Ja, ja, genau, die ist das. Ja. Unglaublich. Ja. Also wie gesagt, alle Leute, die hier draufstehen, auch der Herr Enderle und so, also ich kann euch nur raten, geht dagegen vor, weil es kann einfach nicht sein, dass die mit jedem von diesem Scheiß immer durchkommen. Das geht nicht. Ich halte es nicht aus. Das ist nicht in Ordnung. Und klar, also ja, und weil, wie gesagt, diese Leute sind zitierfähig. Die gelten überall als Experten. Die Kracher, die Amadeo-Antonio-Stiftung, die machen politische Bildung. Zitierfähig, naja. Ja, das sind die. Das ist ja doch genau dieses Ding. Das ist doch, oder damals als Mars hier mit diesem Heini von Video Games Tourism da dieses Interview gemacht hat, da war es doch auch immer so, dass sie ihn hingestellt haben, von wegen so er behauptet und der von der Amadeo-Antonio-Stiftung, der es dann einordnen würde, der war dann der Experte, der dann gesagt hat, so wie es wirklich ist. So ist das ja bei diesen Leuten. Das ist ja überhaupt dieser ganze Grund, warum sich diese Scheiße dann hinterher auch bei der FDP und überall dann wiederfindet. Weil so Leute wie diese wahnsinnigen Ideologen hier mit ihrer Verleumdung und ihrem ihrer verqueren Weltsicht anderen Leuten das alles erklären dürfen, wie das dann ist. Und dann sagen sie, ja, hier, guck mal, die leiden alle. Gib mir Macht, die leiden. Oh, die leiden alle. Gib mir Macht, Joanna, gib mir Macht, Joanna. Der NDR hat Probleme mit Ethik im Journalismus. Und zwar, und zwar hat er einen Dokumentarfilm mitproduziert namens Lovemobile. Da geht es um Prostitution, ich glaube irgendwo in Norddeutschland. Da stehen an so einer einsamen Straße vermietete Wohnmobile und in denen sitzen Frauen, die gegen Bares Zärtlichkeiten mit Männern austauschen. Und die Autorin Elke Margarete Lehrenkraus hat diesen Film gemacht. Er hat auch Preise gewonnen, war bis letzte Woche auch für den Grimme-Preis nominiert. Jetzt hat gerade auch halt das Funkoutlet Steuerung F, die auch beim NDR angesiedelt sind und meiner Meinung nach eine der wenigen Sachen sind, die bei Funk auch mal halbwegs vernünftige Dinger machen, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Die haben auf einen Hinweis hin von einer Cutterin, die das Material geschnitten hat und die stutzig wurde, weil manche Sachen halt mehrmals, also es wurden mehrere Takes von Sachen gedreht etc. Und Steuerung F hat dann ein bisschen recherchiert und hat herausgefunden, dass bis auf eine Person, nämlich die Frau, die diese Autos vermietet hat an die Prostituierten, die macht das wirklich. Und alle anderen Personen, die Prostituierten, die Freier, der Zuhälter, alle Personen außer dieser alten Dame, die die Mobile vermietet hat, waren Schauspieler. Die haben sogar eine Schauspielerin in den USA aufgetrieben, die hier eine Nigerianerin gespielt hat, die erzählt hat, wie schrecklich es war, als sie übers Meer geflohen ist, weil sie so eine Angst vor dem Wasser hat und dachte, sie stirbt und etc. Alles sehr, sehr ästhetisch gefilmt, wo man eigentlich auch schon denkt, so, das ist so perfekte Szenen. Kannst du eigentlich nicht in einem Dokumentarfilm, da musst du eigentlich schon fast Drehbuch und Bauten und Ähnliches haben und so war es ja dann auch. Der NDR hat sich jetzt hier praktisch davon distanziert. Die Frau Lehrenkraus hat halt versucht, das zu verteidigen, hat gesagt, sie habe ja mit ihrer Realität, die sie da geschaffen hat, noch eine echtere Version der Realität geschaffen. Und das ist auch eine Einstellung. Ja. Das ist auch eine Einstellung, ja. Also, ja. Besonders ätzend fand ich das. Sie haben einen Typen gehabt, der hat da in der Szene praktisch in so einem Puff oder so mit den Mädels gesessen und hat sich so mit Denglisch mit der einen schwarzen Prostituierten unterhalten und über irgendwelche Vorlieben, die er hat. Ja, und der dachte halt, er spielt in einem Spielfilm mit, wie das alle dachten. Auch der Typ, der den Zuhälter gespielt hat, dachte, er spielt in einer Art Spielfilm mit, Doku-Spielfilm, wie auch immer. Und der Typ arbeitet an einer Tankstelle und der muss sich jetzt halt die dummen Sprüche von allen Leuten anhören. Oder das, was er gerne sexuell irgendwie mag. Also ich glaube, da ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen, was rechtliche Folgen angeht. Aber ja, also auch im Jahr, keine Ahnung, 12 nach Relotius kommen immer noch solche Sachen durch und werden mit Preisen bedacht und werden für den Grimme-Preis nominiert. Fette Propaganda-Piece, wa? Mein lieber Scholli, aufgeplatzt hier, aufgeflogen. Aber ja gut, ich meine, wenn wir Anita Sarkeesian folgen, müssten wir ihr natürlich glauben, der Frau Elke Margarete Lehrenkraus, und einfach die Klappe halten und den Film angucken und ihr Geld spenden oder was auch immer. Ja, also es gibt eine Reportage von Steuerung F auf YouTube. Wer sich da näher mit beschäftigen will, findet da alle Interviews etc. pp. Starte den Rechner, Chris. Wenn du jetzt Nein klickst, ist es sofort vorbei, Chris. Ja. Ah, verdammt. Würden Sie menstruieren, kämen für die Periode in Ihrem Leben folgende Kosten auf Sie zu. 2487 Euro für Hygieneprodukte und Schmerztabletten. 261 ja. Euro. Und die Mehrheit davon, also wahrscheinlich die 2000 Euro für Schmerztabletten und 400 Euro für Hygieneprodukte. Ja, das kommt wahrscheinlich am besten am nächsten hin. Ja. 190 Tage, an denen sie wegen ihrer Periode nicht arbeiten können oder soziale Aktivitäten verbrauchen. Das ist schon eher Geld. Ja, nur, also jetzt rein anekdotische Evidenz, wenn ich früher irgendwie losgefahren bin und für meine Freundin beim Nachtschalter Schmerztabletten geholt hat, weil sie mal wieder keine im Haus hatte, habe ich die bezahlt. Also ist das überhaupt, oder wenn man zusammen einkauft in einem Haushalt und die Frau legt dann auch Tampons und Binden auf das Förderband an der Kasse, dann habe ich nie gesagt, bitte mach da mal so einen Warentrenner dazwischen. Ich möchte, dass du das bitte selber für dich, weil das ist die Pflicht der Frauen, das zu bezahlen. Ja. Aber starte den Rechner vielleicht nochmal, dann können wir gucken, was der uns, wenn wir jetzt menstruieren würden. Wie oft, wie viel? Wie alt sind Sie? Such mal was aus. Chris, wie alt bist du? 38. Komm. 14, 15, weiß nicht, 12, 13, 14, 15, ich habe keine 14, Ahnung. 15 ist was anderes. Ist das nicht irgendwie alle? Okay. Boah, 4 bis 5. Das spielt schon eine Rolle bei der Berechnung der Anzahl, kann ich mir vorstellen. Beides. Und Taste auch. Das geht nicht. Mittel. Ja, klar, natürlich. Was? Okay. Alle Tage. Kopfschmerzen dabei. Natürlich. 3 nur, echt? 3 Tage. Oh, da sind wir günstiger rausgekommen. Oh. War günstiger rausgekommen. Ja, es gilt nur für ganz junge Frauen, das teure. Ja, was will uns der Spiegel damit sagen? Natürlich, dass wir irgendwie da ungerecht sind, sexistisch etc. pp., dass wir halt da die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise, die Frauen weit häufig stärker als Männer treffen, verschärfen das Problem. Achso, man rechnet immer noch vor, wo die fehlenden und ich finde, der Rest ist zu 2300, weiß ich nicht was. Die 850 fehlen bis dann wurden. Ich habe die Schmerztabletten extra rausgenommen, aber wenn ich das hier richtig verstehe, haben sie wieder draufgepackt, wa? Weil hier steht für Hygieneprodukte und gegebenenfalls Schmerztabletten. Ja, aber ich glaube, das macht den Unterschied aus. Schmerztabletten ist auch noch so ein schönes, unbestimmtes Produkt. Ja. Daneben ist Werbung für Bayer, finde ich auch gut. Manche Krankheiten liegen in ihren Genen. Ob der Rechner wohl von Bayer ist? Hm? Ja, Spiegelpolitik, ne? Genau. Und sie haben auch dann noch eine Karte, wo es keine Tamponsteuer mehr gibt. Also in einigen südamerikanischen Ländern, England, Kanada, Indien, Australien. Indien der Glückseligkeit. Südafrika, Kenia, Uganda, Nigeria, Malaysia. Ja, okay. Aber was sie halt natürlich auch nochmal zeigen, ist, dass in Ungarn sind 27% Mehrwertsteuer auf Tamponprodukte oder Menstruationsprodukte. In Deutschland sind wir eigentlich ganz gut dabei mit 7%. Frankreich ist umweltfreundlich. Die möchten, dass sie tasten. Diese Tastengeschichte gefördert wird vielleicht. Das würde ich auch gerne mal noch mal genauer wissen, wie da 27% Steuer drauf kommen sollen. Aber gut. Enteignungsverfahren für den Straßenbau. Hier hat der Sven Kindler von den Grünen, der Bundestagsabgeordnete aus Hannover, der hat eine Anfrage gemacht im Bundestag und die Süddeutsche gibt das nochmal wieder. Und da geht es halt um Enteignungsverfahren für den Straßenbau. Und natürlich die Grünen, ne, die sagen sich natürlich, es werden ja eh zu viele Straßen gebaut. Und also diese Enteignungsverfahren, die gibt es halt nur, wenn jetzt die Leute das nicht von sich aus natürlich verkaufen wollten, ihr Land, dass man da eine Straße dann bauen kann. Also eine Autobahn im Regelfall, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann gibt es halt ein Enteignungsverfahren und dass sie dann da irgendwie festlegen, wie viel Geld dann da die als Entschädigung dann bekommen und ob das jetzt, ob man es nicht auch drumherum bauen kann oder so. Und ja, es gibt halt einen Artikel im Grundgesetz, der diese Enteignung möglich macht, wo es dann halt eben heißt, wenn jetzt irgendwie so ein Bauvorhaben da jetzt irgendwie nur daran scheitern würde, dass da irgendwem halt so ein Stück Land gehört, dann kann man das quasi enteignen. Und ja, die Linken finden das natürlich normalerweise ganz prima mit dieser Enteignung und wollen das natürlich am liebsten für fertig gebaute Häuser haben, dass da andere Leute drin wohnen können oder so. Und also darum geht es jetzt in diesem Artikel gar nicht, aber das ist nur jetzt mein Anhang dazu, dass wir das, ja, also hier sagen sie jetzt so, ja, ist doch voll blöd mit dieser Enteignung. In dem Straßenbau, hör doch mal auf mit Straßenbauen an anderen Stellen. Ist es dann wieder prima, dass es sowas gibt oder so. Das war von Mammon und hier geht es um. Jo, die Barley und die von der Leyen kloppen sich auf EU-Ebene. Die Barley ist ja wohl bei der Kommission, Kommissionspräsidentin, weiß ich nicht genau. Nee, die ist beim Parlament. Bei der Auf jeden Kommission Fall ist Frau von der Leyen. kriegen sie sich wegen dem Thema Rechtsstaatlichkeit an den Haaren. So, die Barley sagt so nach dem Motto, ihr müsst das jetzt den Polen und den Ungarn abbringen, sonst verklagen wir euch, weil ihr euch nicht bewegt oder so. Ja, finde ich schon ein bisschen. Ein bisschen, wie soll man sagen, eine komische Show, aber Ja, und konkret ja. bei diesem Wort Rechtsstaatlichkeit geht es halt um diese Unabhängigkeit der Justiz mit diesen Richtergeschichten. Ja, sie hat ja auch Fälle genannt, die Barley. Dass da die Richter irgendwie versetzt würden oder sowas an kleinere Gerichte oder ja. Ja, es ist ja eine Kommission, die die Rechtsstaatlichkeit der EU-Staaten überwachen sollen, jetzt neu eingeführt worden, die halt die Empfehlungen gibt. Und da hängt halt ein ganzer neuer Mechanismus hinten dran. Ich hatte ja auch schon darüber gesprochen, wie insbesondere Polen und Ungarn da im Fokus stehen. Allerdings Genau. auch andere Staaten, Deutschland unter anderem auch, allerdings mit einer Kleinigkeit im Vergleich zu den Sachen, die halt Polen und Ungarn teilweise vorgeworfen werden. Aus anderen Gründen eben auch, ne? Und der Punkt ist ja der, dass in den Verhandlungen festgesetzt wurde, dass diese Kommission keine verbindlichen Empfehlungen mehr gibt. So, das ist ja eine der Sachen, die Ja. als Konzession gegenüber Polen und Ungarn abgegeben wurden. Und ich weiß jetzt nicht, ob das der Grund ist, warum das Parlament die Kommission verklagt, weil das nicht mit genug Rechten ausgestattet wurde. Aber das war der Hintergrund bei der anderen Sache. Er sollte die Justizunabhängigkeit mehr durchsetzen, meine ich. So. Ja, das ist eine Sache, die angemahnt wurde. Und der Punkt war der, wenn die Rechtsstaatlichkeitskommission halt die Sachen halt quasi verurteilt, dann gibt es halt Sanktionen. Das ist halt der Punkt, ja. Ja, und unser Bundesverfassungsgericht stoppt den Corona-Aufbaufonds, also die EU-Verschuldung sozusagen. Diese neue, ich meine, Wiederaufbaufonds ist ein eh komischer Name, aber okay. Davon mal ab, ist das eben hier ein Vorgang, dass das Verfassungsgericht den Präsidenten, den deutschen Bundespräsidenten gestoppt hat, davon seine Unterschrift dazu zu geben, weil eigentlich war das schon durchs Parlament und durch den Bundesrat und es fehlte nur noch die Unterschrift und das war dann sozusagen noch eine Möglichkeit, die ich noch nicht kannte jedenfalls, dass das Verfassungsgericht das auch stoppt oder den Präsidenten das stoppt. Jetzt geht es jetzt aber hauptsächlich darum, dass sie das nochmal prüfen wollen. Also die Zustimmung ist wahrscheinlich auch da nur eine Frage der Zeit, sag ich mal. Es hat, glaube ich, auch noch nichts mit Auszahlungen zu tun für irgendwelche Hilfen. Aber ja, prinzipiell geht es um diese Corona-Hilfen und Corona-Aufbauhilfen, die jetzt erstmal gestoppt sind, beziehungsweise da, diese Einhelligkeit wurde erstmal zurückgehalten vom Verfassungsgericht. Mal gucken, was raus wird. Ich meine, ich fühle mich da auch nicht gefragt in der Beziehung, ne? Das machen die halt einfach. Es ist eine von so vielen Maßnahmen, dass ich mir gar nicht sicher bin. Ich glaube, der Knackpunkt an der Sache war der, dass die Europäische Union theoretisch dadurch Schulden aufnehmen würde und die Europäische Union als Identität soll keine Schulden aufnehmen und soll keine Vermögen haben, weil sie ja an sich nur eine Amalgamierung der Mitgliedstaaten ist. Ja, EU-Verschuldung. Das war der Knackpunkt. Oder es war woanders. Das ist richtig. Ne? Weil, wie gesagt, da laufen im Moment so viele Programme, dass ich mit den Bezeichnungen total durcheinander komme. Vor allem die Deutschen. Ja, es ist ja nur eine andere Art und Weise der gemeinsamen Verschuldung. Und dementsprechend wird das wahrscheinlich anders begründet. Oder ja, das war so fies, das ist dann nämlich auch noch als vorübergehend angelegt, zumindest von der Bezeichnung her. Vorübergehend bedeutet aber in dem Fall 40 Jahre oder so. Und deswegen haben sie das unter anderem zurückgehalten. Ja, vorübergehend 40 Jahre. Es gibt auch längere Laufzeiten. Ja, es gibt auch längere Laufzeiten, aber es gibt auch kürzere vorübergehend. Ne? Das ist ja eher ein bisschen eine fragwürdige Definition von vorübergehend 40 Jahre. Und dann wird das wahrscheinlich auch nicht vorübergehen. Ja, ich meine, so manches geht nicht vorüber. Ja, wir haben ja Programme, die auf 3 Monate angelegt sind, die seit Jahren immer wieder verlängert werden. Ja, also es ist halt alles relativ. Ne? Geklagt hat der Lucke, hat der Neophyt gesagt. Der Lucke von der AfD, der damals... Heute macht der LKR, oder wie heißen die, ne? Ja, genau. Und zu dieser ganzen Thematik im Bundestag wollte ich euch hier nochmal die Rede von dem Herrn hier von der CDU vorspielen. Drehberg für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich wollte eigentlich eine andere Rede halten, aber Herr Staatsminister Roth und als solches haben Sie eben zu uns gesprochen. Ich darf mal aus dem Antrag zitieren von CDU, CSU und SPD. Rechtsgrundlage für den Eigenmittelbeschluss ist Artikel 311 Absatz 3 des Europäischen Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Das Aufbauinstrument stützt sich auf die Ausnahmeklausel für den Fall außergewöhnlicher und gravierender wirtschaftlicher Schwierigkeiten in der Union gemäß Artikel 122. Und weiter heißt es in diesem Antrag, eine dauerhafte Schuldenaufnahme auf europäischer Ebene zur Finanzierung operativer Haushaltsausgaben der EU ist im Rahmen dieses Eigenmittelbeschlusses nicht zulässig. Herr Staatsminister Roth, das, was Sie hier eben gemacht haben, Sie haben als Staatsminister für die Bundesregierung gesprochen. Sie haben darauf abgehoben, dass Sie eine Fiskalunion wollen. Ich weise dies ausdrücklich zurück, Herr Staatsminister Roth. Wenn Sie hier so eine Rede halten, dann kommen Sie bitte aus der SPD-Fraktion und nicht von der Regierungsbank. Nächste Bemerkung an dieser Stelle. Ich bin sehr froh, Herr Staatsminister Roth, dass heute diesem Eigenmittelbeschluss CDU, CSU, SPD, Grüne und FDP zustimmen wollen. Und gerade die FDP hat sich das nicht einfach gemacht, hier zuzustimmen. Mit so einer Rede als Mitglied der Bundesregierung stellen Sie diese Zustimmung der FDP in Frage, Herr Staatsminister Roth. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Wahlkampf können wir ab der 1. Juliwoche machen. Das, was wir hier und heute machen, darüber befinden, über den Eigenmittelbeschluss zum 7-jährigen Finanzrahmen, über 1.000 Milliarden. Wir befinden weiter mit einem Eigenmittelbeschluss über den Wiederaufbaufonds. Und ich darf mal zitieren, was der Abteilungsleiter Westphal aus dem Bundesfinanzministerium gestern richtigerweise gesagt hat. Dieses Programm soll 3 Phasen haben. Erstens Bekämpfung der Gesundheitskrise der Pandemie. Zweitens gezielte Fiskalpolitik, um in die 3. Phase zu kommen. Und das unterstützen wir ausdrücklich, nämlich Rückkehr zum Stabilitätspakt. Herr Staatsminister Roth, das ist Sinn und Zweck dieses Wiederaufbaufonds und nicht das, was Sie eben beschrieben haben, der Marsch in die Fiskalunion. Und ich möchte noch eins zu bedenken geben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wer in die Fiskalunion will, der muss wissen, dass dies Änderung der europäischen Verträge bedarf. Einstimmigkeit. Und er muss weiter wissen, wenn die europäischen Verträge geändert werden, bedarf es hier einer Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag. Und die sehe ich Stand heute nicht, und auch nicht nach der Wahl, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen sollte man, bevor man solche Debatten initiiert, sich mal Gedanken machen, wie man möglicherweise da hinten ankommt. Und wenn man da hinten nicht ankommt, dann sollte man diese Debatten überhaupt nicht führen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben im Haushaltsausschuss gestern mehrere Stunden debattiert. Wir haben eine Anhörung durchgeführt. Ich weiß, dass es auch vielen Kolleginnen und Kollegen in meiner Fraktion schwerfällt, zuzustimmen. Der eine oder andere wird nicht zustimmen. Das muss und das kann man auch akzeptieren an dieser Stelle. Auf der anderen Seite unterstütze ich und sage ausdrücklich eins. Herr Kollege Schneider, nach dieser Rede des Staatsministers Roth für die Bundesregierung, der hier den Marsch in die Fiskalunion beschrieben hat, da hat er uns keinen Gefallen getan. Und Ihr Zwischenruf, den können Sie sich sparen. Dann schicken Sie ihn nächstens als SPD-Abgeordneten hierher und nicht als Staatsminister aus dem Auswärtigen Amt. Bisschen Stil müssen wir hier noch haben in dieser Koalition. Die Rede, die er gehalten hat, hätte auf dem SPD-Parteitag halten können, aber nicht als Mitglied der Bundesregierung. Herzlichen Dank. Da hat aber jemand schlechte Laune, würde ich mal sagen. Aber er hat ja vollkommen recht. Ja, das ist genau. Auch das aufregende Thema, was ich gerade gesagt habe. Es geht halt darum, kann die Europäische Union selber Schulden aufnehmen? Als eigenständige Entität. Ja, aber Preis, sei doch mal realistisch. Wie soll denn die von der Leyen sonst ihre Berater bezahlen? Ja, auf jeden Fall, das, was er gerade beschrieben hat, ist auch wirklich, wie es gelaufen ist. Ne? Also dieser Herr Roth, der als erstes gesprochen hat, wie man da auch sehen kann, der hat halt eben gemeint, so ja, ist doch jetzt prima und dann machen wir jetzt mal weiter hier und so weiter und so fort. Und ja, da kam dann ordentlich Pfeffer nochmal rein, auf jeden Fall hier mit dem Herrn von der CDU. Ja, ich denke, dass wir das als Notmaßnahmen irgendwann sowieso machen werden. Also ob jetzt oder bei der nächsten Runde, weiß ich nicht. Aber ja, was sie jetzt machen wollen, sie wollen es erstmal, damit sie das nächste 7-Jahres-Budget irgendwie auspolstern können, möchten sie einen Mechanismus einrichten, der das umgeht, aber de facto stattfinden lässt. Und natürlich ist das ein Einfallstor. Es kann halt sein, wenn man so etwas etabliert, dass sich das verselbstständigt. Und manche wollen das politisch und andere wollen das politisch nicht. Und das war auch diese Woche im Bundestag, nämlich nochmal Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt. Mit anderen Worten, unser wunderbarer Artikel 13 bzw. Artikel 17 war es dann, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, also das wäre jetzt hier die Frau Lamprecht. Wollen wir uns die angucken oder soll ich nur mal zusammenfassen, was sie gemeint hat? 5 Minuten redet die. Na komm, hau rein. Ich kann kaum noch zorniger werden heute Abend. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir beraten heute Morgen eine sehr besondere Reform, nämlich die Reform des Urheberrechts. Sie erinnern sich, 2019 haben das Europäische Parlament und der Rat die DSM-Richtlinie beschlossen. Ein längst überfälliges Update für das europäische Urheberrecht. Und diese Richtlinie setzen wir jetzt um. Und ich kann Ihnen sagen, das ist eine höchst anspruchsvolle Aufgabe. Viele von Ihnen erinnern sich vielleicht noch an die Bilder aus 2019, als Nutzerinnen und Nutzer, als viele aufgeregte Bürgerinnen und Bürger auf die Straße gegangen sind, gekämpft haben, weil sie Sorge hatten, dass genau diese Richtlinie dazu führen wird, dass die Meinungsfreiheit im Netz eingeschränkt wird, ihr Verhalten im Netz reglementiert wird. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass zum einen diese Freiheit der Kommunikation im Netz erhalten bleibt, genau, beispielsweise die Freiheit des Zitats, die Freiheit der Karikatur, die Freiheit der Parodie. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass Kreative und Kreativwirtschaft in dieser Wertschöpfung im digitalen Raum besser, an der Wertschöpfung besser beteiligt werden, meine Damen und Herren. Ja, genau, ich würde auch sagen, Lippenbekenntnis abgeliefert, ne? Und jetzt können wir komplett in die Vollen gehen. Ja, das ist wieder so dieses Ding, ne? Mit Anspruch und Wirklichkeit. Also man sagt jetzt irgendwie, ja, die Leute hatten da Angst und deswegen, weil die Angst hatten, sage ich jetzt mal drei Worte, dass sie keine Angst haben sollen und dann schauen wir mal, was da draus noch wird. Und das zusammenzubringen, das ist eine große Herausforderung, aber wir sind sie angegangen und ich bin der Meinung, mit unserem Gesetz, mit unserem Entwurf, den wir vorlegen, ist es uns auch gelungen. Unser Gesetz wird die Position der Kreativen und der Kreativwirtschaft stärken und gleichzeitig die Freiheit im Netz bewahren und auch im Einklang stehen mit den europäischen Vorgaben. Große Upload-Plattformen wie YouTube und Facebook sind künftig für alle Inhalte verantwortlich, urheberrechtlich, die sie zugänglich machen. Und das heißt ganz konkret, wenn Plattformen geschützte... Ja, das heißt ganz konkret, dass in Zukunft jeder Scheiß dann wieder entfernt wird, wo irgendjemand einen Anspruch erhebt. Weil genau, ja sonst Overblocking. Für diese Scheiße dann rangezogen werden. Wo ihr dann aber meint, dass die ja so ein Rieseninteresse daran hätten, das alles online zu lassen, haben die nicht. Die haben Interesse daran, sich da nicht mit abgeben zu müssen mit dem ganzen Kram. Das verursacht nur Aufwand. Also weg mit dem Scheiß. Dann können Leute gucken, wo sie bleiben. Inhalte wiedergeben, dann müssen Sie von den Rechteinhabern diese Lizenzen auch erwerben. Absolut neu, aber absolut notwendig. Und wenn Rechteinhaber mit der Wiedergabe ihrer Werke nicht einverstanden sind, dann müssen die Plattformen verhindern, dass diese geschützte Inhalte abrufbar sind. Und ja, das ist auch schön, ne? Also in Zukunft dann Tatortfolge, dann komplett weg, oder wie? Ja, und natürlich die kleinen Künstler, die sie so schützen wollen, die können natürlich nicht selber die Rechte einfordern, das können nur die Verbände. Okay, da sagst du aber eigentlich gleich was anderes. Aber das werden wir gleich hören. Also der Entwurf, den ich gelesen hatte, da steht das zumindest so drin. Und für die Kreativen und die Kreativwirtschaft bringt diese Regelung eine echte Verbesserung, denn sie stärkt ihre Verhandlungsposition gegenüber diesen Plattformen, sehr mächtigen Plattformen. Zugleich behalten wir auch die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer im Blick, denn die neuen Pflichten für die Plattformen dürfen nicht dazu führen, dass auch erlaubte Inhalte blockiert werden. Auf einer Linie mit der Europäischen Kommission haben wir deshalb, ich finde, ein sehr innovatives Konzept entwickelt, nämlich das Institut der mutmaßlich erlaubten Nutzungen. Und wie soll das aussuchen? Wie soll das aussehen? Geringfügige Nutzungen fremder Werke dürfen die Plattformen nicht vorsorglich schon blockieren. Diese Inhalte müssen zuerst einmal ins Netz gehen. Das Gleiche gilt für... Die anderen Sachen darf man schon vorsorglich blockieren, aber Upload-Filter wollte ja keiner haben. Die müssen erstmal ins Netz gehen, ja, okay. Und wenn was gecopyrightet wird, müssen sie Strafe zahlen, aber wenn sie was overblocken, müssen sie dann auch Strafe zahlen? Nee, ne? Dann als erlaubt gekennzeichnet werden beim Hochladen. Und ich finde, das ist eine ausgewogene Lösung, die nämlich zwischen diesen unterschiedlichen Positionen die Balance hält und auch in Europa auf großes Interesse stößt. Aber darüber hinaus enthält unser Entwurf noch weitere wichtige Regelungen. Dazu gehört nämlich, dass Urheberinnen und Urheber in Zukunft einen Direktvergütungsanspruch gegenüber den Plattformen erhalten, einen Direktvergütungsanspruch. Und das bedeutet, es darf nicht sein, dass ausgerechnet die Kreativen, wir haben gerade in der Debatte davor gehört, wie angespannt die Situation da auch ist, dass ausgerechnet die Kreativen auf der Strecke bleiben, wenn die Verwertungsketten lang und kompliziert sind. Und gerade bei digitalen Verwertungen ist das extrem der Fall. Und darüber hinaus passen also wie gesagt, in den Entwürfen, die ich gelesen habe, stand das so nicht drin und wurde immer kritisiert. Also stand so nirgendwo drin, stand immer nur, dass die Verbände es dürfen und das wurde auch immer kritisiert. Vielleicht wurde es jetzt geändert, ich weiß nicht, wie neu das jetzt ist, aber vor einer Woche stand das auf jeden Fall so nicht im Entwurf drin. mehr Transparenz, mehr Fairness und bessere Rechtsdurchsetzung. Und wir schützen, wir stärken den urheberrechtlichen Schutz der Presseverlage. Wir erleichtern den Zugriff auf vergriffene Bücher und wir stellen sicher, dass die Verwertungsgesellschaft Wort fortbestehen kann. Meine Damen und Herren, es ist höchste Zeit, dass wir unser Urheberrecht an die veränderten technologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen anpassen. Ich sage es ganz offen, manche unserer Regelungen, die stammen noch aus der Steinzeit des Internets. Und mit diesem Entwurf haben wir jetzt ein Update vorgelegt, einen fairen Kompromiss. Und ich würde sagen, die haben auch keine Ahnung, was die ökonomischen Sachen da sind. Also wenn ich da auch von diesem CSU-Abgeordneten, der da auch heute wieder gesprochen hat, sein Name ist mir gerade entfallen, aber der immer so einen guten Anzug anhat. Axel Fott? Nee, aus dem Bundestag. Dieser Glatzköpfige aus Bayern. Auf jeden Fall, die reden ja immer so, als hätten wir noch 2007 und irgendwie das meiste, was bei YouTube eingestellt wäre, wären irgendwelche Kinofilme oder irgendwelche Serienfolgen oder irgendwas. Aber das ist ja alles schon lange Vergangenheit. Und dieses ganze Hickhack mit dem Urheberrecht, dass das missbraucht wurde, um irgendwie missliebige Kommentare, Richtigstellungen unter irgendwelchen Sachen zu verhindern, das haben wir ja auch schon, seitdem es diese Plattform hier gibt. Und das hat sich ja eigentlich schon ein bisschen insofern halt gebessert, dass sie ja irgendwann dann mal gesagt haben, ja gut, dann geben wir halt diese Sachen dann erstmal wieder frei. Wenn da jetzt jemand sagt, nee, ich darf das verwenden, das ist freie Verwendung, dann gebe ich das erstmal wieder frei. Aber wenn sie jetzt diese Sache da wirklich durchbringen mit von wegen, ja, und dann ist die Plattform dann wieder schuld, dann werden die das alles wieder zurückfahren. Dann habt ihr nämlich nichts verbessert, dann habt ihr jetzt nämlich alles wieder zurückgedreht, die Uhr dann. Aber es kann euch ja schön egal sein, weil im Endeffekt, ob jetzt irgendwelche Leute wie wir hier, die ja nichts daran verdienen, hier jetzt irgendwelche öffentlichen rechtlichen Medien kritisieren oder so, weil sie wieder die Kracher eingeladen haben oder irgendwas. Das kann euch ja am Arsch vorbeigehen. Da habt ihr ja nichts von. Der Witz ist ja auch, dass sie hier behaupten, dass sie so unglaublich für die User und alles und die haben da alles getan. Wenn sie eigentlich alles tun wollen, hätten sie sich am Konzept des Fair Use orientiert und nicht solche Minutengrenzen und Wortgrenzen da eingepflegt. Weil im Endeffekt, was die Leute angeht, die Content für YouTube und etc. alles andere machen, für die wird es ja jetzt schwieriger, was zu machen. Für die wird es nicht einfacher werden, weil YouTube halt schon bei jedem Pieps von einem Tatortkommissar in irgendeinem kurzen Ausschnitt, den man kommentieren möchte, einem die Luft abdrehen wird. Also, wie man davon fortschrittlich sprechen kann, ist mir echt ein Rätsel. Ja, weil sie halt eben immer noch meinen, dass ja die Leute alle ja einfach nur irgendwelche Musik irgendwo hochladen oder so, einfach so, um sich dran zu bereichern und die Netzwerke sich sagen, hahaha, habe ich mal wieder 3 Cent verdient. Ich freue mich auf konstruktive, auf spannende Diskussionen, die sicherlich anstehen werden. Vielen Dank. Gelogen. Du freust dich da nicht auf kritische Diskussionen. Erzähl mir doch nichts. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ist sie eine Nachbarin von dem Harald Lesch? Weil die sitzt immer Blattform und Drent, ne? Der neue Drent. Ja, das hier war ein ganz interessanter Faden hier auf Twitter, wo sich diverse Journalisten über Berichterstattung zum Thema Atomkraft und dass sie da Probleme bekommen haben, hier unterhalten haben. Das fing hier an mit diesem Herrn Bojanowski, der geschrieben hat, die Reaktorkatastrophe von Fukushima hat in vielen Ländern zum Atomausstieg geführt. Also das ist ein Zitat von der Tagesschau wohl. Und er sagt dann, Deutschland lebt beim Thema Kernkraft in einer Parallelwelt. Und dieser Herr Kaufmann antwortet dann, ja, und wenn man auf diese Parallelwelt hinweist, gibt es Leserbriefe mit der Aufforderung, dem Schreiber in Anführungsstrichen umgehend und auf Dauer das Wort zu entziehen. Und dann schreibt hier noch jemand andere Erfahrung als BZ-Kommentar, eigene Erfahrung als BZ-Kommentar, fragt hier jemand den Herrn Kaufmann und er sagt, ja, ganz aktuell. Und dann sagt der Herr Bojanowski noch, kenne ich auch. Ja, also. Und die Judith sagt, ich fange gar nicht erst an. Und die sagt, ich fange gar nicht erst an, ja. Das Ding ist, welche Länder sind denn diese vielen, die ja, es gibt keine. Den Atomausstieg? Was ist das für ein Unsinn? Das ist Fake News. Das müsste eigentlich gelöscht werden. In vielen Bundesländern vielleicht oder so. Ja, in vielen Bundesländern, genau. Ja, kommen wir zum Champagner-Thema dieser Sendung. Savsan Chebli, allseits beliebte und kompetente SPD-Politikerin aus Berlin, ist verheiratet. Und ihr Mann Maruf war wohl in einige merkwürdige Dinge verwickelt, laut Recherchen der Welt. So viel zum Thema, die CDU-CSU missbraucht die Macht. Ne? Wissen wir alle, das sind die schlimmsten Korrupten, die es gibt. Der Herr Chebli, demnach verdiente Maruf für die Vermittlung von Patienten für den kommunalen Berliner Krankenhauskonzern Vivantes im Jahr 2008 Provisionen, die laut einem Gerichtsurteil und Gutachten als sittenwidrig gelten. In einem Fall zeigen Dokumente, dass Maruf 27.000 Euro von Vivantes erhielt. Kurz darauf wurde der ehemalige Medizinstudent Vizedirektor der Auslandssparte des Klinikkonzerns. Unter Marufs Leitung wurden den Recherchen zufolge zwei Nichten seiner Ehefrau, Savsan Chebli, bei Vivantes International eingestellt. Im Sommer 2017 gerieten die beiden Frauen und eine weitere Mitarbeiterin demnach in den Fokus einer internen Revision. Zusammen sollen sie über einen längeren Zeitraum Geldbeträge in Höhe von insgesamt mehr als 100.000 Euro von Patientenkonten an sich selbst ausgezahlt haben. Vivantes räumt die Vorgänge grundsätzlich ein. Das Arbeitsverhältnis der Frauen sei beendet worden. Maruf vermittelte zudem im Frühjahr 2020 die beiden CDU-Abgeordneten Löbel und Hauptmann an die Geschäftsführung seines damaligen Arbeitgebers Sana, die dem Krankenhauskonzern von den Abgeordneten angebotenen Geschäfte im Falle Löbels eine Schutzmaskenbeschaffung gegen Provision kamen nicht zustande. Löbel und Hauptmann mussten wegen umstrittenen Geschäften mit anderen Partnern später zurücktreten. Marufs Anwalt teilte mit, sein Mandant sei für derartige Geschäfte bei Sana nicht zuständig gewesen. Raff, raff, raff, Gier. Es ist unglaublich. Und dann, ja, dieses sich hinstellen und nach vorne so tun, als ob man ein Engel wäre, der nur die Integration will und im Hintergrund einen Mann haben, der sich an solchen Geschäften beteiligt. Früher hätte es einen Rücktritt gegeben, den gibt es heute natürlich nicht. Dafür wird sie sagen, ich werde irgendwie, weil ich eine Frau bin und weil ich keine deutschen Wurzeln habe, etc. pp., wird das aufgeblasen. Also es wird die ganze Litanei wird vorgebetet werden. Bin ich ziemlich sicher. Natürlich ist das alles nicht so gewesen. Er hat zwar diese Leute vielleicht vermittelt, aber er war ja dafür gar nicht zuständig. Er hat den Nichten die Jobs besorgt, aber natürlich hat er sich daran nicht bereichert und so weiter und so fort. Wird alles unter den Teppich gekehrt werden, damit man auch weiter das CDU-Lied singen kann. Frau Chebli hat übrigens diese Woche auf Twitter von Datenschutzwahn in Deutschland gesprochen, den man überwinden müsse im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Ich denke, jetzt würde sie ein paar Daten doch lieber wieder schützen. Ja. Nach der Veröffentlichung des Artikels. Ja, hier war ein Spahn. Und so. Das ist auch ein ziemlich langer Artikel. Prinzipiell geht es hier halt eben darum, dass das von T-Online und sie ihm hier so ein bisschen unterstellen, dass er halt so ein Karrierist ist, der immer irgendwie, ja, ein Aufsteiger halt, immer ein bisschen hier was kriegt und da was mitnimmt und so. Ja, aber ich würde es lieber als Leseempfehlung geben, weil es wirklich relativ lang ist und ich traue mir das jetzt auf jeden Fall nicht zu, da eine vernünftige Inhaltsangabe zu machen. Nicht, dass wir uns jetzt hier irgendwie verzetteln. Mama und Rod ist in der eingereicht. Ja, wird ja auch überflogen so. Und ich fand, dass einige Zusammenhänge, die da konstruiert waren, eben, ja doch relativ konstruiert waren eben. Ja, also eben, so, also ja, deswegen, ne, ich möchte es auch nicht jetzt unbedingt so als Tatsachen alles hinstellen, aber ja. Genau, teilweise so. Es sind halt alles Guten versehen, wie konnten die Karriere scharf oder so, oder ja. Das dass ich das so durchgeplant hätte. Naja, wie plant man denn seine Karriere? Geht das überhaupt nicht so? Naja, gut, aber es gibt ja schon diese Geschichte, dass er für 500.000 eine Wohnung gekauft hat, angeblich von jemandem, der später einen Job in einem Unternehmen gekriegt hat und die Wohnung dann für über 1 Million wieder verkaufen wollte und solche Sachen. Das sind nun mal, wie wir schon aus Gamergate-Zeiten wissen, um Compliance-Regeln einzuhalten, sollte man schon den Anschein einer Vorteilsnahme vermeiden. Also in Münsterland wäscht auch eine Hand die andere, das ist schon... Ja, die Sache mit dem Kredit. Das kann schon sein, sagen wir mal so. Ne? Ja, deswegen würde ich auch sagen, dass es sich durchaus lohnt, sich das mal durchzulesen. Auf jeden Fall auch für den Fall, dass einem dann irgendwann, wenn es andere Berichte irgendwie gibt, dass man sich da nochmal dran erinnert oder so. Aber ja, ich würde es jetzt halt nicht im Detail hier groß durchgehen. Ja. Der Mann sollte seine Beute zusammenraffen und gehen, bevor es noch schlimmer wird. Wenn einigermaßen auskommt, ja. Ja, schlimmer wird es immer. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo wieder eine Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder daher. Ja, es ist mal wieder Lockdown-Verlängerungszeit gewesen letzte Woche. Ich denke mal, das war die verwirrendste Runde diesmal, weil ja einige Tage später heftig zurückgerudert wurde. Und ungefähr die Hälfte von allem, was neu war, wieder zurückgenommen wurde. Ich rede jetzt hier von dem Oster-Lockdown, der jetzt ja nicht stattfindet oder nur teilweise stattfindet. Oder im Moment, als der Kaiser gesagt hat, dass er nackt ist. Ja, also ja, die Geschichte hat nochmal einen ganz anderen Twist. Aber wenn der Kaiser nur eine Machtprobe macht, um zu gucken, okay, wo sind hier die Widerständler, die erkenne ich sofort und kann sie direkt entfernen, dann hat des Kaisers Neukleid eine andere Geschichte. Aber egal, wir reden ja hier über Frau Merkel und da gibt es ja keinerlei Zusammenhang. Und die hat sich großartig entschuldigt und wenn wir hier auf Seite 3 gehen, da sehen wir auch direkt das ganze Ausmaß der Belustigung. Ja, einerseits gibt es ja tatsächlich eine neue Sache, die jetzt empfohlen wurde. Und zwar die Tragepflicht medizinischer Masken von Mitfahrern, auch im privaten Pkw, soweit diese nicht im Hausstand des Fahrers angehören. Das ist eine kleine Neuerung gewesen. Und die ganzen Ostersachen, die ja jetzt weggefallen sind, muss ich ja, glaube ich, nichts zu sagen. Die sind hier in dem Kommuniqué-Dokument halt einmal durchgestrichen. Es fängt an ab der nächsten Seite. Also hier sieht man nochmal das mit Tragepflicht medizinischer Masken von Mitfahrern, auch im privaten Pkw. Ja, finde ich interessant. Nicht nur im Taxi, sondern auch im privaten Pkw. Aber auf der Arbeit kannst du wieder nebeneinander sitzen ohne, ne? Ja, die ganze Sache mit der Arbeit ist, man hat ja gesagt, sobald Tests im ausreichenden Ausmaß zur Verfügung stehen, dann sollen die Unternehmen ein- beziehungsweise vielleicht sogar zweimal testen und einen Nachweis von dem Test den Mitarbeitern zur Verfügung stellen pro Woche. Das ist sehr schwammig formuliert, gelinde gesagt. Das wird auch noch zu einiger Belustigung führen, würde ich jetzt einfach mal prognostizieren. Es hat ja alles wunderbar angefangen. Die wunderbare Anmerkung, die Bundeskanzlerin hat den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 24.03. mitgeteilt, dass Ziffer 4 des Beschlusstextes seitens der Bundesregierung nicht umgesetzt wird. Eine lustige Formulierung hier auch, weil die Länder, die können ja theoretisch mehr oder weniger vor Ort machen, was sie wollen, bis zu einem gewissen Maße. Und deswegen kann ich nur sagen, informiert euch vor Ort. Ja, also im Moment herrscht da ziemliches Chaos, was die ganze Sache angeht. Das ist echt ein tolles Management der ganzen Sache. Und so gehen wir dann in den Corona-Monat April. Nicht wahr? Wunderbar. Woche 53 der Kurve flach halten, oder? Ich bin mir nicht sicher. So, wir reden ja hier oft über Xinjiang und China und was da mit den Uiguren passiert. Und ich wollte mal hier eine etwas Kontra-Meinung präsentieren. Nicht, dass ich die unbedingt teilen würde. Allerdings soll es ja nicht zu einseitig sein. Ja? In dem Artikel geht es im Endeffekt darum, dass gerade eine Verurteilung von China läuft seitens gewisser amerikanischer Macht-Thinktanks und Vereinigungen, die halt sehr anrüchig sind und in der Vergangenheit auch sehr schlimme Sachen gemacht haben mit Kriegstreiberei-Angelegenheiten. Es hat religiöse Züge und Unternehmensbezüge und es geht halt um die amerikanische Kriegsmaschinerie. Das Interessante an diesem Artikel ist, dass die gesamte Kritik an sich gerechtfertigt ist, allerdings ein Schluss gezogen wird daraus, dass die amerikanische Regierung erst aufgrund von einem bestimmten Policy Paper vom New Lines Institute, was hier auch als Bild eingeblendet ist, tätig geworden ist gegenüber China. Ja, dass das der Beweis ist, dass alles, was über die Uiguren in China berichtet wird, dass das alles erstunken und erlogen ist und das gibt's gar nicht und die Chinesen haben absolut recht. Daraus den Schluss zu ziehen, ist seltsam, dass es halt in Amerika bestimmte Parteien gibt, die kriegstreiberisch tätig sind und die halt mit Waffen und Konflikten und Wiederaufbau nach Konflikten und mit unterbrochenen Handelswegen und anderen Sachen halt Profit erwirtschaften. Dass es solche Leute gibt, die in Amerika auch immer sehr stark an der Politik beteiligt sind, ist ja auch nicht neu und kann man wirklich kritisieren. Aber wie gesagt, eine sehr seltsame Wendung daraus zu kritisieren, nur weil diese Hawks quasi in Amerika jetzt so gegen China feuern, dass das der Beweis dafür wäre, dass alles in Xinjiang erstunken und erlogen ist. Und er nimmt halt diese Thinktanks und diese anderen Institute, die teilweise auch andere Veröffentlichungen gegenüber China, also konträr gegenüber der chinesischen Kommunistischen Partei veröffentlicht haben, nimmt er ziemlich auseinander, auch die Falun Gong oder Falun Dafa Bewegung, die nimmt er auch sehr auseinander, die bezeichnet er als Nazis, allerdings im Sinne von nicht intersektional oder links, wie der Begriff oft um sich geworfen wird, sondern er meint halt, es wäre halt eine Nazi-Bewegung. So, und ja, einfach nur mal, wenn ihr mal wirklich ein bisschen Kritik an dieser ganzen Uiguren-Sache von der anderen Seite lesen wollt, dann lest nicht irgendwelche chinesischen Propagandasachen, sondern hier, da kommt zwar, wie gesagt, ich teile die Meinung nicht, aber es ist auf jeden Fall interessant, weil die Finger, die er in die Wunden legt bei den amerikanischen Vereinigungen, die halt wirklich kriegstreiberisch agieren, ja, die wurden ja früher immer von der linken Bewegung überall kritisiert, aber das ist ja sehr still geworden. Deswegen ist es allein aus dem Standpunkt da mal interessant, was da aktuell vor sich geht. Ist ja auch ein sehr langer Artikel. Okay. Von der anrüchigen Seite The Grey Zone. Aber ja. Kommen wir kurz zum Jemen. Ja, da hat es ja theoretisch Friedensverhandlungen gegeben und es gab Abkommen, dass keine weitere Kriegsführung außerhalb von gewissen Zonen stattfinden würde. Allerdings hat quasi die saudi-arabische Koalition mit der Regierung vor Ort, der Saudi-Regierung vor Ort in Jemen, haben die halt wieder zivilistische Gebäude, Hafenstrukturen bombardiert, unter anderem halt auch die Nahrungsmittelversorgung lahmgelegt für eine gewisse Zeit, jetzt erstmal, bis es wieder aufgebaut wird von einer gewissen Region. Und das ist einfach nur sehr schade. Es gab ja große Erwartungen, dass das da jetzt langsam mal etwas deeskaliert. Allerdings ist das nicht der Fall. Und ich meine, die Saudis, wie gesagt, ist nicht das erste Mal, dass sie irgendwelche Lebensmittelhilfskonvois oder sowas bombardiert haben. Das haben die in den letzten Jahren schon öfters gemacht. Der Aufschrei ist sehr begrenzt. Und das nur als kleiner Blick, dass da draußen auch noch andere Sachen passieren außer Corona. Not only Rona kills. Ja, und hier haben wir eine eher lustige Meldung. In England hat sich eine ausscheidende Vizepräsidentin von der Universität wollte sich selber ein Denkmal setzen. Aber sich selber wollte sie dann nicht als Statue aufstellen, sondern Greta Thunberg. Greta Thunberg wird quasi in Lebensgröße als Bronzestatue den Universitätscampus zieren. Und das ist das Vermächtnis an die Nachwelt. Und aus ganz vielen verschiedenen Dimensionen hat das einfach Kritik hervorgerufen. Natürlich, weil es um Greta Thunberg geht. Dann, warum überhaupt Greta Thunberg? Dann, warum glaubst du, dass du dir hier ein eigenes Denkmal setzen kannst? Selbst die intersektionalen und feministischen Aktivisten auf dem Campus haben gesagt, ja, Moment mal, das Geld wäre doch viel besser angelegt, wenn wir irgendwelche Antirassismusprogramme auf dem Campus finanzieren würden. Also die Aktion ist total nach hinten losgegangen und kann gleichzeitig für viel Belustigung sorgen. Und mal gucken, ob es jetzt überhaupt stattfindet. Und was die Greta Thunberg darüber denkt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt gefragt wurde. Greta is back. Ja, ja. Ne, bevor sie noch älter wird und man sie nicht mehr wiedererkennt, muss man noch schnell eine Statue machen, glaube ich. Ne? Ja, eine der krassesten Meldungen der letzten Woche ist ja die ganze Angelegenheit, die da im Suezkanal passiert. Um es einfach kurz zusammenzufassen, falls es irgendwer nicht mitbekommen haben sollte. Es ist im Endeffekt ein Konvoi von mehreren Schiffen von der Südseite losgefahren und das dritte oder vierte Schiff im Konvoi hat stark Seitenlage bekommen und hat eine der Seitenwände gerammt im Suezkanal und das Schiff ist länger als der Kanal breit ist und deswegen blockiert es jetzt den Kanal komplett und das Schiff liegt auch nicht mehr wirklich im Wasser, es ist quasi in diesem gebogenen Kanal mit Bug und Heck komplett eingekeilt, teilweise in Gestein und ja, hoffen wir mal, dass es nicht auseinanderbricht. Ja, es ist generell eine sehr schwierige Sache. Also, es ist unglaublich, was da passiert ist. Ja, das ist gerade im Hinblick darauf, dass ich letzte Woche ja schon über den internationalen Seefrachthandel geredet habe. Und jetzt passiert sowas, eine Woche hinterher. Also, wenn ihr das Ganze mit dem Chaos, was ich erzählt habe, im Hinterkopf noch habt, dann, ich kann mir vorstellen, dass halt das ganze Chaos, was gerade auf dem Markt passiert, dass das auch dazu geführt hat, dass es da vielleicht ein bisschen menschliches oder technisches Versagen gegeben hat, dass sowas überhaupt passieren konnte. Ja, das Schiff ist mit 13 Knoten gegen die Wand gerast. Es ist wirklich gut, dass es nicht zerbrochen ist. Und was vor allem auch gut ist, es ist ja ein Konvoi von Schiffen. Ja, der Suezkanal ist so gebaut, man fährt unten und oben fast gleichzeitig rein. Es ist ein gerader Kanal und in der Mitte gibt es mehrere Seitenkanäle und Becken, wo man wenden kann, dass die von Norden kommen und die von Süden kommen, sich kreuzen und dann weiter durchfahren können. So, und deswegen fährt nicht immer nur ein Schiff gleichzeitig durch, sondern halt immer ein Konvoi. Und wo das Schiff dann halt die Seite gerammt hat, kamen da natürlich noch die restlichen Konvoi-Schiffe mit 13 Knoten von hinten angebrettert. Und das sind halt richtige Großfrachtschiffe. Die bremsen man nicht so einfach. Das erste Schiff hat gut gebremst, aber das Schiff dahinter, das wäre dann fast in das Schiff kollidiert. Also es ist quasi wie ein Autobahnstau fast gewesen. Nur nicht mit LKWs, sondern mit Containerschiffen. Das ist erstmal der erste Punkt, dass es unglaublich glimpflich davon gegangen ist. Das hätte die absolute Katastrophe sein können. Und kann es immer noch werden, weil, wie gesagt, das Schiff könnte theoretisch auseinanderbrechen. Hoffen wir es mal nicht, dass es passiert. Und jetzt liegt es schon seit 5 Tagen da. Ja, der Kanal ist dicht. Über 300 Schiffe liegen quasi vor den Mündungseinfahrten des Suezkanals im Norden und Süden da und überlegen sich jetzt, okay, wie lange dauert das jetzt noch? Sollen wir um Afrika rumfahren oder sollen wir hier besser warten? Da laufen ja auch Fristen, Lieferfristen. Und interessant ist es, das Schiff selber hätte am 31. seinen Hafen erreichen sollen. Das heißt, dieser ganze Lieferengpass, der jetzt bald auf uns zukommen wird, der eine Woche oder zwei andauern wird, den auch alle befürchten, der fängt erst ab dem 31. an, weil alle Schiffe vorher ja noch durchgefahren sind. So, das ist noch ein paar interessante Randdetails zu der ganzen Thematik. Es ist ein riesiger wirtschaftlicher Schaden. Allein das Schiff hat Waren im Wert von 10 Milliarden US-Dollar äquivalent geladen. Es ist eines der größten Schiffe, was überhaupt durch den Kanal auch durchfahren kann. Wer weiß, ob sie in der Zukunft den Kanal einfach ein bisschen breiter baggern werden oder ob sie das erstmal beschränken werden oder ob sie langsamer fahren lassen werden. bei der derzeitigen wirtschaftlichen Lage lassen sie bestimmt nicht langsamer fahren. Ach ja, es ist schon ganz schön krass, was da passiert ist. Und ich werde wahrscheinlich nächste Woche nochmal was zu diesem Thema einreichen, weil ich glaube nicht, dass das... Vielleicht ist das Schiff dann schon wieder frei, aber auf jeden Fall werden dann die ersten Auswirkungen spürbar werden. Das ist auch schwer, so viele Pumpen haben die gar nicht wahrscheinlich. Man müsste das mit Wasser unterspülen, meine ich, aber gut. Ja, also ja, das ist halt der Punkt. Die nehmen jetzt natürlich erstmal das ganze Ballastwasser, was im Schiff ist, wird rausgepumpt, das Öl wird rausgepumpt. Es wird schon versucht, das Schiff irgendwie rauszudrehen, was aber nicht geht, weil es halt nicht mehr im Wasser liegt, sondern links und rechts im Gestein verkeilt ist. Und ja, dieses Gestein, das muss jetzt weggebaggert werden. Gibt keine andere Möglichkeit. Man kann Container nicht wirklich von dem Schiff entladen, weil es einfach viel zu hoch ist. Mhm. Ja. Mit Hubschraubern kann man das ja nicht machen. Ja, die größten Schwimmkräne, die es gibt, die sind nicht hoch genug. Also, die sind das Einzige, was sie jetzt machen können, ist das versuchen, das Schiff auszugraben und zu hoffen, dass es dabei nicht auseinanderbricht. Weil, wie gesagt, das ist weiterhin eine Gefahr, weil, wie gesagt, die Mitte des Schiffes schwebt jetzt quasi nicht in der Luft, aber ja, ne? Im Wasser, aber Bug und Heck sind eingekeilt und da wird das ganze Gewicht gelagert und 400 Meter und 20.000 volle Frachtcontainer von China auf dem Weg nach Europa. Ja, ja, ja. Wenn das umkippt, dann... Und was ist jetzt mit dem Penis? Ich wollte auch gerade sagen. Der Penis, wo kommt der das, was Penis? Alle wissen wollen. Aber ich wollte erstmal den langweiligen Teil wegmachen. Ja. Du kannst ja noch ein bisschen runterscrollen, dann sieht man es noch ein bisschen besser. Wenn die Schiffe in den Suezkanal einfahren, dann fahren sie ja im Konvoi ein. Und bevor das passiert, kommen die ja nacheinander an. Und wir sehen hier auf dem, übrigens, das andere Schiff Costco Galaxy. Das ist das Schiff, was hinter der Ever Given gefahren ist und fast reingerammt wäre, aber zum Glück nicht ist. Beim Bremsmanöver. Und die müssen einfach warten. Und den Leuten wird manchmal langweilig. Und dann kann es schon mal sein, dass die Schiffe halt mit dem GPS spielen und einen Kurs planen, der dann gewisse Sachen ins Meer zeichnet. Ja, aber ich glaube, das ist auch eine 80er allerdings, zu fahren allerdings, als Warteschleife ist nicht ungewöhnlich und ein neuer Anlauf zu nehmen ist auch nicht ungewöhnlich. Ja, allerdings würde ich in dem Punkt jetzt wirklich sagen, dass das Schiff ist wirklich so groß, dass es einen extremen Wenderadius hat. Zudem sind sehr viele andere Schiffe in der Umgebung, in dem Maßstab, den wir jetzt gerade sehen, so eng aneinander würden die Schiffe nicht durch den Kanal durchfahren. Die würden mehr Sicherheitsabstand lassen. Warum? Weil sie sonst ineinander stoßen würden, wenn sie es absolut bremsen müssen, wie es ja zum Glück nicht passiert ist, aber fast passiert wäre. Also wenn man sich das wirklich anguckt, die Schiffe, wie die fahren, da denkt man, boah, okay, das ist gut gegangen und dann kommt noch ein Schiff angefahren und dann war es noch ein bisschen knapper. Naja. Immerhin hat es für einen Artikel im Spiegel gereicht. Ja. Genau, das mit dem Penis ist doch das Einzige, was die Leute interessiert, ne? Und dass der Kapitän angeblich eine Frau war, war irgendwie auch ein Thema. Und dass 2019 die eine Fähre in Deutschland genau das gleiche Schiff schon mal gerammt hat. Ja. Okay. Das haben wir vorbeigegangen. Ja, der Fall hat sehr viele, sehr lustige Details. Und ich habe mich aber das mit dem Penis interessiert auch eigentlich alle. Ja, ich meine, das kann doch kein Zufall sein, oder? Ja. Wie gesagt, absolut ungewöhnlich, nicht. Weil kaum Raum zu manövrieren und eigentlich auch nicht die Zeit. Meinst du? Aber der Kapitän hat doch, oder zumindest die Aussage von irgendwem war doch, dass dieses Mäandern völlig normal wäre. Ja, ja, weil die einfach warten müssen. Wobei ich dann halt nicht verstehe, das wäre ja Verschwendung. Ja, wofür verbrenne ich denn teuren Kraftstoff bei der Aktion? Das oder müssen die vielleicht diesen Schwung aufrechterhalten? Dass ja, du musst wahrscheinlich warten vor irgendeiner Einfahrt und dann musst du die Position korrigieren. Oder was? Dass sie vielleicht, wenn sie ihre Maschinen komplett ausschalten würden, dass es dann vielleicht zu lange dauert, die wieder anzumachen oder so. Da gibt es bestimmt Gründe für, Allerdings, ich bin da nicht bewandert. Es ist auf jeden Fall nicht so wie bei Flugzeugen, wenn die in der Warteschleife fliegen, ist klar, die können nicht einfach kurz stehen bleiben und die Motoren ausmachen. Das ist bei Schiffen schon ein bisschen einfacher, aber ja, das wird bestimmt eine Rolle spielen und dieses Hin- und Herfahren. Ja. Na gut. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, ist das ein Zufall? Es ist eine sehr interessante Zusammenkunft von sehr seltsamen Ereignissen. Die ganze Angelegenheit. Das auf jeden Fall. Ja, apropos. Endlich ist es da. Apropos wertvolle Fracht. ja, am Montag erscheint endlich das Buch von der Judith mit dem Titel Schäm dich im Westend Verlag. Könnt ihr dann kaufen über Ostern lesen. Und im Radio ist sie auch irgendwie Montag, Dienstag, steht hier mit bei HR2 Cosmo. Wir fragen das dann am nächsten Sonntag auch ab, ne? Also genau. Dass ihr euch glaubt, ihr kommt da irgendwie, das ist Stoff für die Klassenarbeit. Genau. Das ist, ich hoffe, es wird ein super Spreader-Event für die Vernunft, was da dann eingeleitet wird. Schauen wir mal. Ja. Ja, das war's für heute. Ich schäme mich nicht. No shame. No shame. Ja, das ist schämlich ist gut. Knicklicht ist auch gut. Oh. Und der Safe Space ist auch gut. Ich habe heute im Chat gelesen, der OPEX wurde vermisst. Ja. Müssen wir ihm mal sagen. Ja. Wird erreichen. Der ist immer so schnell. Du sprichst den anderen, ist er schon wieder weg. Das sind diese jungen Leute. Ja, wie immer kann man nur sagen, ihr habt heute gemerkt, was der Kulturmarxismus anrichten kann. Also fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Ne? Das ist ja ein Kracher. Ja, was eine Sauerei von der, ne? Nee, das ist wirklich, das hat mich richtig sauer gemacht vorhin, dieser billige, polemische, so sollte sich mal jemand trauen, über hier solche Leute zu schreiben. Da wäre der Aufschrei riesig. Diskriminierung, Marginalisierung, Schnickschnack, bla bla. Und dann auch noch Ausrede, dass es ja Polemik wäre, ne? Ja, klar, das war alles nur Satire, das war nur lustig gemeint. Wir wollten ihn gar nicht mit der Eisenstange ins Gesicht schlagen, wir wollten nur so tun. Jo, keine Gewalt. No. Nee, keine Gewalt. Keine Gewalt gegen politische Gegner. Geht lieber in den Wald. Genau. Keine Gewalt, ab in den Wald, sehr gut. Ja, morgen sollen es hier 20 Grad werden, nicht? Ich glühe schon sozusagen den Motor vor für Spazierengehen. Steckt euch euer Lockdown an. Ich habe gestern ein Rollenspiel gespielt. Mit meinen Kumpels online natürlich und nicht vor Ort. Wir sind ja brav. Aber wir haben eine 20-minütige Diskussion davor geführt über diesen ganzen Lockdown-Blödsinn. Und ja, selbst die Normies unter meinen Freunden sind langsam, aber sicher bis zum Hals voll mit diesem ganzen Unsinn. Also ich glaube, da hat die Frau Merkel einen fatalen Fehler gemacht mit diesem Ostern. Ja, sie hat einfach gezeigt, dass die ganzen Beschränkungen, hat sie einmal gezeigt, dass es nicht so gemacht wird, wie es immer gesagt wird. Wir halten uns an das, was die Experten gemacht wird und dann müssen wir das ja machen. Wir haben ja keine andere Wahl. Das ist schon mal gefallen. Und Punkt zwei, das hat wenig Beachtung gefunden. Da geht es um die ganze Sache mit den Ostergottesdiensten, dass da ja auch so geschrieben wurde, dass da teilweise möglich gewesen wäre, dass vor Ort Gemeinden untersagt hätte werden können, dass die Präsenzgottesdienste zu Ostern stattfinden lassen. Das wurde auch gestrichen, aber das wurde ja nicht explizit erwähnt, aber das wurde gestrichen. Das ist auch ein kleiner stiller Lobbyerfolg, den der Chris bestimmt auch nicht gut findet, aber im Kontext vielleicht doch. Wer weiß. Naja, ich erwarte nichts anderes. Ich erwarte nichts anderes. Dass sie diese Lobby Macht haben, ist natürlich. Und eine Ausnahme für die Kirche. Das ist ja auch dazu. Ja, das ich habe mich ja auch noch nicht mal so bewusst ist. Noch nicht mal öffentlich drüber. Also das wird auch echt was heißen für Deutschland, ne? Wenn ich in so einer Woche, wo so ein Ministerpräsident den Leuten irgendwie sagt, hier, dass Gott hilft uns, schützt uns, keine Ahnung wie was, im Zusammenhang mit diesem ganzen Corona-Kram, dass ich mich da nur über andere Ideologen aufregen kann, das will schon echt was heißen. Das ist wirklich übel. Na gut, Leute. Macht's gut. Genau. Bis nächste Woche. Eine schöne Woche. Tschüss. Bis bald.